Tu so, als wärst du nicht aufgelegt wie das Telefon, dein Selbstvertrauen angeschossen in einer Feuerzone. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Aufgelegt wie ein Telefon hier, das ist so ein Spruch. Guten Abend, schönen Sonntag. Ja, guten Abend. Preisweltag von? Was ja, ich warte auch halt. Ja, Entschuldigung. Oh. Ich bin heute etwas langsam. Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch zum Tag des Küssens und Nicht-Küssens. Ja, wer mag es nicht, geküsst zu werden und andere zu küssen. Aber ihr dürft nicht vergessen, es gibt tatsächlich 10% der Leute weltweit, die generell nicht küssen. Ne? Es kann sein, dass es einfach eine kulturelle Aversion gibt. Ne? Ihr kennt das ja vielleicht mit den Inuit, mit den Nasenreiben. Aber im Sudan gibt es auch einige Gruppen, bei denen einfach die Seele, der Mund ist das Portal der Seele. Bei anderen Kulturen sind es meistens die Augen irgendwie. Aber deswegen soll man irgendwie, könnte man gegenseitig sich die Seele klauen, wenn man sich küsst. Also sehr interessant. Und dann gibt es tatsächlich Philemaphobie, die Angst, geküsst zu werden und zu küssen. Oh Gott. Also die Leute tun wirklich leid. Und vielleicht gibt es dagegen ja irgendwas. Das betrifft ein diese spanische Sportlerin, ne? Diese spanische Fußballerin hier von dem. Ja. Da geküsst wurde. Die Leute sollten auch nie nach Kissimmee in Florida fahren. Das könnte gefährlich werden. Ja, ja. Ich küsst euer Auge. Ja. Ja, aber so viel zu den netten Sachen auf der Welt, dem Rumknutschen und so. Wenden wir uns doch der traurigen Wirklichkeit zu. Niemand wird geküsst. Oder was meinst du? Hier geht es nicht um wer küsst wen, hier geht es um wer wacht über die Wachleute. Wen küsst die Muse? Spaß. Ja, hier haben wir einen Artikel vom Johannes Boy, ne, NZZ Berlin und ein etwas seltsamer Artikel. Also analytisch sieht er die Probleme. Ne? Also die Meinungsfreiheit ist von allen Seiten unter Druck. Zugleich wird die Debatte immer schriller. Ja, doch es gibt einen Ausweg. Ich spoilere den Ausweg jetzt mal nicht, aber gehen wir erstmal ins Gute rein. Ne? Migration, schwache Wirtschaft, Meinungsfreiheit. Das sind die drei großen Themen der Gegenwart, denen sich das Kabinett Merz widmen muss, um die Bürger wieder zufriedener zu machen. Was die Migration anbelangt, geht Bundesminister Dobrindt von der CSU mit einem Team fähiger Staatssekretäre mutig voraus. Naja. Die Wirtschaft betreffend ist weiterhin alles offen. Noch ist ungewiss, was die Bundesregierung hier zustande bringen wird. Und in Sachen Meinungsfreiheit tobt eine erbitterte gesellschaftliche Auseinandersetzung. Ja, und die rechtsextreme Zeitschrift Kompakt wurde 2024 von Nancy Faeser verboten, gewann nun aber vor dem Bundesverwaltungsgericht. Das Urteil ist endgültig, sie darf damit weiter erscheinen. Zugleich richtet der Staat immer mehr Meldestellen ein oder beauftragt sie, um, wie es dann häufig heißt, Hass und Hetze in den Griff zu bekommen. Alleine in Nordrhein-Westfalen sind in den vergangenen Monaten 4 neue Meldestellen aktiv geworden. Mick, Meda, Dina und Mira. Sie sollen laut der Pressemitteilung anonymisierte Daten sammeln, um gesellschaftliche Muster von Diskriminierung und Gewalt zu erkennen. Ja, dann gibt es natürlich die Meldestelle Hessen gegen Hetze, eine staatliche Anlaufstelle, bei der Nutzer Meinungen und Äußerungen dem Staat zur Kenntnis bringen können. Ja, und das kritisiert er, ne, den bundesweiten Aktionstag gegen Hass und Hetze, den kritisiert er auch. Die, ne? Ja, offiziell richtete sich der Tag eigentlich gegen strafbare Hasspostings und Hasskriminalität im Netz, aber das ist schwierig, das zu interpretieren. Was ist denn da schon? Ja. Und 1995 befasste sich das Verfassungsgericht mit dem Spruch, Soldaten sind Mörder. Es urteilte, dass die im Grundgesetz garantierte Meinungsfreiheit durch eine enge Auslegung der Paragraphen zur Beleidigung sowie zur üblen Nachrede, Verleumdung und Beleidigung öffentlicher Personen eingeschränkt würde. Von ihnen gehe ein abschreckender Effekt auf den Gebrauch des Grundrechts aus, der dazu führt, dass aus Furcht vor Sanktionen auch zulässige Kritik unterbleibt. Ja, ich meine, das ist ja eigentlich klar, dass es passiert. Und jetzt haben wir diesen Aktionstag. Ein Aktionstag nun ist ganz entschieden eine Erfindung, die ausschließlich darauf abzielt, potenzielle Täter abzuschrecken. Ja, Man muss hier also durchaus befürchten, dass Menschen sich zwei- oder dreimal überlegen, was sie künftig ins Netz stellen. Und auch wenn das im Fall diverser Extremisten erfreulich sein mag, handelt es sich grundsätzlich um einen Chilling-Effekt. Ja, genau. Also, wie gesagt, die Analyse, die er ja sagt, ist schon richtig so. Ne? Das ist ja klar. Tja, und dann sagt er, Herausforderungen für die Meinungsfreiheit sind auch größer geworden. Extremisten haben eine größere Reichweite. Früher hattest du eine einzelne Person, die in der Dorfkneipe geflucht hat, und jetzt hast du halt die Leute, die sich quasi verbinden können online, und deswegen haben wir einen anderen Debattenraum. Ja, das ist mehr Meinung überall. Tja, von diesen Möglichkeiten machen auch Feinde der offenen Gesellschaft rege Gebrauch, Nationalisten, linksradikale Islamisten, um nur ein paar zu nennen. Ja, Staaten wie China und Russland haben eigene Apps entwickelt und betreiben darüber hinaus mutmaßlich Millionen Fake-Accounts, um Wahrheit durch Lüge zu ersetzen, beziehungsweise, wie man vornehm sagt, Narrative zu beeinflussen. Ja, und das sieht er als einen weiteren Effekt, der die Meinungsfreiheit komplizierter macht. Und er sieht im Endeffekt, dass die Leute, die Meinungsfreiheit einschränken, nicht unbedingt in böse Absicht handeln. Aber die Maßnahmen sind falsch. Es ist an der Zeit, den gewaltigen Entwicklungen des Netzes Rechnung zu tragen und über andere Schritte nachzudenken, um den Missbrauch der Netzwerke zu erschweren. Und jetzt gleitet das Ganze leider ab. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man das Verfassen eines Tweets nicht etwa mit einem Wirtshausgespräch vergleicht, sondern mit dem Anmelden einer Demonstration? Ja, jetzt kommt das Beispiel, ne? Früher saß der Linksradikale im Dorf oder in seinem Viertel und erklärte beim fünften Bier, Sozialismus sei die Zukunft, Reiche müssen allesamt enteignet werden und so schlimm sei die Stasi auch nicht gewesen. Die allermeisten Gäste dürften das mit einem Ist-gut-Junge quittiert haben und ihm sein sechstes Bier lieber allein getrunken lassen haben. Ja, und jetzt finden diese Dorfsäufer halt überall Leute. Und was kann man dagegen tun? Ja, was wäre also die Situation, in der ein Extremist hinter sich viele andere versammeln kann, nicht doch vergleichbar mit dem Anmelden einer Demonstration? Also er sagt, ne, wenn die Säufer sich zusammentun und Aktivismus im Internet betreiben, ist das wie eine Demonstration und sollte vielleicht anmeldepflichtig sein. Und wie macht man das? Ja, die Äquivalent dazu wäre der Klarname im Netz. Sag frei, was du denkst, aber steh mit deinem Namen dazu. Das klingt also aber auch nach einer Idee, die nach dem dritten Bier geboren ist oder nach dem fünften Rotwein. Ja, also es ist noch viel schlimmer. Also wie gesagt, jetzt ist er absolut abgeglitten. Ich lese einfach mal weiter vor. Es sind auch Zwischenschritte denkbar, zum Beispiel, dass nur Nutzer mit verifiziertem Namen große Reichweiten aufbauen können. Okay, totalitärer Gedanke. Zugegeben, in einer Diktatur wäre diese Maßnahme verheerend. In Deutschland aber, aller oben genannten Übergriffigkeiten des Staates zum Trotz, könnten wir mit einer solchen Pflicht zurück zu einem zivilisierten Dialog ohne permanente Beeinflussung durch Extremisten und feindlich. Wir wollen aber keinen zivilisierten Dialog. Wir wollen den Dialog, den wir führen wollen. Ist doch scheißegal, ob der zivilisiert ist oder nicht. Es geht euch einen Kackdreck an. Entschuldigung. Ja, also es ist, es ist ein komischer Artikel, weil er sagt viel Richtiges. Wie gesagt, er sagt es ja selber. Ne? Er hat selber aufgezählt, was hier schiefläuft. Und das sind ja gravierende Einschränkungen. Ja, also eigentlich ganz schlimm, was hier passiert. Und das Ganze jetzt noch mit einer Klarnamenpflicht zu koppeln? Was soll das bitte für ein... dadurch würde der Chilling-Effekt noch stärker werden. Das Geschäftsmodell von Hater8 kaputt. Ne? Ja, also das ist ganz, ganz seltsam und echt schade, dass halt hier jetzt die Klarnamenspflicht auf so eine hanebüchene Art und Weise... Ich meine, es gibt ja die Schiene, ja, hier Kinderschutz und so weiter und so fort und Betrugsprävention und diese Sachen. Aber jetzt zu sagen, okay, es schützt die Meinungsfreiheit, wenn man mit seinem echten Namen da steht, weil das ist ja in Deutschland kein Problem. In der Diktatur wäre das natürlich problematisch. Aber bei uns läuft ja alles. Wir haben ja nur die Meldestellen, wir haben ja nur die Aktionstage, wir haben unterhalb der Strafbarkeitsgrenze und so weiter und so fort. Ja, und warum? Weil, wenn jemand seine Meinung im Netz sagt und dann stimmen ihm ganz viele Leute zu, dann ist das ja wie eine Demonstration, die sollte angemeldet werden. Also, lieber Herr Boy, was ist denn bei Ihnen schiefgelaufen? Sorry, dass ich das jetzt sage, aber wie kann man denn auf so einen Schluss kommen? Das ist doch wirklich perplex. Wenn man ein Posting machen will, muss ich es vorher anmelden. Ich mache morgen ein Posting, vielleicht stimmen mir Leute zu. Wir sind dann an der Demonstration. Nee, glaube ich kaum. Dass es so vergleichbar ist. Tja, also schade. Ne, also, der Artikel fing gut an, sagt viele richtige Sachen, gibt auch noch ein paar Informationen, die man vielleicht nicht überall sieht, aber dann daraus das Fazit zu ziehen, ja, der Staat wird immer übergriffiger, man muss aufpassen, was man sagt. Das Einzige, was hilft, ist die Klarnamenspflicht. Woher kenne ich den in diesem Boy? Ja, der ist Chefredakteur und Welt am Sonntag. Ja, okay. Er ist auch nicht als Politiker oder so. Ja, als Autor. Er ist kein Politiker. Ja, das Einzige, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass er halt auch im Internetbereich mit Startups und so unterwegs ist. Also eventuell vielleicht auch ein Interesse daran hat, dass sowas passiert. Okay, habe ich noch nie gehört. Mit welchen denn? Also aktuell hat er wohl irgendwie ein Ding gemacht für irgendwelche Meetings zwischen Führungskräften, um die sicherer und besser zu gestalten. Das Startup in der ersten Finanzierungsrunde, Risikokapital von 1 Million Euro, Tool, um Meetings auf Vorstand- und Aufsichtsratsebene von Konzernen effizienter zu organisieren. Aber ja, finde ich halt auch wieder, hat ein Geschmäckle, müsste man gucken, ob sein Startup irgendwas in der Richtung macht. Das ist ein interessanter Gedanke, das glaube ich jetzt einfach nicht. Der ist einfach, kann natürlich einfach sehr gut sein. Weil er schreibt ja öfter Sachen und ich meine, wie gesagt, die erste Hälfte des Artikels habt ihr ja gemerkt, das ist ja klar und ist vernünftig, ist auch nicht überdreht, aber dann einfach, ja, wir machen das so. Ne, wenn er dann wenigstens gesagt hat, okay, es gibt da Untersuchungen zu und diese Sachen gibt es abzuwägen, nee, aber er wischt das einfach weg, weil er sagt, ja, in der Diktatur wäre das Problem, aber bei uns ist doch alles okay, trotz allem, was ich gerade gesagt habe. Das ist jetzt die neue Blattlinie, NZZ, schauen wir mal. Nein. Die sind schon individuell genug. Ja. Ich meine, das ist ja das Schöne an der ZZ. Da hast du halt noch ein breiteres Spektrum an erlaubten Meinungen, ja. Ja, toll. Der Kodex gegen Desinformation ist jetzt verbindlich. Ja, genau. Ich kenne den noch gar nicht, den Kodex. Okay. Hast du nicht I agree geklickt? Das war so eine Selbstverpflichtung. Und jetzt ist es zwar immer noch eine Selbstverpflichtung, aber wie der Jakob Schirmacher hier schreibt, ist es so, dass das jetzt in diese Compliance-Regelung vom DSA aufgenommen wurde. Und also dem Digital Service Act. Und damit bedeutet das ja, wenn ich mich dem nicht freiwillig unterwerfe, dann complye ich nicht. Und das wäre ja schlimm, wenn man da nicht complyen würde, weil, ja. Und das kann, muss halt ganz streng umgesetzt werden, auf jeden Fall. Das könnte halt zu Konsequenzen führen, wie Geldstrafen und anderen Dingen. Ja, also war komplett unterm Radarschirm. Ich habe da außer von ihm nichts zu gehört aus irgendeiner anderen Quelle. Die EU macht auch so viel Zeug, ne? Da kann man das verfolgen. Ja, da würden die Leute wahrscheinlich sagen, ach wieso, diese Regelung gibt es ja schon länger. Ja, und die so. Sind ja immer noch freiwillig. Also hat sich ja nichts geändert, so nach dem Motto. Ja, also ich kann mich noch erinnern, wir hatten den Kodex. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, 2018 kam der zuerst auf. Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Aber die ganzen Inhalte, die habe ich jetzt auch nicht mehr so ganz präsent. Tja, Hausdurchsuchung wegen Tweet von der anderen Seite. Hier wird mal so, das ist Netzpolitik. Die legen den Finger in die Wunde, wenn es irgendwie die eigene Zielgruppe betrifft. Das ist schade mittlerweile, ja. Oh Gott, ein Mann hat sein digitales Leben verloren, weil er ein Foto postete. Da sind so schlimme Dinge passiert, wie das alle. Ne, er hat im Endeffekt einen Tweet geliked, ne, der im Bild darunter ist. Das ist ein brennender Polizeiwagen. Über dem Bild steht Advent, Advent, die Wanne brennt. Da steht dann ACAT, also All Cops are Targets. Und ja, das hat er im Endeffekt geliked und dann hat er festgestellt, huch, wenn man etwas liked oder retweetet oder sowas, dann verbreitet man damit die Reichweite und das wird laut gängiger Rechtspraxis als Unterstützung und Verbreitung in vielen Fällen zumindest angesehen. Ja, da haben die Richter natürlich noch einen gewissen Ermessensspielraum, genau wie die Staatsanwälte, was natürlich super ist. Und ja, harte Schläge an seine Wohnungstür. Sie reißen ihn aus dem Schlaf. Sein erster Gedanke gilt seinem Telefon. Er greift es, entsperrt es, schaut drauf. Dann macht er sich auf den Weg zur Tür, um nachzuschauen, wer dagegen hämmert. Der Spion wird blockiert, also öffnet Klinkhart und steht barfuß und nur mit Unterhose bekleidet. Vier PolizistInnen gegenüber. Das war ein schreckliches Gefühl. Tja, deswegen braucht man Bademäntel. Ne? Also das sollte man doch mittlerweile irgendwie wissen. Also ein Bademantel sollte man griffbereit haben. Ja, nun liegt das Telefon und damit das digitale Leben Klinkhards geöffnet bei der Polizei. Das ist ein höchst unangenehmes Gefühl, denn da sind richtig intime Dinge drauf. Fotos, die nicht jeder sehen muss, sehr private Konversationen. Da sind auch Dritte betroffen, sagt er. Ja, kennt man irgendwoher. Warum ist das passiert? Die hatten einen Durchsuchungsbeschluss dabei. Darin wird Klinkhard vorgeworfen, zu Straftaten aufgerufen zu haben mittels eines Posts. Vor 2 Jahren, im September 2023, fotografierte er auf dem Hamburger Schanzenfest ein Banner. Das Hamburger Schanzenfest. Darauf ist ein brennendes Polizeiauto gemalt. Darüber der Slogan Advent, Advent, die Wanne brennt. Und Klinkhard teilte das Bild mit einem Kommentar, na sicher. Also der hat es nicht nur geliked und retweetet, der hat auch noch sowas dazu gesagt. Das ist doch kein Aufruf zu einer Straftat, sagt Klinkhard empört. Mir liege nichts ferner. So bin ich nicht erzogen worden. So habe ich meine Kinder nicht erzogen. Ich zünde keine Autos an und greife keine Polizisten an. Aber die Polizei hat noch etwas gefunden. Auf der Stoßstange des gemalten Polizeitransporters steht ACAT. Ja, laut Durchsuchungsbeschluss ist das ein Code für All Cops are Targets. Auf Deutsch, alle Polizisten sind Zielscheibe. Okay, ja. Kann man so übersetzen vielleicht. In der Kombination aus Bild, Slogan und Kürzel sieht die beschließende Richterin deshalb einen Aufruf, Polizeifahrzeuge in Brand zu setzen oder zu zerstören. Ja, gut, was soll man hier sagen? Ne? Bankkontozugang, Deutschlandticket, alles weg. Er braucht ein neues Smartphone. Ne? Das ist im Bürgergeldregelsatz nicht eingeplant. Ach, so eine Schande aber auch. Und auch mit dem neuen Gerät bleibt er von seinen Konten ausgeschlossen. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung läuft über das alte Gerät, das nun bei der Polizei liegt. Die Wiederherstellungscodes kann er nicht finden. Hat die Polizei die auch geklaut? Keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, ich will mich gar nicht so sehr über diese Person lustig machen. Ich finde das ja auch nicht gut, was hier passiert. Aber es ist halt interessant, dass halt darüber berichtet wird, wenn ja die eigene Klientel betroffen wird. Und wenn das so passiert, wird es einfach gefeiert und für richtig erklärt. Ja, weil wie viele Fälle hatten wir jetzt? Wir hatten ja den ganzen bundesweiten Aktionstag. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch im Rahmen dieses Aktionstages war. Das stand da jetzt nicht dabei. Wieso dauert das 2 Jahre, bis die Polizei dann kommt? Herr Gott, nee, und dann noch das Telefon mitnehmen nach 2 Jahren. Sind wir froh sein, wenn da überhaupt noch was drauf ist von dem. Also die Beweise sind doch nicht auf dem Telefon, sondern irgendwie online, oder nicht? Also deswegen finde ich das irgendwie, müsste diese Praxis steht eigentlich mal auf dem Prüfstand, müsste mal im Prüfstand oder so. Ne? Ja, es ist grundsätzlich sehr fragwürdig, dass sowas gemacht wird. Absolut. Ja, und aber es geht jetzt hier halt um die Art der Berichterstattung, weil Netzpolitik hat nicht sich über die datenschutzrechtlichen Bedenken und sowas geäußert, wo es halt andere Leute getroffen hat. Ne, da ging es dann eher um, guck mal, wie der Mann mit seiner Tochter da irgendwie das ausnutzt und sich die Tochter medial ausnutzt und sowas. Ja, dann geht es darum und nicht um die Eingriffe in die Bürgerrechte, die wir haben. Naja. Ja, aber ich will auch nochmal ganz klarstellen, dass ich es genauso bedauere, dass dieser Mann sein Handy verliert, wie ich es bei dem Mann mit der Schwachkopfgeschichte absolut bedauere, weil es ist nun mal eine Strafe, die halt kein Richter in dem Sinne festgelegt hat. Also es ist einfach eine Bestrafung, die, wie wir ja in dem Fall hier sehen, wenn die Person halt wirklich wichtige Kontakte verliert. Und er schreibt, glaube ich, auch in dem Artikel, weil ich hatte den auch eingereicht, schreibt er, dass er ein Herz-Lungen-Problem hat und dass er deswegen irgendwie auch halt praktisch Notrufnummern auf dem Ding drauf hat. Ich weiß nicht, ob das verhältnismäßig ist. Also ist denen ich halte egal, es ne? für nicht verhältnismäßig. Ja, ist denen offensichtlich ist denen egal. Ja. Und halt auch den Leuten das so lang vorzuenthalten, weil dann mach halt eine Kopie von dem Inhalt und gib das den Leuten zurück. Also mit welchem Recht? Ich meine, mir wurde mal ein Teil meiner DVD-Sammlung gestohlen. Dann habe ich den Polizisten in den Laden geführt, wo die verkauft haben. Und dann haben die mitgenommen und ich habe die ein Dreivierteljahr später wiederbekommen, obwohl ich der Geschädigte war. Die haben die einfach irgendwo hingelegt, Dreivierteljahr, und haben, die waren schön mit Fingerabdruckpulver voll, als ich sie wieder gekriegt habe. Die Papphüllen waren halt irreparabel hinüber dadurch. Wunderschön, aber es hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich mein rechtmäßiges Eigentum zurückgekriegt habe, weil es jemand aus meiner Wohnung gestohlen hat. Dann kann ich mir halt so. Genau, die Beweismittel müssen halt so lange gesichert werden, bis alles bürokratisch abgeschlossen ist. Und das ist, ich meine, das ist unangenehm, aber das ist noch einigermaßen nachvollziehbar, außer dass sie halt sehr langsam arbeiten. Ne? Hier wird halt wirklich drauf betont, also erstmal vielleicht sollte ich noch sagen, der Fall wird wahrscheinlich wegen Geringfügigkeit eingestellt, geht er selber auch von aus. Ne? Aber es wird halt hier wirklich aufgedröselt, was das für Konsequenzen hat. Also meine Netzpolitik sollte eigentlich sagen, hallo, irgendwie das kann ja nicht sein, dass er nicht mehr mit dem Bürger, mit dem Jobcenter kommunizieren kann und viele andere Sachen nicht machen. Er macht sich zu abhängig von seinem Handy, da müsste er was anderes machen. Er sollte ein Backup anlegen. Sowas sollte Netzpolitik hier dazu sagen, einerseits. Aber was die Bürgerrechte angeht, wird hier ja alles klein aufgedröselt, ne? Er braucht ein neues Smartphone, er kann keine Bankgeschäfte mehr abwickeln, er kann die Miles-App nicht mehr benutzen. Eigentlich müsste ich heute zu meinem Sohn eine Waschmaschine installieren, aber das kann ich jetzt knicken. Alle seine Kontakte sind weg. Er versucht gerade über Freunde von Freunden wieder an die wichtigsten Telefonnummern zu kommen. Ne? Und was war noch hier? Ach ja, er zieht gerade um, er will gerade umziehen, aber das kann er nicht mit dem Jobcenter koordinieren. Und also hier wird gut aufgezeigt, was halt im Privatleben alles schieflaufen kann durch so einen polizeilichen Eingriff, was gut ist. Aber es ist ja auch jetzt in dem Artikel nicht der Appell, okay, da muss sich jetzt was ändern. Es wird einfach beschrieben, ja, das ist halt so. Und nicht irgendwie, ja, sollte man mal was gegen unternehmen. Das ist ein ganz komischer Geschmack. Keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele. Ja, also das steht hier nicht explizit drin, aber irgendwie dieses Fazit könnte man ziehen. Ne? Ja, und zu dem eben von dem Schirmacher ist mir noch was Wichtiges eingefallen. Und zwar schreibt er da drin, dass es um die Verbindung von Risiken und Gefahren irgendwie geht, so ganz, ganz grob. Das bei diesem Code of Conduct. Also auch in Hinsicht auf Desinformation und solche Dinge. Was natürlich auch alles schwammig ohne Ende ist. Ja. Und wo man dann halt immer sagen kann, so ja, Gefahr im Verzug. Jetzt müssen wir hier mal irgendwie erwarten wir auch von den Plattformen, dass sie dann hier bitte mal irgendwie rumzensieren oder so irgendwelche Sachen halt unterdrücken und so weiter und so fort. Ja, die Desinformation, ja. Ja gut, ach ja, und wie gesagt, es tut mir echt sehr leid, was dem hier passiert ist, aber ich meine, seinen Laptop haben die Beamten ihm gelassen, doch den nutzt er nur über den Smartphone-Hotspot. Also die haben ihm sogar ein internetfähiges Gerät dagelassen. Ja, in anderen Fällen kennen wir, da wird einfach alles mitgenommen. Ach, der Fernseher ist internetfähig, alles klar. Zack. Festplatten irgendwo rumliegen, nehmen wir gerne mit. Und die haben die dem sogar den Laptop gelassen. Also ja, also wie gesagt, trotzdem nicht gut, was hier passiert ist. Tut mir echt leid für die Person. Sollte so nicht passieren. Aber irgendwie, ja. Könnt ihr euch bitte bei allen Menschen, die betroffen sind, einfach mal drüber empören, was passiert und nicht nur bei den Leuten, die ihr als die Guten empfindet? Naja. Das ist so schlimm bei Netzpolitik mittlerweile, ja. Dicky, Herr Bademeister, Dicky. Ja, eine der meistbeachteten Meldungen jetzt aus der letzten Woche, Dicky. Ja, was passiert, ich meine, die ganze Freibad-Thematik ist grenzt halt wirklich an das Absurde, was hier passiert, wie da wirklich schwere Straftaten manchmal einfach nur per Zufall rauskommen und wie das auch gar, ne, man merkt auch nicht, ist das jetzt, wird das jetzt ordentlich geahndet, ne, bei den Tätern, aber es laufen halt viele Präventionsprojekte, die einfach so ein bisschen an Wir tanzen deinen Namen erinnern. Ich sage jetzt nicht, dass die Leute da nicht vielleicht das Herz am rechten Fleck haben, weil sie machen ja was, ne, und die tatsächlich so eine Aktion, die zieht ja auch den Fokus auf das Problem, was ja besteht. So, ne? Das ist allein, das ist ja eigentlich schon ganz gut. Aber wie hier vorgegangen wurde, okay, hier gab es halt ein Jugendschutzprojekt, Sommersonne Freiheit, wo ein Maskottchentier, die Schildkröte, ach, der Name ist mir jetzt entfallen, die Schildkröte ist im Endeffekt, ja, der Name ist Tiki. Der hat keinen Namen. Es wurde ein Jugendwettbewerb gemacht. Mit 125 Kids durften sich einen Namen aussuchen. Und ja, der Gewinner hat Tiki gesagt. Der hat sich den Namen ausgedacht. Ne? Angedacht ist, den Namen niederschwellig in einem Satz einzubauen. Wie beispielsweise, hast du Tiki heute schon gesehen? Also ich würde einfach ganz laut Tiki schreien, dann ist doch klar, was da los ist. So könne man zum Ausdruck gebracht werden, dass etwas nicht stimmt, ohne etwas benennen zu müssen, was zu diesem Zeitpunkt nicht benannt werden kann. Und so eine Tricksprache würdest du auch gerne den Kindern empfehlen? Das ist doch lächerlich, das kriegen die doch gar nicht hin. Ich finde das ein toller Satz. Ja, also wenn man den einfach mal auf die Gesamtsituation anwendet, so könne zum Ausdruck gebracht werden, dass etwas nicht stimmt, ohne etwas benennen zu müssen, was zu diesem Zeitpunkt nicht benannt werden kann. Also der Satz an sich, der beschreibt die Gesamtsituation von Freibädern in Deutschland und der Medienlandschaft so. Ja, und interessant. Ja, Tiki, ruft ganz auf Tiki, wird das irgendwas bringen? Nein, aber da haben wir wenigstens ein bisschen komödiantische Herangehensweise an ein sehr ernstes Thema. Hey, don't touch me there. This is my no-no square. Hey, Tiki Square. Don't touch me there. This is my no-no. Ja, ich bin mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass es solche Plakate auch vor einer ganzen Weile schon gab. Also, dass wir uns schon mal über diese Nummer aufgeregt haben. Zwar jetzt nicht mit dieser Schildkröte, die ist sicherlich neu. Es gab die Tattoos. Ja. Erinnert ihr euch an die Tattoos? Mhm. Also diese, halt keine echten Tattoos, sondern halt diese Rubbeltattoos, Wassertattoos, die irgendwie auch halt dafür werben sollten. Das ist schon ein paar Jahre her. Also dagegen werben sollten, gegen Übergriffe. Ja, wir hatten auch 2016... Da gab es noch die Einzelfall-Map, die dann unbedingt vom Netz musste, weil sie Hass und Hetze in Form von Zeitungsartikeln und Polizeimitteilungen verbreitet hat. Ja, Google Maps hat die dann gelöscht und ich glaube, irgendwer hat versucht, das auf Open Maps nochmal herzustellen, aber dann ist das Projekt irgendwie eingeschlafen. Ja. Und da gab es ja auch eine eigene Kategorie nur für Schwimmbadsachen. Damals schon, 2016. Die ziemlich groß war. Der French Taunter sagt was sehr Wahres. Tiki kann auch wie Kiki oder Mickey klingen, aber Hilfe, ich werde gegen meinen Willen begrapscht, klingt nicht wie was anderes. Ich verstehe auch wirklich. Was machen denn dann die zwei Bademeister gegen vier oder fünf Syrer, die nur einmal pfeifen müssen? Und dann gar nichts, ich habe Mickey verstanden. Nee, ich habe gehört, die eine Bademeisteranleiterin hat gesagt, ja, dann können wir den Betroffenen in den Schutzraum bringen, in den Safe Space. Wir können uns dann da die Geschichte anhören und mal ein bisschen zusprechen oder irgendwie sowas. Zusprechen. Von eingreifen war da nicht. Was wollen die denn auch machen? Was willst du denn noch machen? Keine also, Ahnung. Mit welchem Personal soll. Ich meine, da in Gelnhausen waren es vier syrisch Verwandte. In der Schweiz war es auch rein, ne? Ja. Was willst du denn da machen? Ja, gut, aber das in der Schweiz ist das, was in den Zeitungen steht, ist wieder. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch haben. Sonst sage ich es kurz hier. Dieses Schweizer Verbot bezieht sich ausdrücklich auf Franzosen, weil es ist nah an der Grenze und aus Frankreich kommen Menschen in die Schweiz, um in dieses Schwimmbad zu gehen. Ausländer, die in der Schweiz eine Aufenthaltsgenehmigung haben oder Schweizer Staatsbürgerschaft, können natürlich weiterhin dieses Schwimmbad besuchen. Ah, ja, okay. Also es ist kein generelles Ausschließen von Menschen mit Migrationshintergrund, vielmehr hat es wohl mit den französischen Besuchern halt in der Vergangenheit extremen Ärger gegeben und in der Art und Weise versucht, sich diese Badeanstalt dagegen zu schützen. Ja, ja, natürlich. Also das Schwimmbad auf der französischen Seite der Grenze wird gerade renoviert und deswegen gehen alle dahin und alleine die Überfüllung ist ein Problem, aber mit der Überfüllung und gab es dann halt auch mehr Probleme und also es gab auch ein paar Übergriffe, aber ja, doch, war nicht explizit gegen Migranten genannt. Ja, und das hatten wir auch mal in der Sendung vor vielen, vielen Jahren, diesen alten Spiegelartikel, ich glaube aus den 70ern oder so, wo sie über Algerier in Frankreich berichtet haben und wo es auch um irgendwelche Angabschereien, Schwimmbädern gab, was damals schon so ein Ding war, dass es bis in deutschen Medien geschafft hat. Es gab eine Zeit lang ja sogar einen Versuch, Burkini-Mode ein bisschen zu pushen. Das haben die aber ganz schnell gelassen, weil sie gemerkt haben, okay, das ist vielleicht die falsche Herangehensweise. Belästigung ist kein Flirten. Wir haben heute leider keine Nummer für dich. Oh, ja, ich hatte den eigentlich schon verdrängt. Ja, wahrscheinlich spielt es in Berlin, nehme ich mal an. Weil kommen ja da alle aus Berlin, auch an einer Fastabend, nehme ich an. Da gehen wir doch mal rein. Eigentlich ist es der perfekte Moment. Meine Schwester und ich haben unsere Decke gleich neben dem See ausgebreitet und gehen nackt ins Wasser. Um uns herum andere unbekleidete FestivalbesucherInnen und solche im Badezeug. Eine Gruppe tanzt zu entspanntem Afrobeat. Andere dösen oder unterhalten sich. Ich schwimme gleich los, während meine Schwester sich noch an die kühle Wassertemperatur gewöhnen muss. Neben mir ein Mann, dem es genauso zu gehen scheint. Er spricht sie an, die beiden lachen. Was wird passieren? Na, wisst ihr es schon? Er quatscht sie an und sie machen... So weit, so schön, doch dann wird es unangenehm. Erst spritzt er sie nass, dann, da ist sie bereits losgeschwommen, will er unbedingt noch wissen, wie sie heißt. What's your name? Brüllt er mehrmals über den kleinen See. Es fällt schwer, ihn zu ignorieren. Was ich nicht mitbekommen habe, aber später erfahre, in den paar Minuten, die sie zusammenstanden, hat er ihr nicht nur seine komplette Lebensgeschichte erzählt, er hat sie auch zu sich nach Hause eingeladen, obwohl er das nicht das Geringste von ihr weiß. So weit, so gut. Wo wurde es jetzt unangenehm? Ich meine, es gibt genauso Frauen, die ein bisschen zu sehr irgendwie baggern. Ich finde das bis hierhin, ja, man kann sagen, okay, ich fühle mich belästigt, aber ja. Kurze Zeit später liegen wir wieder auf unserer Decke und würden jetzt eigentlich gerne die letzte Nacht Revue passieren lassen. Da steht er plötzlich neben ihr und guckt auf sie herab, sagt, wie attraktiv sie sei und dass sie aussähe wie ein Model auf dem Cover der Marie Claire. Meine Schwester verzieht das Gesicht und schaut demonstrativ durch ihn hindurch. Bist du die Heidi Klum Jury oder was? Denke ich. Aber knalle es ihm nicht gegen den Kopf, weil ich mich nicht einmischen will und er auch so längst begriffen hat, wie sehr er nervt, aber es missachtet. Mir kann echt keiner erzählen, dass Männer, die ansonsten die komplexesten Sachverhalte verstehen, derart begriffsstutzig sind, wenn es um so etwas Simples wie den Unterschied zwischen einem Flirt und Belästigung geht. Hier aber gerne nochmal zur Erinnerung. Belästigung ist, wenn jemand auf deinen Kontaktversuch nicht anspringt, aber du trotzdem weitermachst, so wie dieser Typ. Nun gut, ich meine, an der Stelle sollte man vielleicht aufgeben, aber bis dahin, ich sehe hier, vielleicht bin ich ein Mann und kann das nicht sehen, aber ich sehe hier keine Belästigung. Oh, vielleicht können die zwei Frauen im Chat was dazu sagen, aber ich sehe die noch nicht. Während er da also einfach stehen bleibt und seinen Penis über uns baumeln lässt, werden wir langsam wütend. Denn es kann doch nicht angehen, dass wir Frauen immer noch objektifiziert werden. In der Sauna, im FKK-Bereich, ja selbst auf diesem progressiven Festival, auf dem wir uns bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich relativ unbehelligt gefühlt haben. Eigentlich. Alter Schwede. Langsam fürchte ich, dass keine Gendersensibilisierung der Welt heterosexuelle Cis-Männer davon abhalten wird, sich daneben zu benehmen, weil sie sich daneben benehmen wollen, weil eine gewisse Zahl glotzen, pöbeln, baggern und Schlimmeres als ihr Geburtsrecht ansieht. Und das machen nur heterosexuelle Cis-Männer, Anna, da bist du ganz sicher? Also es ist ausschließlich, geht nur von denen aus, nicht? Also und wie witzig, dass sie ihm vorhalten, dass er keinen Standard hat oder so, dass er also wahllos wäre oder so. Sie heißen ja so, die Männer sind im Prinzip offen für alle möglichen Frauen. Also sie denken, ja, wird schon schief gehen. Und die Frauen denken sich irgendwie, ja, wird schon schief gehen, lieber nicht, ne? Also das ist schon ein grundsätzlicher Unterschied, wie die Geschlechter aufeinander zugehen überhaupt. Und so sind wir trotz allem Ringen um Gleichheit für diese Typen nach wie vor keine Menschen, die einfach nur planschen und sich entspannen, sondern Sexualobjekte. Aktuell sogar so sehr wie lange nicht. Ach ja? Ach ja? Aktuell? Warum führst du das jetzt nicht aus mit dem aktuell sogar so sehr wie lange nicht? Das wüsste ich gerne. Was ist das Problem? Wo ist das Problem, wenn man in Berlin irgendwie am Badesee liegt? Dabei haben wir Frauen genauso ein Recht auf ungestörte Nacktheit wie ihr Männer. Das ist ganz schön hypokritisch. Ihr Frauen könnt eure Klöpse überall raushauen. Wenn wir Männer hier den Helikopter mal machen wollen, müssen wir das hinter Türen machen, weil sonst werden wir der Erregung öffentlichen Ärgernisses irgendwie angeklagt und ihr nicht. Ja, weil ihr euch nicht exhibitionieren könnt per Gesetz. Wir schon. Uns gehört die Hälfte dieses Planeten. Wasser ist auch unser Element. Ja. Also schleicht euch. Zur Hälfte. Ja, H oder O. Ist und wo halt das Wasser die Mitte hat, das lässt sich ja eben schwer sagen. Ne? Ja gut, ich meine, du müsstest halt das eine Sauerstoffatom. Guck mal, bloß nicht zu nah. Hier ist nämlich Mitte. Hier ist Mitte. Alter Schwede, also... Ich weiß nicht, hat sie Sachen weggelassen oder so? Also, schön fand ich, ich habe einen Absatz nicht vorgelesen. Er selbst hat mir neulich erzählt, wie sich im Freibad jemand nach einer gemeinsamen Bekannten erkundigte, indem er sie über ihre Brüste beschrieb. Das macht man aber auch nicht. Nee, das sind die so mit den großen Runden. Wo ist die Alter mit den Schlöpsen hin? Oha. Ah, ja. Anna Fastabend, in der Tat. Wir haben heute leider keine Nummer für dich. Das Lustige ist, also, dass sie diese Heidi Klumpling so durchzieht, weil, ich meine, das ist ja genau auch wieder so ein Ding. Ne? Diese Frauen haben halt auch Standards, die ja, eher da zu Hause sind in so einer Show als in der realen Welt. Ja, mein Lieblingsartikel. Weil ich meine, Heidi Klum, Krempel gucken ja nur Männer wahrscheinlich. Ne? Ja, nur, absolut. Wenn Slippery Slope ein journalistischer Fiebertraum wäre, dann wäre dieser Artikel ein gutes Beispiel dafür. Ja, also der ist wirklich, wirklich großartig. Also was hier in der Zeit, unglaublich. Er sitzt auf dem Balkon und liest Zeitung, sie räumt alles ab. Ihm das Gegenteil beizubringen, ist emotionale Arbeit. Finde ich schon, also vielleicht zeigst du kurz das wunderschöne Bild, das uns diesen Bericht illustriert. Also hier die progressive junge Frau von heute, die muss hier alles wegtragen. Und er sitzt da hinten und trinkt seinen, was weiß ich, Espresso wahrscheinlich nach der Maschine zu urteilen, die auf dem Tisch steht und liest seine wichtige Zeitung. Während die Frau halt alles wegbringen muss. Viele Männer werden durch ihre Partnerinnen zu besseren Menschen. Für die emotionale Arbeit, die Frauen leisten, sollten Männer zahlen. Auch nach der Beziehung. Diese Lügner. Wie prostituiert möchtest du sein, Alicia Claire? Ich meine, was unterscheidet eine Beziehung noch von einem Geschäftsverhältnis mit einer Prostituierten, wenn ich dafür zahlen muss, dass Frauen mir Gesellschaft leisten? Kannst du da bitte nochmal drüber nachdenken, vor allem im Zusammenhang mit dem nordischen Modell? Wenn ich jetzt eine Beziehung eingehe, die Alte will Geld von mir, morgen bin ich im Knast oder was? Ich weiß nicht. Ja, ist ein bisschen widersprüchlich. Der Mantel meiner Freundin Rosa ist königsblau mit Leoprintfutter. Ihr Ex-Freund Simon hat ihn ihr bezahlt. Es war aber kein Geschenk. Nach der Trennung stellte Rosa die Forderung, dass er sie für die ganze Arbeit, die sie in ihn gesteckt hatte, bezahlen sollte. Ihre Begründung? Auch wenn die Beziehung vorbei ist, profitiert er sein ganzes Leben von all dem, was sie ihm beigebracht hat. Das sollte entlohnt werden. Ich hätte ihr einfach ein Paulaner ausgegeben. Ja. Das sollte entlohnt werden. Notfalls mit einem teuren Mantel. Intuitiv fand ich das befremdlich, als sie mir davon erzählte. Ja, ja, du bist auf einem guten Weg, Alicia. Das ist ein bisschen Abteilung. Wie schreibe ich einen provozierenden Artikel? Ja, klar. Ja, genau, alles Clickbait-Scheiß. Ja, aber ja. Wir haben es ja im Archive, also schaut es euch direkt im Archive an. Das ist ja ein Pay-Artikel. Ja. Sollten Beziehungen nicht auf Vertrauen basieren und nicht auf Arbeit? Wieso sollte jemand für Liebe bezahlen? Vor allem, wenn sie vorbei ist. Wir sind hier im Spätkapitalismus, da wird Geld bezahlt. Wenn ihr das nicht haben wollt, dann macht kommunistische Revolution, dann ist alles wieder gut. Ist auch immer geil, das sind die gleichen, die den Kapitalismus abschaffen wollen. Die wollen aber Geld von dir, damit sie irgendwie dich verbessern als Coach. Aber als ich darüber mit der Freundin sprach, wurde mir klar, es gibt gute Gründe dafür, dass Frauen alles, was sie für Beziehungen tun, einen finanziellen Ausgleich verlangen sollten. Sehr gute Gründe. Ja, fällt das ja sofort auf, die Gründe. Ja. Darf ich mal überlegen, ja, bevor du sagst? Komm, tipp doch mal Gründe. Ja, okay, Gründe. Gründe. Ja, die nächste Frau, die muss ja nicht wieder von vorne anfangen und spart die das Jahr und dann. Oder? Na. Bisschen so, ja, das, weil die da bessere Menschen werden, die Männer durch Frauen. Nee, aber ich sag's euch. Ich sag's euch. Da fällt einem ja zu viel Zeit weg. Das erste Argument ist eins, was wir schon 100 Millionen Mal in dieser Sendung hatten und was immer wieder rausgeholt der wird. Pay Gap. Genau. Der Pay Gap. Der Pay Gap ist das erste Argument. Etliche Studien haben nachgewiesen, dass Frauen schlechter bezahlt werden. Auch oft für die gleichen Jobs. 16% weniger. Ja, schön wieder den unbereinigten Pay Gap genommen. Ist, ja, wundert mich nicht bei dem verlogenen Ton vom Rest vom Artikel, muss ich sagen. Das spricht aus ihrer Sicht dafür, dass Männer das kompensieren müssen. Gleichzeitig haben Frauen oftmals höhere Ausgaben als Männer. Dabei geht es nur darum, dass einige Produkte, die für Frauen vermarktet werden, teurer sind als vergleichbare Waren für Männer. Das kann ja gar nicht mehr sein, liebe Autorin. Ihr habt ja darauf bestanden, dass wir diese Mehrwertsteuer ändern. Und das haben wir ja gemacht. Also ist ja jetzt das Problem gelöst. Und damit ist ja alles jetzt bestens, würde ich sagen. Ach so, die Scheiße wurde sofort aufgefressen. Das hätte ja keiner ahnen können, ja. Oder dass Frauen Ausgaben für Produkte haben, die die meisten Männer nicht brauchen. Zum Beispiel Tampons, Binden, Periodenunterwäsche oder BH. 50 in 45 Jahren oder so, wie war das? Ja, Rasierklingen. Gesamtkosten. Rasiercreme. Ja, was man so braucht zum Rasieren halt. Ein Pinsel ab und zu einen neuen. Ja. Also. Können wir gerne aufrechnen gegeneinander. BHs sollen wir übrigens auch mitbezahlen. BHs, ganz wichtig. Möchte aber mitbestimmen, wie die aussehen. Sport-BHs bezahle ich nicht. Ich bezahle deinen BH nur, wenn du mein Penisfutteral bezuschusst. Ja, genau. Ja, es geht um eine Rechnung, die vor allem junge Frauen auf TikTok aufmachen, besuchen. Ein Mann und eine Frau bei einem Date im Restaurant sieht das in der Regel so aus. Sie schminkt sich, macht sich die Haare, überlegt lange, was sie anziehen soll, damit sie sich wohlfühlt. Viele Frauen machen durchgehend sogenannte Maintenance, eine Wartung ihres Körpers, Nägel, Haut, Mundpflegeroutine enthaaren. Botox. Produkte, die sie dafür nutzen, kosten auch monatlich oft mehrere hundert Euro. Und wer profitiert davon? Natürlich auch der Partner. Natürlich auch, ja. Also das auch bezahlen. Ja, nicht rumlaufen und stinken. Ungepflegt sein. Das lassen wir nicht kosten, das, genau. Muss auf jeden Fall wer anders bezahlen. Also ist ja klar, macht man ja nicht für sich selber, auf gar keinen Fall. Wenn du willst, dass ich mich dusche, dann bezahl mich gefälligst. Die viele Körperpflege kostet nicht nur Geld, sondern auch Zeit, die er nicht investiert. Während sie 1 bis 2 Stunden braucht, riecht er in Vorbereitung auf das Date an seiner Achsel und zieht eventuell ein frisches T-Shirt an. Ja und? Kann er doch nichts für, dass ihr einen Fimmel habt. Ich meine, alter Schwäne. Wenn man dann mit einer Frau zusammen ist, geht das ja weiter so. Also es dauert ja auch 2 Stunden oder 3 immer alles, bevor man irgendwo hinkommt. Ich weiß nicht, vielleicht solltet ihr uns für die Wartezeit bezahlen. Es gibt auch Frauen, die anders sind. Sollte er dann nicht das Geld seiner Beförderung nutzen, um im Restaurant zu zahlen und den Mantel gleich obendrauf? Dem lässt sich entgegnen, dass niemand Frauen dazu zwingt, sich zu schminken, sich die Haare zu entwachsen. Das bin ich aber gespannt. Botox zu spritzen. Das bin ich aber sehr gespannt, was jetzt kommt. Aber wann ist gesellschaftlicher Druck so stark, dass er Zwang ähnelt? Ah, wundervoll. Oder Impfpflicht. Ah, sehr gut. Ja, also sofort Gesamtvergesellschaften. Das ist schon richtig, ja. Ja, sollte Gesellschaft alles, ist schuld. Nicht sollte die, alles, wie sie immer sagen, kostenlos sein. Sie begründet das aber auch noch. Seit ich denken kann, kommentieren andere mein Aussehen. Ich bekomme gesagt, dass ich hässlich bin, zu dicke Oberschenkel habe, dass meine Brüste nicht groß genug sind, ich nicht feminin genug bin. Mit 13 habe ich gelernt, dass Intimbehaarung ein Grund sein kann, nicht geliebt zu werden. Was? Eine Erfahrung, die viele Frauen machen. Was? Seit ich denken kann, ist jedenfalls eine gewagte Formulierung. Finde ich. Sie wurde also von niemandem mehr geliebt, nicht mal mehr von ihren Eltern. Ja, und das weil sie Erfahrung hatte? Was? Wegen ihren Charme. Wegen oder wegen fehlender? Nee, weiß man nicht. Und da gibt es noch die unsichtbare Arbeit, ne? Klassische Care-Arbeit. Lala. Eine Freundin von mir kann beispielsweise gut kochen. Mehrere Jahre hat sie mit ihrem Ex-Freund zusammengewohnt. In dieser Zeit hat sie ihm und sich oft 3-mal am Tag Mahlzeiten zubereitet. Wenn sie kocht, dauert es oft mehrere Stunden. Ich weiß das, weil ich schon oft hungrig bei ihr auf dem Sofa saß. Umgekehrt macht er ihr, so sagt sie es, nicht einmal Kaffee, wenn sie zu Hause ist. Wenn sie es so mag, sie kochen stundenlang. Männer altern in Beziehungen gesünder. Kein genau. Wunder, wenn ein Mann eine private Köchin hat. Sollte er sie dann nicht entlohnen? Diese Freundin ist sich bewusst, was sie für andere leistet und fordert schon lange ein, dass Männer, die sie datet, Kosten übernehmen. Einmal hat sie einem Mann Jahre später eine Zahlungsaufforderung über den Anbieter Venmo geschickt. Ihre Begründung, er hatte von ihrer sexuellen Interaktion sie viel mehr als sie. Er hat 200 Euro geschickt. Auch wenn ich mich nie getraut hätte, so eine Anfrage zu schicken, bewundert habe ich es. Warum Prostitution ist doch ganz einfach. Musste ich was nicht hat er sich durchringen, gedacht, ein Wort, während er das Geld geschickt hat. So eine Punkt, Punkt, Punkt. Und das ja, sagt man heute nicht mehr. Hat sie Steuern dafür bezahlt? Nur so nebenbei, ist ja Einkommen. Ja, dann erzählt sie die Geschichte von ihrer Freundin Rosa. Das ist die auf dem Bild oben, wo der Typ nie was abgeräumt hat und ja, und halt ihn dazu zu bringen, Aufgaben zu sehen und zu übernehmen und dabei noch auf seine Gefühle zu achten, das ist emotionale Arbeit und sie kostet Kraft. Sicher, ja, in Beziehungen lernen immer beide voneinander und miteinander. Manches lastet dennoch stärker auf den Frauen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehr Studien gibt, die wirklich belegen, dass Frauen da andere Ansprüche an so Dinge haben, wie dass keine Fusseln rumliegen oder so, oder halt eben das aufgeräumt wird oder so, als Männer, die das nicht so wichtig finden. Und ja, aber das ist natürlich alles, könnte man natürlich alles ändern. Außerdem meine ich auch, dass es auch bessere Studien dafür gibt, die halt eben besagen, dass diese Frauen, wo sich die Männer halt irgendwie sofort irgendwie kuschen, wenn die Frau nur irgendwie mit dem Finger schnipst, dass das also auch nichts ist, was die Frauen irgendwie toll finden. Also, wo die irgendwie großen Respekt irgendwie vorhaben. Viele Frauen investieren Zeit, Energie und Schmerz, um Männern Sexismus, Übergriffigkeit und Ungleichheit zu erklären. Lerne ich jemanden kennen, verbringe ich viel Energie damit, um herauszufinden, ob er weiß, was sexueller Konsens ist. Wie verbringt man damit sehr viel Zeit? Es ist echt, ja, die ist sehr fixiert. Der Pimmelnuvis hat im Chat auch gesagt, er wusste, was sonst wäre. Eine grausame Anklage wegen sexueller Nötigung. Also zu dem, dass er 200, das stimmt auch. Ne? Vielleicht hat er sich nicht nur gedacht, Bitch, sondern vielleicht hat er sich auch gedacht, so, oh, okay, nicht, dass sie irgendwie, was weiß ich, All Man irgendwas im Internet über mich sagt, was vielleicht dann auch stimmt oder nicht. Ne? Das hat auch ein gewisses Erpressungspotenzial. Das ist ich finde die Idee vom Prittmaster am besten, ihm halt die 200 Euro zu schicken und als nächstes halt die Steuer anzurufen. Ja. Und ihr den Steuerfahnder zu schicken. Ja, und das Gewerbeaufsichtsamt, beziehungsweise die Sitte vielleicht. Ne? Und dann kommen wir zurück zu dem Typ, der den Mantel kaufen musste. Dass ich Rosas Forderung an Simon intuitiv befremdlich fand, kann ich mittlerweile kaum noch nachvollziehen. Heute ist er ein anderer Mann. Alles, was er von ihr gelernt hat, steigert seinen Wert auf dem Arbeits- und Beziehungsmarkt. Der Mantel, den sie von ihm bekommen hat, hat für sie symbolischen Charakter. Simon hat damit ihre Arbeit anerkannt. Und jetzt kommt der Satz, wo halt mir um meiner persönlichen Geschichte halt der Kragen geplatzt ist. Ich glaube, dass viele Männer ihr ganzes Leben davon profitieren, von Frauen verändert zu werden. Ja, alter Schwede, Alicia. In dem Moment hättest du eventuell in einem Panel, wenn wir uns gegenüber gesessen haben, ein Glas Wasser im Gesicht gehabt. Je nachdem, wie gut ich mich an dem Tag irgendwie... Also sie glaubt ja nur, immerhin. Ja, aber trotzdem halt, ne? Also ja, als jemand, der halt eine missbräuchliche Beziehung mit jemandem aus der dunklen Triade hinter sich hat, die mich sehr viel Zeit meines Lebens gekostet hat, die mich viele Tränen und viel Schmerz gekostet hat, die mich fast an den Rand der Dunkelheit gebracht hat, der findet es halt absolut zynisch und ekelhaft. Widerlich und kaputt. Ja. Rosa hat mit ihrer Forderung andere in unserem Freundeskreis inspiriert. Prima, noch mehr Nutten. Eine Freundin nahm bei der Trennung alle Möbel aus der gemeinsamen Wohnung mit, die sie haben wollte. Auch ihr Ex hat das als Bezahlung für ihre emotionale Arbeit akzeptiert. Im Gegenteil, wenn eine Alte zu mir käme und sagen würde, hier, ich habe dich hier emotional gebildet und dafür nehme ich den Fernseher und das Sofa mit, würde ich sagen, fuck you. Gerade weil du glaubst, weil du dir einbildest, dass du hier irgendwie Erwerbsarbeit geleistet hast, kriegst du nichts davon. Und wenn ich es verbrenne, bevor ich es dir gebe, alter Schwede. Ja, diese Anmaßung, das ist echt übel, was die Leute denken. Oh ja, durch mich werden die Männer erst zu richtigen Menschen. Ja, vor allem. Deswegen sollten sie mir mal ihre Euros auszahlen, weil das ist ja das Wichtigste. Problem, dass die Frauen die Männer immer ändern wollen. Aber wir sind die moralisch Erhabenen, die irgendwie... Sollte man nicht immer lieben, weil das ist, wie er ist. Maß aller Dinge sind für jede gesellschaftliche Interaktion. Ja. Nicht, wenn das Maß der Dinge ist. Da muss ich da, wir haben ja letztens über Brecht gesprochen und eine Sache, die ich halt super gern mag von ihm, ist dieses, diese Geschichte vom Herrn K., wo er halt gefragt wird, was er macht, wenn er einen Menschen liebt. Und dann sagt er, ich mache einen Entwurf und sorge dafür, dass er möglichst ähnlich wird. Der Entwurf? Nein, nein, der Mensch. Und genau das machen viele Frauen. Die machen sich einen Entwurf, dann suchen sie sich einen Kerl, sagen ihm, du bist das Tollste, was mir je passiert ist. Und am nächsten Tag fangen sie an mit, und das musst du ändern und das. Ja, John Peterson hat das erst mal erzählt, so, dass die Frauen über den Wilden suchen, den sie blendigen können oder so. Ja, es ist so ein durchgängiges Thema eben. Aber was mir immer noch gefehlt hat, bis zu diesem Punkt in dem Artikel, wir sind jetzt vor dem letzten Absatz, ist halt so eine Berechtigung. Warum soll ich das tun? Wieso Geld ein guter Ausgleich ist? Weil du, wenn du mich an irgendeinem Punkt in deinem Leben liebst, dafür sorgen solltest, dass ich im Alter nicht von Armut betroffen bin, indem du in meine Arbeitsvorsorge investierst. Arbeitsvorsorge? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Ich glaube, da sollte ich Arbeitsvorsorge schreiben. Vorsorge vor Arbeit. Wenn du es ernst meinst mit der Gleichberechtigung, die Pink Tax kennst, den Gender Pay Gap, den Gender Care Gap, wenn du dein ganzes Leben von der Arbeit, die ich in dich gesteckt habe, profitierst, wo ist dann mein Geld? Ah, wunderschön. Ja, also Alicia Claire ist echt eine Hausnummer, würde ich sagen. Wo ist mein Geld? Ja. Wie sehe ich damit ab, oder wie? Nee, Boss, ich mach also wie so ein, ja, wie so yes, ein, Sir, das ist so ein der Mafia, letzte Satz. Wie so ein Mafia-Capo. Ja, die hat schon viel erlebt. Die war bei vielen Konferenzen. Konferenzdolmetscherin, Übersetzerin für Arabisch und Englisch, Studium der Ethnologie, Arabistik und Islamwissenschaft. Oh, so einer auch noch. Master in Konferenzdolmetschen Arabisch? Anscheinend gibt es sowas. Hurra. Ja, das ist lustig. Schwerpunkte bei Westasien und Nordafrika, Feminismus, Arabisch, Migration und Flucht. Dann fände ich das voll gut, wenn Sie dieses Modell erstmal einem Modellversuch in Neukölln irgendwie der Bevölkerung näher bringen. Wenn sie gut Arabisch kann, ist sie dafür ja praktisch prädestiniert. Und dann gucken wir mal, wie der Vorschlag aufgenommen wird, würde ich sagen. Ja gut, ich meine, eigentlich ist das ja gar nicht so weit weg, weil da hast du ja dann halt irgendwelche Sachen, wo halt die Frauen dann ausgesucht werden und dann ist es halt so und die Cousine und das dann zum Kindermachen da und so. Das ist ja so, dass es nicht dieser Lebensentwurf ist, wo man sich irgendwie mag und aus Zuneigung irgendwas macht oder so. Ja, aber die profitieren doch trotzdem, die Männer, wenn die denen lecker Köfte macht. Ja, ich sage ja auch nicht, dass ich sage, ja, das schließt sich ja halt nicht aus. Also, wenn das sowieso nur so eine so eher auf Zweckbündnis runterbrechen, dann sind sie ja, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Stimmt, und der Jörn Schneider wirft ein, dass es diese Tagesehe ja bei denen gibt. Zum Beispiel für Prostitution, wo du dann die Frau heiratest für eine Stunde. Stimmt. Ja, vielleicht ist das keine gute Idee. Alicia Claire, meine Damen und Herren. Uiuiui, wenn der Ex-Mann zweimal klingelt. Tja, was ist dann, wenn der Ex-Mann zweimal klingelt? Ja, da bringt er das Geld vorbei, was er noch schuldet und den Mantel und die Möbel und den ganzen Kram, ist doch klar. Tja, es geht hier um ein sehr großes Problem, was es mittlerweile in sehr vielen Bereichen gibt, aber in bestimmten Bereichen hat es einfach sehr seltsame Blüten getrieben. Das ist das Problem der Bestimmtheit. Sätze müssen bestimmt sein und das heißt im Endeffekt, es muss klar beschrieben werden, worum es überhaupt geht. Wenn man Begriffe hat, die interpretierbar sind, die ähnlich sind zu anderen Sachen, ne, die viele vergleichbare Handlungen beispielsweise haben, ist es ein Problem. Und sehr gut sieht man das an dem Begriff Stalking. Ja, Stalking gibt es ja seit 2007. Und das Problem ist, es wurde im Endeffekt ein Anglizismus eingedeutscht und daraus wurde ein Straftatbestand konstruiert, weil das Stalking halt ein sehr breites Begriffsfeld abdecken muss. Ja, also im Endeffekt am Anfang, und es zeigt sich immer wieder, ich lese einfach mal vor, wie gering die präventive Wirkung des Strafrechts ist, zeigt sich in der juristischen Praxis. Erst recht sind Taten, die ihre Ursache in problematischen Rollenbildern oder tiefgehenden emotionalen Konflikten nehmen, durch die Androhung von Sanktionen kaum verhinderbar. Also es geht ja um meistens Beziehungsprobleme. Ne? Und da, ja, da gibt es nicht viele also Androhung von Sanktionen hilft da meistens einfach nicht. Das kennt man ja. Wenn da schaltet sich das Gehirn aus und das Herz übernimmt und dann machen Leute manchmal komische Sachen. So, die polizeiliche Aufklärungsquote beträgt 91%. Die Verurteilungsquote 2,9%. Also, das ist das zweite Problem, was es dabei gibt. Und der wurde immer weiter nachgebessert. Ja, also das Problem ist die Aufnahme des Anglizismus-Stalking in den Kanon des inländischen Strafrechts als Nachstellung ist problematisch, weil es dem Bestimmtheitsgrundsatz nach Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz nicht entspricht, weil es viele vergleichbare Handlungen gibt. Weil bei Stalking, es ist nicht eindeutig definiert, welche Handlung konkret darunter fällt. Ja, ein Beispiel, was hier genannt wird, die Ex-Person klingelt an der Tür, um etwas zurückzugeben, was der andere gehört. Ne? Was weiß ich hier, du hattest bei mir noch, keine Ahnung, einen Koffer stehen und ich wollte dir den Koffer bringen. So, einerseits ist das ja eine ganz normale Handlung, ja, weil er hat selbst das hehre Motiv, doch nur einen Gegenstand zurückbringen zu wollen, kann im Zweifel die Strafbarkeit des Klingelnden nicht entkräften. Ja, weil es kann ja sein, dass die Person wirklich nur den Koffer zurückbringen will und es nicht böse meint und vielleicht sich noch entschuldigen will oder was auch immer. Aber es kann ja auch sein, dass er das als Vorwand nimmt. Ah ja, gut, ich habe ja noch ihren Koffer, den kann ich ja ihr bringen. Ne? Das zeigt, wie schwierig dieser ganze Stalking-Begriff überhaupt einzuordnen ist. Es kommt da immer sehr auf die Deutung der Begriffe an. Ja, und ich sag nicht mehr. Also fachlich gesehen ist es einfach sehr schwierig. Wegen der Umgestaltung zum Gefährdungsdelikt sowie des Wegfalls der Beharrlichkeit der Tathandlung und Erheblichkeit der schwerwiegenden Beeinträchtigung der Lebensgestaltung sind wesentliche Steuerungsmöglichkeiten zur Eindämmung der Anwendbarkeit entfallen. So, das heißt, das Spektrum ist immer weiter geöffnet worden. Ja, also es musste erst eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung sein und jetzt reicht auch schon eine kleine Beeinträchtigung, die einem im Alltag beeinträchtigen könnte, negativ. Ja, und es wird halt immer weiter gehen. Beunruhigend sind die Entwicklungen, wenn man einen Blick auf die aktuelle strafrechtliche Entwicklung wirft. International, unter anderem Großbritannien, Wales, Irland und Schottland, wurde unter dem Begriff Coercive Control, bei dem eine Person wiederholt versucht, eine andere Person zu kontrollieren, zu demütigen und einzuschüchtern, weitere Straftatbestände entworfen, um Fällen häuslicher Gewalt zu begegnen. Also hier geht es dann nicht mehr, was ist nach der Beziehung, sondern auch was ist während der Beziehung. Und nochmal, es gibt ja viele Sachen, die schon strafbewehrt sind und es geht hier einfach darum, jegliches Handeln quasi, was man in Beziehungstätigkeiten hat, theoretisch mit einer strafrechtlichen Androhung zu belegen. Gleichzeitig hat man vor Gericht, weil das so breit auslegbar ist, auch sehr gute Möglichkeiten, die Sachen abzuwehren. Wie gesagt, 90% Aufklärungsquote, 2% Verurteilungsquote. Also dieses Coercive Control, das wird wahrscheinlich auch kommen, ne? Und es gibt einfach nur, ich sag jetzt mal, wenn jemand anderem wirklich was Böses will mit Vorsatz, dann kann er das Strafrecht als Keule benutzen. Ja, und es ist ja auch so, dass es ein Offizialdelikt ist. Das heißt, der Staat hat wenn irgendjemand den Staat darauf hinweist oder wenn der Staat es selber sieht und der Staat hat sogar eine Pflicht, darauf zu achten, dass es nicht passiert, ja. Das ist einfach nur ein riesiger bürokratischer Aufwand, der nirgendwo hinführt, weil es einfach die Bestimmtheit fehlt. Ne? Man kann einfach immer sagen, okay, das Gesetz ist zu unbestimmt. Ne? Wie gesagt, der Typ, der an der Tür klingelt, das ist, finde ich, wirklich ein gutes Beispiel dafür, weil, ja, es kann sein, dass das ehrlich meint, aber es kann auch sein, dass das als Vorwand nimmt. Ne? Und das Recht entscheidet eher zu sagen, ja, das ist wahrscheinlich ein Vorwand und das ist dann einfach das entspricht dann halt wieder nicht den Verhältnismäßigkeitsregeln. So, also die sind verschiedene Rechtskonzepte, die einfach wirklich im Wanken sind. Ne? Und hier geht es um die Bestimmtheit. Das kommt später auch nochmal in einem anderen Artikel. Ach ja, und natürlich, je mehr Sachen da unter dieses Stalking fallen, das geht dann ja auch in gewisse Statistiken ein, selbst wenn die nicht verurteilt werden. Und das sind dann wieder Zahlen, wo auch wieder gewisse aktivistische Vereinigungen vielleicht sagen könnten, die Zahlen steigen immer mehr. Wobei die offiziellen Zahlen für Stalking, die stagnieren um die 20.000 offizielle Fälle pro Jahr. Was ich auch jetzt nicht einschätzen kann, ob das viel oder wenig ist, aber ja. Zum zweiten Mal Westfernsehen, zum zweiten Mal NZZ heute Abend. Hier mit einem Interview mit dem Sprachkritiker, wusste ich bisher auch nicht, dass es das gibt, Matthias Heine, mit der Überschrift Gendern ist die Sprache der Mächtigen. Das ist ein super Interview. Der Mann gefällt mir, obwohl ich vorher noch nicht wusste, dass es Sprachkritiker gibt in dem Sinne. Forschende haben das Skelett eines Sauropoden untersucht, war kürzlich in einer großen Schweizer Tageszeitung zu lesen. Schlagzeilen mit Wörtern wie Forschende findet Matthias Heine nicht nur nervig, er würde sie am liebsten aus den Medien verbannen. In seinem neuen Buch, Der große Sprachumbau, prangert er alle Formen des vermeintlich progressiven Neusprechs an. Vom Gendern über die leichte Sprache bis zur Wahl von sogenannten Unwörtern. Der Mann arbeitet beim Feuilleton der Welt und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Wandel der Sprache. Und er hat ein bisschen Aufsehen erregt, dadurch, dass er irgendwie in einem Artikel gesagt hat, Hitler sei der Erste, der gegendert hätte. Dann ist er aber später zurückgerudert, weil Hitler eben nicht der Erste war, der gesagt hat, zum Beispiel, liebe Volksgenossinnen und Volksgenossen. Aber es ist halt trotzdem interessant, dass das damals schon erkannt wurde, sozusagen, dass wenn man irgendwie was machen will, wenn man was verändern will, dann muss man halt irgendwie solche Aufhänger finden, wie zum Beispiel die Frauen mit reinzunehmen in die Sprache, in dem Fall bei den Nazis, obwohl Frauen bei den Nazis halt nur wirklich keine gleichberechtigten Teilhaber der Macht oder der Gesellschaft waren. Laut der Tageszeitung verursacht Gendern nur bei Männern über 60 Schnappatmung, obwohl es ungefährlich sei. Warum bekommen Sie Schnappatmung? Fragt ihn die NZZ. Und er gibt eine Antwort, wie sie nicht schöner von den Weltraumaffen kommen könnte, weil heute eine radikale identitätspolitische Linke versucht, die Sprache umzubauen. Die deutsche Sprache ist vor rund 1200 Jahren entstanden. Sie ist das vielleicht einzige wahre Volkseigentum, das es je gegeben hat. Dieses Eigentum an der Sprache soll nun plötzlich enteignet werden. Der Zugriff ist massiv und er geht auch von staatlichen Institutionen aus. Es geht nicht mehr nur um einzelne Wörter, wie vor dem Ersten Weltkrieg, als französische Wörter wie Portemonnaie in Deutschland plötzlich verpönt waren. Nun geht es auch um die Grammatik. Man versucht, Pronomen wie they und them zu etablieren, führt Hilfszeichen wie ein und sagt Geflüchtete statt Flüchtlinge. Man will die Struktur der Sprache verändern. Das ist etwas anderes als frühere Sprachregelungen. Soweit sind nicht einmal die DDR und die Nazis gegangen. Und dann kriegt er natürlich gesagt, ja, aber das ist doch nur Wandel und Sprache wandelt sich immer. Also den üblichen, der NZZ-Interviewer spielt den Advocatus Diaboli. Und der sagt, echter Sprachwandel ist das, wenn sich immer mehr Leute entscheiden, den sogenannten Deppen-Apostroph zu benutzen, obwohl ihn der Duden lange nicht zugelassen hat. Und wenn der Duden dann irgendwann in die Knie geht und sagt, wir erlauben das jetzt in bestimmten Fällen, wie etwa in dem Firmennamen. Echter Sprachwandel ist das auch, wenn der aus dem Spanischen stammende Gruß Adios in der Seemannssprache so verhunzt wird, dass er erst Atschüss und am Ende nur noch Tschüss heißt oder Tschüss. Das ist Sprachwandel von unten. Er ist entstanden, weil sich Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Sprechern und Schreibern entschieden haben, so zu sprechen. Ja, sagt die NZZ, was wir jetzt erleben, ist also kein echter Sprachwandel? Nein. Aber es wird immer mit Sprachwandel erklärt. Der gegenwärtige Sprachumbau geht von kleinen Interessengruppen aus, welche die Gesellschaft über Sprache formen wollen. Es ist ein internationales Phänomen. Nach dem Fall der Mauer und mit dem Bedeutungsverlust der Arbeiterklasse hat sich ein Teil der Linken neu erfunden als Internationale der Diskriminierten. Sie war damit sehr erfolgreich, weil dieses Diskriminiertsein nicht objektiv messbar ist. Selbst ein Milliardärssohn, der sich als Frau fühlt, kann sich als Opfer inszenieren, wenn man ihn mit den falschen Pronomen anspricht. Da geht es so ein bisschen, ja, Binnen-I, dass die Institutionen da alle mitmachen, wie Behörden, Universitäten, Schulen, und das opportunistische Großkapital, wie er es nennt. Behörden und linke Parteien würden ihnen widersprechen. Sie sagen, niemand müsse gendern. Vielmehr seien es die Rechten, die einen Kulturkampf führten. Also der Interviewer gefällt mir auch richtig gut. Das ist eine komplette Verdrehung der Tatsachen. Und natürlich ist die Behauptung Quatsch, dass niemand gendern muss. Wenn Behörden nur Aufträge vergeben, sofern der Antragsteller gendert, ist das ein Zwang. In Deutschland gibt es sogar staatlich finanzierte NGOs wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, die alle Kritiker des Genderns als Frauenfeinde und Rechtsextreme diffamiert. Das erklärt eben auch die Schnappatmung, die der Sprachumbau in der Bevölkerung auslöst, und das nicht nur bei Männern über 60. Wenn man liest, dass Firmen von ihren Mitarbeitern verlangen zu gendern und mich auch meine Bank angendert, wird einem plötzlich klar, wie dominant das ist. Der Zwang richtet sich gegen die Bevölkerungsmehrheit, die gemäß vielen Umfragen nicht gendern will. Nicht einmal für die heute 20-Jährigen ist Gendern selbstverständlich. Und dann sagt er, ja, und alle, die da, wenn dagegen vorgegangen wird, heißt es immer Genderverbot, bla bla bla bla bla. Also es wird hier immer das größte, die größte Klaviatur ausgepackt, die man hat. Und er sagt auch, es ist halt völlig wissenschaftlich nicht bewiesen, dass man bei Professor halt nur an Männer denkt. Und dann, wenn man dann die Erwiderung kriegt, ja, aber bei mir ist das auch so, dann sagt er, das ist, weil wir inzwischen halt schon darauf so geprägt sind, weil wir schon 100-mal gehört haben, wenn dir jemand Professor sagt, musst du an Männer denken. Ja, das ist auch einfach wieder eine Wirkung, die überhaupt nicht mit einberechnet wird von den Leuten, die sich progressiv nennen. Ja. Und er sagt halt, so die Ursünde des Ganzen ist praktisch die Rechtschreibreform von 1998. Da hat nämlich auch eine kleine Minderheit versucht zu bestimmen, was falsch und richtig und besser und toll ist. Und wir erinnern uns vielleicht nicht mehr alle, aber man wollte zum Beispiel, dass wir Kaiser mit EI schreiben, ne? Nicht mehr mit AI. Ne? Oder Rainer, vielleicht auch nicht mehr mit AI, sondern nur noch mit EI. Und das ist ja alles zurückgefahren worden, weil die Bevölkerung halt auch und viele Journalisten damals auch gesagt haben, das ist doch völliger Grütz, was ihr da, was soll das? Ihr macht die Sprache kaputt. So. Dann geht es um Trump auch noch ein bisschen. Also wie gesagt, ich will hier auch nicht halt den ganzen Artikel vorlesen, aber ich kann nur empfehlen, sich auch die Sachen nochmal zu Gemüte zu führen, die ich auslasse. In ihrem Buch verweisen sie auf George Orwell, der die Vergewaltigung der Sprache in einem totalitären Regime beschrieben hat. Ist das nicht allzu dick aufgetragen? Natürlich leben wir nicht in einer totalitären Diktatur wie Winston Smith im Roman 1984 und niemandem wird ein Rattenkäfig über den Kopf gestülpt, wenn er etwas Falsches sagt. Aber wenn man sich das Grammatik- und Neusprechkapitel am Schluss von 1984 anschaut, staunt man doch, wie viele Gemeinsamkeiten es gibt. Etwa, dass man Wörtern neue Bedeutungen gibt, je nachdem, wer sie verwendet. Sprachpolizei wurde in Deutschland lange als rechter Begriff verdammt. Als Länder wie Bayern und Sachsen den Gebrauch des Gendersterns untersagten, redeten Linke plötzlich selber von Sprachpolizei. Die Sortierung des Wortschatzes in gute und böse Wörter erinnert stark an 1984, ebenso der inflationäre Gebrauch von Begriffen wie Hetze. Und dann sagt die NZZ, weil der Begriff Hetze von den Nazis und in der DDR missbraucht wurde, um politische Gegner zu verfolgen. Hetze ist ein wunderbares oder eher schlechtes Beispiel für historische Unkenntnis. Es war ein zentraler Begriff der NS-Propaganda. Hetze war immer etwas, das die anderen machten. Sie konnte mit dem Tod bestraft werden. Propaganda konnte man es nicht nennen, weil dieser Begriff im Nationalsozialismus positiv gebraucht wurde. Auch in der DDR war staatsfeindliche Hetze ein Straftatbestand. All das würde einen zurückhaltenden Gebrauch des Begriffs nahelegen. Stattdessen dient er allen möglichen Aktivisten als Legitimierung, den Diskurs im Sinne von Linksgrün zu kontrollieren. Als Robert Habeck das Vorwort der deutschen Ausgabe von 1984 geschrieben hat, war ihm die Ironie wohl nicht einmal bewusst. Ja, das Buch Der große Sprachumbau von Matthias Heine erscheint oder ist erschienen. Das Interview hier macht Lust, das Buch zu lesen auf jeden Fall. Ja, und ich kann nur empfehlen, wie gesagt, schaut euch den gesamten Inhalt des Interviews an. Ist wirklich gut. Ja, Slippery Slope is Slippery, könnte die Überschrift dieses Kapitels lauten. Hier haben wir mal wieder die Rona. Wir sind nicht immer einer Meinung mit ihr, also sehr selten einer Meinung mit ihr, aber sie sagt halt oft auch, gibt wichtige Impulse im Bereich um die Gender-Sachen. Auch wenn sie halt ja, so eine Oldschool-Feministin ist, die von Männern nicht viel hält. Sie schreibt hier, wenn ein neuer Vorstoß läuft, den völlig vagen und interpretationsoffenen Begriff sexuelle Identität im Grundgesetz zu schützen, diesmal von Kai Wegner und Berlin, und weiterhin niemand definieren kann, was queer überhaupt sein soll, wird an der Uni Bonn eine Umfrage zu einer Studie durchgeführt mit dem Wortlaut: Was sollte erwachsenen Menschen mit einem sexuellen Interesse an Kindern und Jugendlichen ihrer Meinung nach strafrechtlich erlaubt sein, um ihre sexuellen und emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen? Ja, Slippery Slope ist slippery. Und ja, wir haben auch schon seit Jahren mit davor gewarnt, ja, mit solch wechselnden Begriffen wie queer und sexuelle Identität die Tür für Maps und anderen Abschaum zu öffnen. Und wir haben auch schon erlebt, dass Leute aus diesem Spektrum versucht haben, sich auf dem CSD und ähnlichem, unter die Leute zu mischen. Also, ja. Das ist es auch nur gut, dass sie, wenn die sich davon abgrenzen, ist es gut. Das ist jetzt nicht Owas gegen Rechts generell. Das ist eine Untergesellschaft, also ein Unteraccount auch. Ja, es wäre schön, wenn solche Sachen stärker betont werden, weil sehr viele Sachen und politische Forderungen, die gestellt werden, hören sich vielleicht ganz gut und unverfänglich an, spielen aber im Endeffekt gewissen Leuten, die gewisse Interessen haben, in die Hände. Ich sag mal Stichwort Kinderrechte. Ne? Und von der frühkindlichen Sexualisierung und sowas fange ich jetzt nicht an. Darum geht es gar nicht. Es geht ja nur darum, dass man immer darauf hinweisen muss. Und ich glaube nicht, dass die meisten Leute, die halt alles LGBTQ irgendwie sonst was propagieren, Pädophile akzeptieren würden. So. Aber die Ideologie leider schon. Ne, deswegen, ich hoffe einfach, dass die weiterhin tief gehalten werden und nicht irgendwie eine gesellschaftliche Plattform bekommen, dann als Minderheit, sexuelle Minderheit vielleicht auch anerkannt werden oder sowas. Das widerspricht irgendwie unseren zivilisatorischen Grundprinzipien. Ja, und da muss mir jetzt keiner mit irgendwelchen Griechen kommen oder so. Ja. Ja, hier ist eine interessante Sache, wo ich noch gar nichts von gehört hatte, irgendwie von außerhalb. Ich weiß nicht, ob sich der Herr hier irgendwie mit Dingen schmückt, die ihm gar nicht zustehen oder so, aber also, das ist ja ein Herr Grischkat und der schreibt in eigener Sache, ich habe ein Widerspruchsverfahren geführt und gewonnen. Die Rechten haben versucht, den Pride Month auf perfide Art zu kapern. Letztes Jahr habe ich deshalb die Marke Stolzmonat angemeldet, um sie vor missbräuchlicher Nutzung zu schützen. Alle Gewinne, die mit der Marke erzielt wurden, habe ich an die queere Bundesstiftung Magnus Hirschfeld gespendet. Das gefiel der Gegenseite natürlich überhaupt nicht. Über den Rechtsanwalt und AfD-Politiker Sascha Schlösser legten sie Widerspruch ein. Dieser wurde jetzt vom EUPO, was auch immer das ist, in seiner Gesamtheit zurückgewiesen. Endlich steht es schwarz auf weiß, dass die Marke Stolzmonat mir und damit stellvertretend allen gehört, die sich für eine offene und freie Gesellschaft einsetzen. Dies lassen wir uns nicht nehmen. Danke an Media Force und Dr. Maximilian Öl, die das alles mitinitialisiert haben. Solltet ihr auf der Suche nach einem guten Rechtsanwaltskanzlei sein, werdet ihr mit BKP und Partner Rechtsanwälte fündig. Smiley. Lasst euch nicht verhärten. Frohen Stolzmonat und Happy Pride. Tja, das Europäische Patentgerichtshof. Okay. Ja. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das jetzt für ein konkretes Ja, haben die denn überhaupt eine Auswirkung hat, ob jetzt, wenn Leute jetzt beispielsweise T-Shirt mit diesem Begriff verkaufen über einen Online-Shop und damit halt Geld verdienen, ob der dann Lizenzgebühren irgendwie bekommt oder wie das funktioniert da, das wäre vielleicht ein bisschen interessant mal rauszufinden, ne? Weil ansonsten ist das ja, also wenn du jetzt bei Twitter irgendwie Stolzmonat schreibst, ja, ne? Ich glaube, aber ich verstehe das nicht so ganz. Bei dem Patent, das ist doch auch so, wenn etwas schon vorher existiert hat, kann ich kein Patent darauf anmelden. Und so ein Begriff wie der halt vorher schon von einer großen Gruppe Menschen benutzt werde, den einfach schützen zu können, halte ich für eine Lücke im Rechtssystem. Also unabhängig davon, ob ich jetzt in diesem konkreten Streit wäre, fände ich das nicht richtig. Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Also ich kann es mir auch. Könnte ja jederzeit jemand hinkommen und sagen, Weltraumaffen ist jetzt meins. Ja? Ach so, obwohl wir das schon eine ganze Zeit lang machen. So ein YouTube-Kanal mit irgendwelchen KI-Videos. Ja. Ja, das ist ja noch was anderes. Ich meine, Stolzmonat es gibt ja nicht eine Gruppe, die sich Stolzmonat bezeichnet, sondern es ist ja mehr ein geflügeltes Wort, wie ein Bild, sage ich jetzt mal. Ja, wenn es eine Grafik wäre, ne, damit muss man es eher vergleichen. Ja, also markenrechtlich wird es ja meistens immer so gemacht, dass man muss ja spezielle Bereiche benennen, in denen diese Marke nur geschützt ist. Genau, es gibt gewisse Eigenschaften, die erfüllt werden müssen und die fallen dann unter das Gebrauchsmuster oder unter das Patent oder ja, aber ich kann doch Marke, auch nicht, je nachdem, wie es angemeldet wurde. Und das ist ja auch zeitlich immer begrenzt dann. Ne? Aber ich kann doch auch nicht mit die Gedanken sind frei zur GEMA gehen und das für mich eintragen lassen. Wie gesagt, stell dir das als Bild vor. Wenn du ja, ein aber Bild dann malst, ich stelle es mir als Lied vor. Dann kannst du das so, aber das, ja, da hast du dann ja eher als Urheber das Urheberrecht dran. Aber also zu GEMA ja, kannst du schon gehen, weil wenn du das darbietest, dann hast du ja auch Anspruch auf GEMA-Sachen. Also für deine Darbietung. Nee, ich möchte eigentlich nur die Kohle einsacken, wenn jemand anders das Lied singt. Ja, das funktioniert nicht. Ach ja. Ja, natürlich ist Patent was vollkommen anderes, Gary. Keine Frage im Chat. Also ich habe das jetzt nur vergleichend gesagt, also weil ich das alles im Patentrecht kenne, ich diese Sache, dass etwas, was schon existiert hat, halt nicht. Markenrecht ist natürlich was vollkommen anderes. Hast du recht? Wollte ich jetzt auch nicht miteinander irgendwie verquirlen. Ja, und, ja, deswegen ist es. Die Frage ist aber dann auch, es wäre interessant, was jetzt ein Use Case wäre. Für, ja, Merch, sagt zum Beispiel der Igrande Stefan. Merch. Also. Ja, wenn zwei sich nichts mehr, du darfst kein T-Shirt, wie der Chris gesagt hat, oder ich weiß nicht, irgendwer hat doch auch versucht, sich diese Flagge schützen zu lassen, diese abgestufte. Und ich habe auch gesehen, dass die Leute diese Flagge verkauft haben und Merch mit der Flagge drauf und so. Ey, Moment mal, die einen haben ihr Markenrecht angekündigt oder angemeldet, um den anderen das Geschäft kaputt zu machen. Das ist sicher nicht einfach so legal, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn zwei sich streiten um denselben Domainnamen, meinetwegen, dann ist nicht einfach der ausgeschaltet, der den Namen nicht angemeldet hat, aber ein Geschäft darüber laufen hat, der muss das nicht einfach ausschalten. Das ja, das ist kompliziert. Nehmen wir an, du hast eine Firma, die hat eine Erfindung für irgendeine Maschine, aber die wollen nicht, dass irgendjemand das macht, deswegen melden die das zum Patent an und benutzen weiterhin ihre andere Maschine. So, da gibt es gewisse Richtlinien, in welchen Bereichen man Sachen zurückhalten darf und welche nicht. Ne? Und ne, viele, es gibt ja auch viele Erfindungen, ja, finde ich auch nicht, dass es darum geht. Das sind Leute gewesen, sobald die angemeldet werden, sind sie ja öffentlich. Da waren noch Leute, die haben mit den Stolz 100 Begriff Geld verdient, über Merch meinetwegen. Und dann kommt er hin und meldet den Namen an und dann dürfen die damit kein Geld mehr verdienen. Das kannst du mir noch nicht erzählen, das ist doch Quatsch. Ja, er müsste dann Lizenzgebühren machen. Ob der den jetzt verbieten kann, dass... Er kann mal versuchen, Lizenzgebühren einzufordern, ja, aber ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Auch. Ja, deswegen würde ich gerne einen Use Case sehen hier. Das erste Mal. Das ist ja schön und gut und es verunsichert alle Leute und ich denke mal, das ist der Hauptgrund hinter dieser Aktion. Das ist ja ich glaube, da mal so ein Beispiel mit Michael Schumacher Domain. Use Case sehen, wo was... Was konkret darf man denn jetzt nicht machen? Wo, ne? Aber ja. Ja, also ich würde sagen, wer den größeren Bezug zu der Webseite hat, und das ist in dem Fall ja wohl der Shop, der damit Geld verdient, der hat eher das Recht, auch den Namen zu nutzen. Und nicht derjenige, der frecherweise anderen Leuten das Geschäft kaputt machen will. So läuft das dann von Patentrolle nicht. Gibt es. Gibt das Gesetz her. Patentrolle ist was anderes. Ja, Patente sind ja, wie gesagt, nicht. Also, das ist doch ein richtiger Fall von einem Patent. Aber Namen sind doch auch so geschützt, dass man Namensrecht anmeldet. Aber das geht ja. Ist schwierig. Da bin ich mal, wie gesagt. Ja, müssen wir Ich meine, dann sollten wir uns doch am besten die Marke Solidarität eintragen, zum Beispiel. Ja? Und jedes Mal, wenn so Linke dann irgendwie Solidarität auf ihre Plakate schreiben, sagen wir, Moment mal, so Femizid nicht. Hätten wir uns schützen lassen müssen, ne? Femizid wäre auch gut gewesen. Ja, das druckt aber keiner aus T-Shirt. Warum? Stopp, Femizid. Ah, ja, okay. Mit so einem Stoppschild? Stopp, hier Femizid. Und dann eine Frau, die in den Müll geworfen wird. Nee. Nee. Das ist ja auch ein falsches Bild. Ja, ich glaube auch, dass das schon richtig so einfach wird es nicht gehen. Und ja, wenn sie das dann vielleicht vor Gericht ausfechten, wird man ja sehen. Ja, ja, auf der anderen Seite muss man. Wenn das eingetragen wird, kann man ja immer noch dagegen sagen und ja, hier bitte soll bitte ausgetragen werden. Jetzt ist nur der Widerspruch gegen die Eintragung ist abgelehnt worden. Das ist richtig. Also wenn das jetzt eingetragen, also wie gesagt, mal gucken, ob es irgendeinen Use Case überhaupt gibt. Ich kann mir gerade keinen überlegen. Ja, ich würde denen ihren Dorfstolzmonat schenken. Dann machen wir demnächst was anderes. So, lass uns was einfallen. Das wird sehr witzig werden. Das wird euch sehr wehtun. Also wenn sie das unbedingt brauchen, dann klingen sie immer auf die Art, ne? Hashtag Stollmonat. So in der Art, genau. Ja, Zapp das Medienmagazin. Hm. Oder Moment, die haben ihren Namen schon mal geändert. Digital Zapp, die Medienredaktion. Uff. Da können wir jetzt bald einen neuen Stream machen mit unserer Version davon. Redaktionen machen auch Sachen im Auftrag dann, oder wie? Magazin machen nur eigene Sachen, ja. Wenig, ja, die also, Medienreaktion. Die haben ja im Endeffekt ja auch das Magazin ja auch eingestellt. Also es gibt ja jetzt nur noch diesen komischen Instagram- oder TikTok-Kanal. Und ja, so wie, es gibt keinen Zap mehr, oder was? Im Fernsehen. Ja, nicht mehr kritisch. Auf der alten Wart. Nee, das war doch, als sie irgendwie meinten, oh nein, uns wird das Geld gestrichen, wir müssen Programme wegnehmen. So. Oh, Zap das Medienmagazin, das müssen wir jetzt einstellen und stattdessen machen wir jetzt nur noch alle paar Wochen mal irgendwie halt so einen Beitrag hier wie diesen hier. Hier geht es um das Kontaktverbot. War ja eh scheiße. Das ist wieder so ein richtiger Zap-Beitrag. Also es wird wieder so richtig irgendwie insinuiert, dass das natürlich alles gut gewesen wäre, wenn das verboten gewesen wäre. Aber es wird halt nicht gesagt, damit man sich immer noch darauf berufen kann, dass man ja irgendwie einen kritischen Medienbericht irgendwie macht, wo alle Seiten angehört werden oder so. Sie haben ja sogar hier drin, dass selbst der Deutsche Journalistenverband mit irgendwie so einer Regenbogen-Logo irgendwie geschrieben hat, dass er das halt für die Pressefreiheit, dass es halt ein Sieg ist, dass wir das nicht verboten haben. Und aber ansonsten wird natürlich gesagt, dass ja der Typ, jetzt habe ich Verstürzenberg gesagt, aber nee, ja, wie heißt er? Ja. Von Kompakt, ja. Else ist er. Else. Dass er natürlich die AfD unterstützt und das ist natürlich verfassungsfeindlich, ne, und gegen die Menschenwürde und so. Und dann sagen sie halt, dass der ja irgendwann mal von Überwindung des Systems gesprochen hätte und da konfrontieren sie ihn auch irgendwie mit und er sagt dann aber, dass er das halt so gemeint hat, ja, dass man es halt verändern will irgendwie, was ist in Deutschland und ja, da können sie halt, das ist, ja, es ist halt so, also ich meine, und das System richtig überwinden und so wollen ja genug linke Leute auch und auch genug Leute, die beim Öffentlich-Rechtlichen arbeiten. Also, ja, und die rufen auch deutlich stärker dazu auf, ne, das durchzusetzen sozusagen. Als, ja, offener auf jeden Fall, weil sie offen, ja meinen, dass sie da auf der richtigen Seite sind. Und dann haben sie irgendwelche Geheimsachen, die da irgendwer herausgefunden haben will, das ist ja dieses Gemalte. Und das bringen sie aber natürlich trotzdem vor, ne, obwohl das natürlich niemand gegenprüfen kann. Also die haben ja irgendwie angeblich so ein Meeting irgendwie gehabt, wo irgendwelche Leute eingeladen waren und da haben sie halt auch irgendwas erzählt. Ich kann das mal kurz abspielen, was sie hier irgendwie behaupten. Migrationswaffe. Einige Belege stammen auch aus Überwachungsmaßnahmen. Aufgeführt wird etwa ein abgefischtes Zoom-Meeting aus dem Jahr 2022. Jürgen und Stefanie Elsässer tauschen sich mit Teilnehmenden über ein mögliches Ende des politischen Systems aus. Jürgen Elsässer spricht davon, an einer Machtperspektive zu arbeiten. Die AfD würde es alleine nicht schaffen, aber man könne es schaffen, würde man eine Querfront etablieren. Erstmal müsse aber die Regierung gestürzt werden. Ein Teilnehmer des Meetings ergänzt, man sei schon einen Schritt weiter, die Parteien müssen weg. Ebenfalls 2022 schreibt Jürgen Elsässer eine Chatnachricht an eine Kompaktautorin. Darin heißt es: Wir verkaufen jeden Monat 40.000 Exemplare. Da sind einfache Leute dabei. Und die sind dann ja für unsere Revolution wichtig. Der Verfassungsschutz hat Kompakt 2020 als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Seitdem darf es mit geheimdienstlichen Mitteln beobachtet werden. Ja, und auch bei dieser Sache und auch bei dem, was sie davor irgendwie gezeigt haben, ist halt auch wieder die Frage, ne, wie das halt verstanden wird. Und also, die tun ja gerade so, als dürfte man diese Meinung nicht haben, dass es irgendwie nicht mit rechten Dingen zugeht, mit irgendwelchen Migrationssachen und so. Obwohl das ja nun mal offenkundig so ist, dass wir hier die Regeln außer Kraft gesetzt haben und halt alle möglichen Leute jetzt hier im Land haben, von denen die wenigsten überhaupt als Asyl anerkannt werden, und die Leute, die hier diesen subsidiären Schutz haben, alle irgendwie so tun, als müssten die jetzt ja auch ewig hier sein. Ne? Und, aber da darf man keine Ansicht zu haben, was das irgendwie bedeutet. Und diese ganzen Leute haben wir auch gelernt mit Hans-Georg Maaßen, wenn irgendwelche linken Seenotretter irgendwie von den Weißbroten reden und dass es für die hier vorbei ist, weil wir hier mehr Leute ins Land holen oder so. Da darf man keine Ansicht zu haben, was das bedeutet. Und irgendwie darüber mutmaßen, was diese Leute damit bezwecken. Weil das wäre ja gegen die Menschenwürde gerichtet oder rechtsextrem oder weiß der nicht wie was. Das darf man alles nicht, aber irgendwelchen Friedrich Merzen irgendwie in einzelne Begriffe irgendwie reininterpretieren, dass sie sonst was wollen und so, das ist natürlich alles richtig und wichtig. Und das muss man natürlich alles machen dürfen. Auf der anderen Seite dann wieder, ne, also. Und ich habe dieses Magazin noch nie gekauft, und dieser Typ ist halt schon allein dadurch, dass er halt ein überzeugter Marxist ist. Und wenn ich sowas schon wieder höre, Querfront, ja, was ist denn diese Querfront, womit denn? Ja, mit euch wunderbaren Linksextremisten, natürlich ist diese Querfront doch. Also, und auch jetzt diese ganze Geschichte mit Trump, da hat er sich der Elsässer jetzt auch irgendwie drüber aufgeregt, das kommt jetzt hier nicht drin vor, aber das weiß ich natürlich, immer mal wieder zu sehen, wie der halt eben tickt. Und dass er jetzt die wunderbaren Mullahs da im Iran irgendwie angeht. Und dann kommt der Elsässer und sagt, jetzt mag ich dich nicht mehr und jetzt mache ich hier wieder Amigo-Home-Kampagne irgendwie. Spinnt genauso rum, was Trump angeht, wie irgendwelche linken Leute halt eben auch. Also. Aber das soll jetzt irgendwie halt eindeutig irgendwie so sein, dass irgendwelche Sachen, die der irgendwie vertritt, halt so schädlich sind, dass man die halt verbieten muss, damit da ja keiner irgendwie das auch nur vors Gesicht bekommt, weil das ist ja nochmal die Sache. Ich meine, die können das ja alles irgendwie zeigen, irgendwelche Aussagen von dem. Da passiert ja jetzt auch nichts damit. Wurscht, Revolution, ja, ist so staatsfeindlich, ist dann auch wieder nicht scheinbar. Also, jedenfalls, wenn man das sieht, dass das ja auch von anderen Leuten kommt, ne? Der Wunsch nach Revolution. Weiß nicht. Ja, das kann alles staatsfeindlich sein, aber das ist ja jetzt nicht die Aufgabe von denen, das zu entscheiden. Das ist ja gerade die Sache. Also, da ist ja so einiges möglich. Und da muss ja auch so einiges möglich sein. Aber es wird ja immer so getan, als wäre das gar nicht so, sondern als könnte man ja ganz fein genau wieder sehen, wo die Kausalkette beginnt und wo die Kausalkette hinführt. Und na, die Superexperten, die können das alles machen und die können das alles entscheiden, stellvertretend für alle anderen. Ja, aber mir ist doch schon falsch um die Reihenfolge, wenn sie sagen, die Regierung stürzen und anschließend erst ja, das Vorfeld bearbeiten, beziehungsweise die Querfront aufbauen sozusagen. Das finde ich doch ein bisschen komisch, dass das irgendwie. Das vereinbar mit der Menschenwürde, mit der verfassungsmäßigen Ordnung? Unser Land hat sich verändert und es verändert sich immer wieder. Und es ist, denke ich, wichtig und von der Meinungs- und Pressefreiheit abgedeckt, dass solche Aspekte, wie zum Beispiel auch die Auswirkungen auf die politischen Stimmverhältnisse, langfristig zur Sprache kommen. Das Zitat stammt vom österreichischen Rechtsextremisten und identitären Vordenker Martin Sellner. Er ist regelmäßiger Kompaktautor und bewirbt dort auch eine millionenfache Rückführung, das sogenannte Remigrationskonzept. Vor Gericht wird diskutiert, ob sich Kompakt mit Sellners Konzept identifiziert. Gemeinsam bis zum Ende gehen. Jürgen Elsasser sagt, er schätzt Martin Sellner als Autor sehr, aber er teilt nicht alle seine Ansichten. Er hat sich allerdings auch nicht öffentlich von ihm distanziert. Das wirft ihm der Anwalt vom Bundesinnenministerium vor. Das ist auch geil, oder? Was das für ein Stil ist. Nimm dir einfach so ein Satzfragment von dem einfach nur raus. Er hat sich bis zum Ende gehen. Ja. Damit, ne? Also ich meine, ihr könnt irgendwelche marxistischen Kinderbuchautoren in euren beschissenen Presseclub einladen. Von denen distanziert ihr euch auch in keinster Weise. Von denen lasst euch da die Welt erklären. Kompaktanwalt Vosgerau sieht darin kein Problem. Das heißt, dass Jürgen Elsässer dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner eine Bühne gibt in einer Videoreihe und selber sagt, er hat das gar nicht gesehen. Das ist für Sie verantwortungsvoll? Eine Bühne! Ja, es ist ja, na klar, sonst, wenn er dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner, wie Sie sagen, keine Bühne bieten würde, dann hätte ja das Publikum gar keine Möglichkeit, sich authentisch über die Position Martin Sellners zu unterrichten und müsste dann irgendetwas glauben, was anderweitig behauptet wird. Ja, das wollen wir doch. Wir wollen genau. Das doch, dass die wunderbaren Experten, die können das doch alles schon den Leuten, das, was sie darüber zu wissen haben und nicht wissen brauchen, das können die denen doch erzählen. Okay. Doch das würde bedeuten, dass jede extremistische Position eine Bühne bekommen müsste. Nach dem eine Bühne? Müsste? Nicht vielleicht. Was? Extremistische also Position. Statt Freiheit auf jeden Fall Zwang. Also entweder gibt es die Freiheit, dass alles, was sich ergibt, sich einfach ergibt, oder es muss allem eine Gebühr. Was? Okay. Aber das ist doch die Grundlage einer freien Gesellschaft, dass jeder eine Bühne für das schaffen kann, was er denkt, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Moment, ich würde sagen, es wird niemand daran gehindert. Es heißt ja nicht, dass ihm eine Bühne zur Verfügung gestellt werden muss unbedingt, wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder so. Aber da gibt's eigene Regeln für, ja, aber... Ja, die sagen nicht, ja auch der eine, Staat darf es nicht verhindern. Eine Bühne und nicht jede Bühne. Oder eine bestimmte Bühne oder whatever. Also der hat halt dieses die Magazin Aufgabe, Staat und der publiziert in diesem Magazin Sachen, die er für richtig hält. Ja, wunder was. Das Gleiche kann man auch über die Taz sagen. Ja, noch nicht mal. Er ist doch Chefredakteur oder Herausgeber und seine Leute recherchieren irgendwas. Muss er denn das jedes Mal kontrollieren? Das weiß ich nicht, ob da auch irgendwer irgendwas recherchiert oder ob das nur Meinungsbeiträge von irgendwelchen Leuten sind. Keine Ahnung, ich habe da noch nichts von gelesen. Ja, das sieht immer so aus, als wäre da nicht viel recherchieren. Also. Ja, in dem Fall war es, glaube ich, ein Interview mit dem Sellner oder so, oder mit dem Sellner. Wie ich richtig verstanden habe. Ja, doch bei diesen Sachen wieder. Mittlerweile hat ja wirklich jeder schon mal irgendwie gehört, was der Sellner irgendwie meint. Aber trotzdem sind sie der Meinung, dass man den nicht auftreten lassen darf und nicht ihn selber sagen lassen darf, was er meint. Also es ist ja auch irgendwie widersinnig. Ja, total. Aber in deren Kopf, da funktioniert das halt alles wunderbar. Und mich haben sie auch beleidigt in den Kommentaren unter diesem Video. Das soll ich überhaupt nochmal zeigen, hier diesen hier. Liebe Community, schreiben sie hier. Wir wollen ja einen inhaltlichen Austausch ermöglichen, deswegen werden ab jetzt nur Kommentare freigeschaltet, die sich sachlich mit dem Thema unseres Films auseinandersetzen. Doppelpunkt. Die Aufhebung des Kompaktverbots. Beleidigende, rassistische oder anderweitig menschenfeindliche Kommentare sowie solche, die gegen unsere Richtlinien verstoßen, werden gelöscht. Werbung, auch Wahlwerbung, verstößt übrigens auch gegen unsere Kommentarrichtlinien. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, was für Wahlwerbung war da wohl drin in diesen Kommentaren? Da haben bestimmt alle gesagt, wählt die Linke dann bei den. Es ist ja endlich mundtot machen. Ja, blaue Herzchen, blaue Herzchen, blaue Herzchen. Wir bitten euch um Verständnis, dass es je nach Kommentaraufkommen etwas dauern kann, bis eure Kommentare von uns freigeschaltet und somit angezeigt werden. Wir freuen uns auf einen interessanten und gerne auch kritischen Austausch mit euch. Euer Zap-Team. Ja. Super Ideen. Ja, das glaubt. Aber das ist ja auch eine, und überhaupt diese Adresse hier, technische-hilfe die Kommentarrichtlinien 101.html. Ja, so stellt ihr euch das vor, ne? Wir plorren hier irgendwie so einen Artikel hin. Oder so ein Video. Und dann sagen wir den Leuten jetzt hier aber bitte mal genauso diskutieren, wie wir uns das vorstellen. Ja, sehr, sehr lustig sagen, ist auch. Was ihr am wichtigsten findet oder so. Lustig finde ich auch, das hat mich der Dulli draufgebracht aus dem Chat, dass halt rechtsgleich auch das Beispiel dafür ist, wie man halt mit so einem Thema, mit solchen Themen halt umgeht, ne? Ist Peter Thiel der Antichrist. Ja, das werde ich auch nachher nochmal draufklicken. Das ist nicht von BR24. Also ja, eben so. Ja, dämonisieren, wo geht? Ja, also ich bin echt gespannt, welchen Engel die da fahren. Also ich kann es mir vorstellen, aber vielleicht verteidigen die den ja auch. Weil um den Herrn Thiel gibt es auf jeden Fall auch Verschwörungstheorien. Jede Menge. Ja, also ich finde, sie ist jetzt hier gerade auf die Schnelle nicht. Aber wie gesagt, sie hatten halt dieses Ding vom Journalistenverband und Logo mit Regenbogenfarben, dass die halt sagen, das ist ein gutes Urteil für die Pressefreiheit. Aber ihr habt ja gerade den Tenor gehört, ne, wie das nach dem Motto so, ja, aber wenn es doch gegen die Menschenwürde ist. Und der eine Richter hat ja auch gesagt, es gegen Menschenwürde. Und da geht es natürlich dann um so Sachen wie, dass er angeblich den Leuten abspricht, dass sie Deutsche werden können, wenn die nicht aus Deutschland kommen. Ursprünglich. Und für mich ergibt sich das auch nicht notwendigerweise aus den Aussagen. Also ich weiß nicht, ob er da genau sowas gesagt hat. Ach ja, diesen Typen, der läuft hier irgendwie in Hannover auch ständig auf irgendwelchen Demonstrationen rum. Den habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Basisdemokratische Partei Deutschlands. Also es sind so in Anführungsstrichen Friedensdemonstrationen, wo man den trifft. Engagierte Einzelkämpfer. Ja, es sind natürlich auch noch andere Leute dabei. Aber es mir halt aufgefallen. Also auch komisch, weil der ja irgendwie so ein Parteiding da irgendwie hat, aber dann bei irgendwelchen AfD-Sachen da immer nur zu sehen ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist das auch diese Querfront. Die reden ja sowieso mittlerweile so wie die Linken früher. Also mit diesem Friedenskrempel. Ja. Zap. Ja, Anklage gegen 6 mutmaßliche Linksextremisten erhoben. Es geht auch um den ganzen Fallkomplex mit der Maya, die jetzt in Ungarn ist. Und erstmal wollte ich, ich fand es einfach interessant, weil hier einfach auch mal die Dimension ein bisschen klarer wird, wie viele Leute da verwickelt werden. Die Anklage hier betrifft, ich kürze den Namen jetzt ab, Nele, Emilie, Paula, Luca, Moritz und Clara. Darüber hinaus werden auch noch angeklagt, also ja, schon gesagt hier, die Person, die in Ungarn ist. Und dann Henry, Tobias, Johann, Thomas, Melissa, Paul, Julian und Hanna. Also das so viele eine Leute haben hier. Vereinigung ist, oder? Krass. Naja, also der Generalbundesanwalt hat am 17. Juni Anklage zum Oberlandesgericht Düsseldorf gegen 6 mutmaßliche Linksextremistinnen erhoben. Also sind alles mutmaßliche. Und sie soll am Tag der Ehre in Ungarn mehrere Verbrechen begangen haben. Die Vorwürfe lauten auf Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, gefährliche Körperverletzungen und auf versuchten Mord mit jeweils unterschiedlichen Ausformungen und Beteiligungsgraden. So, und zumindest in dieser einen Fallkonstellation ist es so, dass die Person, die in Ungarn ist, gar nicht selber, also die wäre sie in Deutschland, wäre sie auch Teil dieser Anklage gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe. Wäre sie bei dem Nele, Emilie, Paula, Luca, Moritz und Clara dabei gewesen. Er hat allerdings wohl nur Schmiere gestanden in dieser einen Sache. Wohl. Ja. Fand ich eine interessante Randsache. Also es sind ja mehrere Aktionen gewesen, ne? Aber hier geht es um diese eine. Und es gibt eine kleine Kontroverse bei diesem Gerichtsprozess, weil ähnlich wie in Ungarn, warum wird das überhaupt in Düsseldorf verhandelt? Ja, einen persönlichen Bezug der Angeschuldigten zu NRW gäbe es nicht. Vielmehr hätten die meisten Angeschuldigten ihre sozialen Bindungen nahe dem Oberlandesgericht Jena, sodass aus ihrer Sicht dort eine Anklageerhebung zu erwarten gewesen wäre. Also die wollen erstmal an ein anderes Gericht. Aber warum wollen die denn dahin? Der Generalbundesanwalt scheine eine Verhandlung in einer Stadt, in der den Angeschuldigten die Unterstützung durch ihre Familien, Freundinnen und breite Solidarität von AntifaschistInnen sicher ist, vermeiden zu wollen, so die Anwältin. Tatsächlich fand Ende Juni in Jena eine Demonstration gegen Rechtsextremismus und aus Solidarität mit den strafrechtlich Verfolgten im Budapest-Komplex statt. Ja, dort demonstrierten 5000 Menschen, unter anderem auch einige von den Angeklagten Römmel. Und die wollen das Verfahren aus Düsseldorf raus haben und wollen das halt in Jena haben, weil sie da einfach ein besser zivilgesellschaftlich aufgestellt sind, sage ich mal. Und in Düsseldorf ist es halt auch so ausgerichtet, das Gerichtsgebäude in Düsseldorf liegt abseits von jeglichem Publikumsverkehr. In der Nähe sind nur einige Büroräume. Ansonsten ist das Gebäude nur von der Filiale einer Fastfood-Kette, dem Polizeigebäude und Feldern umgeben. Demonstrationen oder Mahnwachen von Unterstützerinnen würden damit an diesem Ort wenig Beachtung finden. So, auch ein weiteres Argument, warum es bitte nach Jena verlegt werden soll. Ja, und das waren die zwei interessanten Sachen, dass die halt in ihren eigenen Dunstkreis zurückkehren wollen, um da und sich davon mildere Justizumstände anscheinend erhoffen. Und dass es halt so viele Personen sind, die in diesem Komplex verwickelt sind. Ne? Also 8, 6, 14, 15 Leute. Ja. Und eigentlich ein riesiger, ne? Und für die wird auf der Straße demonstriert, dass sie doch bitte weitermachen sollen. Also es ist schon traurig. Ich fände es auch gut, wenn wir irgendwie anfangen würden, zentrale Möglichkeiten für solche Prozesse zu schaffen. Weil jetzt wird in Magdeburg wird irgendwie eine Halle gebaut, in Frankfurt haben wir eine Halle gebaut für die Reichsbürger, in Solingen soll eine Halle gebaut werden für den Prozess gegen den Solingen-Attentäter. Wir geben unsagbar viel Geld für diese Scheiße aus. Ja, in Düsseldorf sind die ja auch extra so gebaut worden. Das ist schon auch eine interessante Sache, dass der Staat da zu so komischen, aber okay. Ja, und in Niedersachsen hatten wir ja dieses Ding mit dieser Reithalle irgendwie für die Kraft-Tante. Ja, also ich meine, dann sollen sie halt zentral irgendwie in jedem Bundesland wegen mir, wenn das wieder sein muss, halt eine Stätte für sowas schaffen, aber wir können doch nicht irgendwie für jeden Kackprozess, wie viel wir pflastern dann in den nächsten Jahren einfach irgendwie die Außenbezirke von Städten mit Gerichtshallen zu oder was. Tja. Aber Schulen kann man nicht renovieren. Ja. Und eine weitere Randnotiz, wäre die Person, die jetzt in Ungarn ist, in Deutschland würde sie hier auch des versuchten Mordes angeklagt werden, was sie in Ungarn nicht wird. Also sie würde hier sogar eine schärferen Prozess vielleicht bekommen, was ich auch ein interessantes, seltsames Randdetail finde. Ja, weil, ja, also die die Straftaten, die zur Last gelegt werden, ist in Deutschland tatsächlich mehr als in Ungarn, von ungarischer Seite. Ja. Ja, der Vater hat ja jetzt irgendwie unseren Plan geklaut und marschiert nach Berlin. Ach ja. Wir haben uns die Idee ja nicht patentieren lassen. Beziehungsweise ja, wir hätten uns die Marke Marsch auf Berlin eintragen. Oh Gott. Ja, Abels Marsch auf Berlin. Hier haben wir jedenfalls nochmal Zap. Das ist die Medienredaktion, die sich hier noch Medienmagazin nennt. Und wir lernen jetzt etwas über Gehirne. Warum kommen die immer wieder damit durch? Bild und seit einiger Zeit auch News. Die verbreiten Falschnachrichten, die verzerren Fakten, die erfinden Zitate und trotzdem werden diese Sachen teilweise von Millionen von Menschen gelesen. Die erste Antwort ist relativ einfach. Wie war das mit den Preisen für Herrn Relotius? Korrektiv. Einfach, weil die eine eher rechtsdenkende Zielgruppe ansprechen. Aber die Frage ist ja, warum... Darum kommen die damit durch? Sonst würden die da ja nie mit durchkommen. Und wegen der Meddling Kids. Funktioniert das ausgerechnet bei denen so gut? Und da wird's interessant. Jetzt wird's interessant, Leute. Warum sind die Rechten so dumm? Zum einen gibt es Studien aus den USA und die belegen, dass konservativ denkende Menschen eher bereit sind, Fake News auf Facebook zu teilen, als das progressiv-liberal denkende Menschen tun. Also ich bin überzeugt. Das ist auf jeden Fall so. Weil so Dinge wie über den George Floyd irgendwie, da hat nie ein, in Anführungsstrichen, progressiv-liberal denkender Mensch jemals irgendwas drüber verteilt. Irgendwelche schwarzen Kacheln wegen Black Lives Matter oder so eine Scheiße. Oder halt euer Korrektivding, was ja gerade schon erwähnt wurde, hat auch niemand weiterverbreitet, weil ihr natürlich euch immer sagt, da warte ich lieber mal ab, ob das überhaupt alles so stimmt. Ne? Ihr seid ja nicht morgen auf der Straße wegen der Scheiße. Mal gucken, was das Wahrheitsministerium sagt. Und sie machen das sogar, ohne überhaupt den Artikel zu lesen. Ja, es reicht die Schlagzeile. Einfach gelesen und... Ja, der Standard, ne? Das ist auch einer der besten Zeitungen überhaupt. Steht nie was Falsches drin. Na, also. Da wurde ja auch der Siegel. Siegel, genau. Du weißt genau, was ich meine. Der Siegel. Wir kennen uns eine Weile. Und deswegen absolutes Qualitätsmedium, was sich ja auch mittlerweile die Standard irgendwie nennt. Nein, nein, oder? Ja, oh. Doch, ständig, das ist ja schon seit Jahren so. Weil der ist ja männlich, ne? Muss man ja wegen der Gerechtigkeit sich auch hin und wieder mal die Standard nennen. Natürlich. Auch wenn es halt falsch ist. Falsch gibt es nicht. Zack, sofort geteilt, weil es ins Weltbild passt. Das machen zwar Menschen, die progressiv-liberal denken, genauso. Ja, aber viel schlauer. Aber mein ist natürlich gut dabei und wahrscheinlich. Aber der Unterschied ist, dass die so gut wie keine Falschnachrichten teilen. Anders. Ja, gar nicht. So gut wie gar nicht, ne? Weil wir das ja auch ja, wissen. Werden, ne? Wir werden die nicht so viel verarscht von mit Fakes oder so. Weil wir ja auch immer da nachgucken, ne? Weil wir ja das ja auch immer im Blick behalten. Jede Scheiße, die gestern irgendwie die Sau durchs Dorf getrieben wurde, die haben wir natürlich morgen immer noch auf dem Schirm, weil wir dann sagen, ja, Leute, da haben wir jetzt aber echt Mist gebaut, ne? Weil wir das ja dann immer sofort korrigieren. Hase, du bleibst hier. Sag ich nur zum Beispiel. Oder viele andere Sachen, die ganz viele Leute aus deiner Blase geteilt haben, die keinerlei Substanz hatten. Team Gina Lisa, Hashtag Team Gina Lisa. All diese Sachen, die linke Medienblase kolportiert und die von ihren willigen Mitläufern vermehrfacht wird, vervielfacht wird. Und wie glücklich und zufrieden er bei dieser Darbietung ist. Anders als Konservative. Auch dieser Vergleich. Ne? Eben waren wir bei rechten Medien, sind wir bei Konservativen. Alles schön in einen Topf. Rühr. Als Konservative. Nur, warum ist das so? Und da könnte eine Studie aus dem letzten Jahr zumindest einen Teil der Erklärung liefern. Denn Forschende aus den Niederlanden, die haben rausgefunden, dass bei Menschen, die eher rechts denken, die Amygdala, also der Teil des Gehirns, der für Angst und Risikobewertung zuständig ist, ein bisschen größer ist als bei progressiv-liberal denken. Vor allen Dingen haben Rechte mehr Angst, genau, weil ja auch die Linken immer nur rumheulen, dass sie überall benachteiligt sind und so weiter. Also, weiß ich nicht, das sieht mir nicht so aus, als wenn das so wäre. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, die sind so ja einfach nur im Bewusstsein, die haben ja nur Bewusstsein. Angst um ihr Geld vielleicht, genau. Die haben ja nur Bewusstsein, diese Linken. Na, die haben ja das Bewusstsein und von dem Bewusstsein wird man dann halt ein bisschen gestresst, aber bei der anderen ist das nur Angst. Die haben halt einfach nur Angst, irrational halt. Ne? Die... Ja, genau. Angst ist immer irrational, ne? Naja, auch nicht, ne? Der Unterschied, der ist zwar nicht so groß, wie man ursprünglich angenommen hatte, aber... Ursprünglich angenommen, ja. Ursprünglich hat man angenommen, dass die Konservativen vom Mars sind und wir von der Venus, ja. Ja, wer hat das ursprünglich angenommen? Aber an welchem Ursprung überhaupt? Ursprünglich haben wir das angenommen, ja. Ja, wahrscheinlich die Forschenden, in Anführungsstrichen. Die haben wahrscheinlich in ihren Abstract schon reingeschrieben, obwohl wir erst gedacht haben, dass die Konservativen komplett andere Menschen voll doof sind. Haben wir dahinter herausgefunden, dass sie nur teilweise. Aber wir sind trotzdem damit natürlich gelaufen, weil wir brauchen ja eine Rechtfertigung, um denen vor den Latz zu scheißen, weil sie ja nur irrationale Ängste haben und sich mal nicht so anstellen sollen. Und so Veränderungen mal schön. Genau. No. Schlug die Ängste einfach runter. Aber er war signifikant messbar. Die Forschung dazu, die steht zwar noch am Anfang, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass rechtsdenkende Menschen eher ängstlich und eher vorsichtig sind, dann... Gehen wir mal von aus, ja. Ich kann mir vorstellen, dass Forschung in anderen Bereichen sinnvoller investiert, also Forschungsgelder sinnvoller investiert werden. Ja, man braucht dann nicht noch mehr Forschung. Eine biologische Komponente für das Verhalten hier gefunden? Wo habe ich auch das noch? Ja, aber das ist natürlich nicht gegen die Menschenwürde, weil... Konservative sind ja keine richtigen Menschen, sie sind ja so ängstliche, angstgetriebene. Das muss man ja wohl nochmal sagen dürfen. Da kann so was wie Blinddärme, das glaube ich. Ja, genau, Blinddärme und so sind es wahrscheinlich auch, ja. Macht das total Sinn, dass die so allergisch auf Fakten reagieren? Das macht total Sinn, Leute. Das macht total Sinn, dass die so allergisch auf Fakten reagieren. Ja, gut, Standbild, genau richtig. Ja, passend. Das ist so eine Aussage, ey. Das macht total Sinn. Und dann so gucken, richtig. Das macht total Sinn, dass die so allergisch auf Fakten reagieren. Das macht total Sinn. Hast du mein Video von der Republika geguckt, Junge? Stichwort allergisch auf Fakten reagieren. Da könnten wir doch gleich einen Werbeblock einschieben für unseren Stream vom Donnerstag, wo wir uns den Vortrag von Frau Nozung angeschaut haben von der diesjährigen Republika. Der war sehr erstaunlich. Der war super. Lustig. Hat Spaß. Ja, war echt total ganz was Neues. Auch die Macht der Verengung heißt der Stream vom Donnerstag. Schaut ihn euch an, denn wir haben auch gelitten. Vor allem, wenn man mit denen versucht, ihnen zu beweisen, dass ihre Angst unbegründet ist. Du kannst. Ja, eure Versuche, irgendwem zu beweisen, dass ihre Angst in Anführungsstrichen unbegründet ist, die sind bisher schon immer kläglich gescheitert, ja. Und ich bin mir sicher, das liegt damit, dass die anderen einfach ein kaputtes Gehirn haben, ja. Das wird die Erklärung sein. Genau. Früher hieß das mal Argumente austauschen und sich gegenseitig irgendwie, keine Ahnung, aufklären oder so. Heute muss man den anderen beweisen und widerlegen und so ein Scheiß, ey. Ganz schön kämpferisch irgendwie. Ja, ich hatte übrigens dazu auch eine Unterhaltung mit dem Herrn Welchering auf X, wo ich ihn darauf hingewiesen hatte, dass dieser Herr hier, den wir hier im Bild haben, ja mal einer von zwei Moderatoren von Heute Plus war. Und da hatte ich ja Anfang des Jahres mal euch so ein altes Filmchen vorgespielt, was ich noch auf meiner Festplatte hatte, wo also Heute Plus da den Leuten erklärt, warum sie sich über bestimmte Kriminalfälle, zum Beispiel von Flüchtlingen, Messerattentate, Kriminalfälle nicht berichten, aber über das sogenannte Horrorhaus von Höxter zum Beispiel. Und die Erklärung war ja, weil diese Messerstraftaten von Flüchtlingen kein Politikversagen und keine gesellschaftlichen Tendenzen und solche Dinge zeigen. Ja. Also das Horrorhaus von Höxter, von dem kein Mensch je wieder was gehört hat, weil das einfach irrelevante Einzelfall in diesem Sinne wortwörtlich ist, das konnten sie senden wegen gesellschaftlichen Tendenzen und Politikversagen und irgendwelche Messerangriffe von Flüchtlingen. Die sind zufällige Einzelteile. Das ist alles irrelevant, weil da ist nichts zu sagen. Dass zumindest überregional irrelevant. Ne? Regional kann das eine Rolle spielen, obwohl ich ja auch finde, wie das ist ein bisschen regional also, und so, das können sie auch irgendwo hinschmieren. Das nur nochmal zu diesem, was er hier gerade gesagt hat, mit die Fakten, nehmt euch eure Ängste nicht. Also das waren früher schon die Fakten, die ihr verbreitet habt, wo man jetzt rückblickend einfach sagen kann, dass es einfach von euch im wohlwollendsten Fall einfach eine Fehleinschätzung allererster Güte war. Also wirklich eine kolossale Fehleinschätzung. Also es ist wirklich Realsatire, wenn man sich diesen Videoclip von vor 10 Jahren anschaut. Also fast vor 10 Jahren. Also wirklich Realsatire. Aber ja, ihr habt auch nichts gelernt daraus, weil du setzt dich hier immer noch hier hin und sagst so, guck mal, die haben ein kaputtes Gehirn und deswegen kann man ihnen auch nicht erzählen, warum ihre Ängste unbegründet sind. Ja, ganz bestimmt. kannst halt starken Emotionen wie Angst oder Hass oder Wut nicht mit Corona-Wahn, Klima-Wahn, Kriegswahn. Wann ist da eine rote Linie überschritten? Irgendein random Demo-Typ. Und ja, Corona war ja auch überhaupt gar kein Wahn, ne? Also nicht im geringsten. Also da haben ja Leute schon drunter gelitten unter der ganzen Geschichte, aber es geht ja um das Ganze drumherum und was wir mit der Gesellschaft gemacht haben. Und da habt ihr ja damals auch irgendwie gemeint, ihr wüsstet genau, was zu was führt und was man wie machen kann und dass man die Schulen schließen muss und diese ganzen Dinge. Also gibt es ja etliche Sachen, die hinterher abgeräumt worden sind, dass sie halt eben nicht die richtige Antwort waren. Aber du kannst dich ja trotzdem noch hinstellen und irgendwie behaupten, dass wenn man nur euch zugehört hätte, dass alles richtig gewesen wäre und sich die Leute vollkommen umsonst Sorgen gemacht haben. Also wirklich. Und bei Klimasache ist genau das gleiche Problem, nur dass sich das natürlich nicht so eklatant zeigt, weil es nicht so stark eingegrenzt ist, weil man das erst später dann sehen wird, wenn wir hier unser Land ruiniert haben und sich trotzdem nichts ändert. Ja, und Corona-Wahn, Klimawahn, Kriegswahn sind doch eigentlich auch eher die Ängste der anderen, oder? Also die Ängste der Linken sozusagen. Also. Ja, und Kriegswahn weiß ich nicht. Also, ja, das war lange Zeit natürlich so, ja. Ja, also wer hatte sich wohl von Ängsten? Also wenn man Kriegswahn so versteht, dass man irgendwie Angst davor hat, dass Kriege passieren und das irgendwie irrational wäre, also das merkt man ja immer wieder, dass wir da keinen Einfluss drauf haben, außer dass wir Stärke uns hier ranschaffen, damit sowas nicht möglich ist. Ich verstehe das jetzt hier als Vorwurf an die Linken von Rechten, eben aus allen ihren Ängsten gleich einen Wahn zu machen. Wahn, gut, Krieg. Ja, Wahn vor dem russischen Angriff und so weiter. Kriegswarnung vor russischen Angriff sozusagen. Ist ja die linke Angsttheorie sozusagen. Und ja, Klima, Corona eben, dass sich jeder ansteckt und alle sterben. Ja, es ist einfach so ähnlich, erst ne? Irgendwie von irgendwelchen Gehirnen anzufangen und dann, also es ist einfach so widerwärtig. Ja. Aber ja, irgendwelche anderen Sachen verbieten, ne, wegen Menschenwürde und so. Und dann hier mit den Gehirnen anzufangen. Und zu sagen, ja, das würde ja erklären, warum die Leute uns nicht glauben. Das würde das ja erklären, dass den Gehirn einfach kaputt ist. Also, nicht geil. Und dann mehr Geld für neurologische Mega Forschung geil. In dieser Beziehung da raushauen. Und das in der gleichen Woche raushauen, indem man ein Video drüber macht über Medien, die verboten gehören. Also. Und übrigens, dieses mit den irgendwelchen Extremisten zu arbeiten irgendwie. Ich kann mich noch genau daran erinnern, liebes Zapp, dass ihr damals nach dem G20-Gipfel diesen links unten in die Media-Typen da hattet. Links unten in die Media wird übrigens auch genannt in dem Video, das wir gerade gesehen haben. Fällt mir dazu jetzt gerade noch ein. War auch ganz interessant, weil sie da so sagen, so ja, und dann gab es hier irgendwelche Verbotsverfahren, unter anderem gegen links unten in die Media, wo ich mir auch so dachte, ja, dann erklärt doch wenigstens mal, dass ihr darüber nämlich alle rumgekeift und geschrien habt, dass es doch ganz böse ist. Diese Plattform, wo irgendwelche Bekennerschreiben veröffentlicht werden, irgendwie Blatt zu machen, wegen Beruf auf Pressefreiheit. Und das ist wirklich mein Missbrauch gewesen von Pressefreiheit, weil die haben da nichts recherchiert oder so. Es war ein reines Denunziationsding ohne jede Kontrolle. Und das kann ich als Betroffener ja auch mal sagen, weil unsere Twitter-Konten zumindest waren da ja mal für einen halben Tag irgendwie auch veröffentlicht, auf links unten in die Media. Ja, aber das hält euch dann nicht davon ab, diesen Sören Kohlhaber da, was übrigens ein Pseudonym ist, da irgendwie hinzustellen, damit er erklären kann, warum er irgendwelche Journalisten da, den Tim Pool und diesen anderen da, Wozlowski oder wie der heißt, da irgendwie durch Hamburg gejagt haben den ganzen Tag. Das war alles okay. Das könnte er alles machen, ne? Also wirklich, Bühne bieten, Stichwort Bühne bieten. Guckt da mal in euren Katalog, da habt ihr ein bisschen Bühne bieten. Rationalen Argumenten und Fakten begegnen. Das Problem ist jetzt, dass seriöser Journalismus vor allem eben auf Fakten setzt und... Ach, tut er das, ja? Also wenn er nicht auf Fakten setzt, dann ist es kein seriöser Journalismus, ja? Ganz Europa zittert vor der zweiten Variante. Das war ZDF-Mittagsmagazin mitten in Corona. Oder ja, als eine zweite Variante eben kam. Und ganz Europa hat bestimmt nicht gezittert. Also ich habe nicht gezittert. Weiß nicht, wie es bei euch ging, aber Das ist doch keine faktenbasierte, seriöse Meldung. Ja, zumal ja das Beste, was sie haben, ja auch wieder so, genau wie bei dieser Kompakt-Geschichte. Die beruft sich darauf, dass es ja ihre Meinung ist, irgendwelche Sachen, Zusammenhänge, die andere Leute als menschenverachtend sehen. Und ihr macht das doch genauso mit Böhmermann und irgendwelchen Geschichten. Ja, bei euch ist es natürlich richtig und gut, bei den anderen ist es natürlich böse und falsch. Und die anderen sind einfach nur ängstlich und ihr seid einfach nur faktenbasiert, ja. Stimmt zwar nicht, aber wir tun mal so, als hätten wir die Deutung so halt noch, ne? Ja, weil sie natürlich... So agieren die. Weil sie natürlich, ja, wissenschaftlicher Sozialismus und so, das ist ja alles halt eben, ne, das ist ja Bewusstsein, kritisches Bewusstsein und so, das ist ja alles die Realität einfach nur. Das ist ja keine Ideologie. Die Ideologie haben ja immer nur die anderen. Ich glaube, da brauchen wir noch viel Forschung. Ganz viel Forschung. Nicht auf Emotionen. Und Bild und News, die Ja, nicht auf Emotionen, ja. Und ihr setzt immer nicht auf Emotionen, kein bisschen. Nutzen das quasi gezielt aus, denn deren Geschäftsmodell ist die Bestätigung der Emotionen ihres Publikums. Ja, ich meine, natürlich ist das auch teilweise scheiße, was Bild und News da erzählen. Und so, ich bin letztens in einem Livestream geguckt von News und dann fingen sie an zu erzählen, dass die Hazis irgendwie 5.000 Euro für ein Auto kriegen würden oder so. Das ist total lächerlich, ne? Das ist richtig blöde Stimmungsmache. Das gehört sie einfach nicht und hat da nichts zu suchen in so einer Nachrichtensendung. So eine Gehetze, was ja auch eben falsch ist, ne? Und da habe ich dann einfach abgeschaltet. Also ja, natürlich ist da auch ein bisschen was dran, dass eben Bild und News entsprechendes Boulevardzeug sind. Ja, na und? Tut ja keinem weh. Ja, aber dieses Gegenteil, was sie halt eben auch machen, sie... Also ja, und das, genau. Das ist halt ätzend. So viel anders sind die auch nicht eben. Richtig. Und ihr lasst denen natürlich auch so viel da übrig. Mit euren Fakten und bla... Euer Faktenfinder besteht ja auch nur aus irgendwelchen Spitzfindigkeiten und den Meinungen von irgendwelchen angeblichen Experten. Ja. Mit pflanzenförmigen Sprengstoffen und lauter so Scheiße. Wo ihr dann irgendwie probiert, den Leuten da Sand in die Augen zu streuen. Und die beziehen sich ja, was macht ihr denn? Ja, den Begriff Femizid habt ihr jetzt gestrichen aus eurer Berichterstattung oder wie? Ach nee, tut ihr immer noch so, als wäre das alles gerechtfertigt. Meine Fresse, ey. Ist alles nur, ja, alles nur faktbasiert. Alles nur faktbasiert, ja, ganz bestimmt. Aber in euren Köpfen ist das natürlich wirklich so, ne? Dass er irgendwie, wenn er dann sagt, so, ja, guck mal, hier gibt's doch einen Mord oder so gegen Frauen. Also ist das doch Femizid, oder nicht? Also ist das doch, weil die Frauen sind. Und wenn ihr dann selber nicht merkt, dass es einfach das eine aus dem anderen nicht folgt. Und dass es nur eure ideologische Sichtweise ist. Ja, es ist so ein bisschen wie diese einfachen Nachrichten, ne, von ARD und ZDF. Und genau bei dem gleichen Zap-Scheiß-Dreck hier ist ja auch dieses Nile-Video da erschienen, wo sie uns erzählen wollten, diesen Quatsch über die Kriminalstatistik. Und da lasst ihr euch auch nicht von Leuten erklären, wie vom Homo Duplex und etlichen anderen Leuten über Jahre hinweg. Aber der hat es auch sehr gut gemacht in seiner MIT-Widerlegung, die ich auch nur empfehlen kann. Dass halt diese ganze Scheiße, die er über die Kriminalstatistik erzählt, halt eben auch Humbug ist. Und nur den Leuten Sand in die Augen streuen. Damit sie sich keine Sorgen machen und weitermachen, so wie bisher. Ja, da wird dann richtig Kreativität entwickelt, ne, wenn es darum geht, den Leuten Sand in die Augen zu streuen. Da werden sich Sachen ausgedacht und Statistiken irgendwie verglichen, die nichts miteinander zu tun haben und so. Ja. Also sie sagen die ganze Zeit, ja, du hast recht, so wie du dich fühlst. Das stimmt. Aber weil die Realität... Sie sagen die ganze Zeit, du hast recht, wie du dich fühlst. Ja, deswegen hat sich der Reichert ja auch mit diesen ganzen AfD-Leuten angelegt über seinen Björn Höcke-Take. Und die Bild-Zeitung, ja, die sagen den Leuten die ganze Zeit nur, du hast recht, wie du dich fühlst. Das haben sie ja auch in der Corona-Zeit, haben sie das ja auch gemacht. Und da konnte man ihnen überhaupt nicht vorwerfen, dass sie da Friede Springer eine Freundin von der Merkel ist oder so. Ne? Kein bisschen. Die haben nur ihrem Publikum gesagt, dass sie recht haben, von früh bis spät. Ja, ganz bestimmt, ja. Oder in der Flüchtlingskrise mit dieser ganzen, hier... Hurra, hurra, Rhetorik, die sie da anfangs gefahren haben, Sticker-Kampagne und weiß der Teufel nicht was. Oder mit LGBT-Themen, wo sie da zu Kreuze gekrochen sind, wegen dieser Ausladung von diesem komischen Dingsbumsfest da irgendwie, ne? Die sagen die ganze Zeit von früh bis spät, sagen die nur rechten Leuten, dass sie recht haben. Ist das diese Fakten, die ihr immer habt? Oder braucht man so eine Ausblendung von Realität, damit man einfach auf so einer Sicht einfach sein kann, dass man sagt, ich habe die Fakten ja für mich gepachtet. Ja, das dachte ich auch mal ziemlich selektiv. Voraussetzung dafür, ne? Ja. Vielleicht sollte man da mal eine Gehirnstudie anfangen mit diesem Herrn hier. Einfach ganz häufig viel komplexer ist oder komplett anders aussieht, als das ihre Zielgruppe subjektiv empfindet, da wird dann halt zurechtgebogen, da wird getrickst oder auch mal einfach dreist gelogen. Und ihrer Zielgruppe, der ist das halt egal, wenn da was nicht stimmt, weil sie... Weil es ja für Trans-Leute ist, weil es ja für LGBT-Leute ist, weil es ja für Linke ist. Deswegen? Die wollen ja vor allem ihre Emotionen bestätigt bekommen. Und deswegen werden Fakten, die dem widersprechen, entweder angezweifelt oder auch mal komplett abgestritten. Und die... Ja, die sind dazu in der Lage und die wissen das vielleicht wenigstens. Die wissen das vielleicht sogar mehr, als ihr das wisst. Weil ihr sitzt ja da und denkt so, ja, was wir machen, ist ja alles richtig. Diejenigen, die diese überbringen, die sind dann die Fake News. Hinzu kommt dann halt noch, dass diese Menschen häufiger einen niedrigen Bildungsabschluss haben. Eine... Ach, guck mal, dumm sind sie auch noch. Nicht nur das Gehirn ist kaputt. Ja, klar. Die konnten auch nichts dazulernen, diese Schweine. Meine Fresse, ey. Leseranalyse der Bild aus dem Jahr 2018, also ein bisschen älter, die hat damals gezeigt, dass deren Leser vor allem Männer mittleren Alters ohne Abitur sind. Die haben dann teilweise... Ja, die Bild-Zeitung ist eine Handwerkerzeitung. Ach was, ehrlich, ist es tatsächlich so, dass die morgens von den Handwerkern mitgenommen wird irgendwie und dann ganz schnell in der Mittagspause, weil nämlich für mehr gar nicht die Zeit ist und ja, so. Menschen, Heidewitz, Menschen mittleren Alters... Ja, mit anderen Worten, genau, arbeitende Leute, die in der Mitte der Gesellschaft sind, die mitten im Leben stehen, die erfahren, was um sie herum ist, ne? Die haben keine Ahnung, ja. Die haben irrationale Ängste nur vor allem, weil die nichts mitbekommen und nur immer Angst haben vor allem. Ganz bestimmt. Vielleicht wollen die auch diese Art der Berichterstattung, dass es für die ein bisschen sensationeller ist, weil die nicht einen langweiligen Pressetext lesen sollen, sondern die wollen auch unterhalten werden. Ich meine, ist doch schön, dass sie sich überhaupt für Nachrichten interessieren. Sollte man darüber nicht froh sein, wenn diese ganzen Gruppe von Menschen, die er ja als Feinde bezeichnet hat, also ich weiß nicht, ob das schon gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist, aber Bildleser sind ja ein gern gesehenes Ziel für Helme. Ich meine, hey, ist doch gut, dass sie sich überhaupt damit auseinandersetzen. Ja, aber an den Universitäten, da würden die ja richtig lernen, dass das, was da draußen in der Welt passiert, ja überhaupt gar nicht so ist, sondern... das kritische Bewusstsein erstmal entwickeln, um zu sehen, dass in Wahrheit der Kapitalismus und der Zwang zum Arbeiten gehen an allem schuld ist. Erst an der Uni kriegt man ja das wahre Leben. Diese Schweine wollen sich ja auch überhaupt nicht selber befreien durch ordentlichen Kommunismus und abgeben von allem, was sie haben, sondern das sind ja so Säcke, die ja auch noch arbeiten wollen für ihr eigenes Glück. Das können wir ja nicht gebrauchen, sowas. Aber total dumm. So Amygdala und so. Sind nicht gelernt, mit abstrakten Zahlen und Daten umzugehen oder bei mit abstrakten Zahlen und Daten umzugehen, ja. Genau, die haben nicht gelernt, dass sie in die Scheiße irgendwelche verkopfte Kacke reinlesen müssen. Das haben die noch nicht gelernt, ja. Die gucken nur in die Kriminalstatistik und sehen da drin, dass irgendwelche Leute da überproportional drin sind und die haben ja noch nicht gelernt, dass man, wenn man prozentual absolut und Deutsche begehen ja auch Straftaten und außerdem ist es ja so, dass das ja nur eine Eingangsstatistik ist und diese ganze Scheiße, die man komplett abräumen kann, wenn man dann halt das mal wirklich prüft und nicht einfach nur sagt, ja, aber es gibt doch da irgendwelche Probleme. Weil wenn man das nämlich prüft, dann merkt man ja, dass diese Eingangsstatistik und Ausgangsstatistik praktisch genau das gleiche Bild ergibt und dass da eben halt eben keine Unterschiede gibt. Und dass diese komischen Umfragen, auf die ihr euch da stützt, dass angeblich Leute irgendwie mehr angezeigt werden, nämlich nur reines Wunschdenken von euch ist, was sich mit euren Vorstellungen von der Welt, dass hier in dieser Gesellschaft alle Leute einfach nur Rassisten sind, deckt. Aber deswegen glaubt ihr es natürlich, weil ihr das halt glauben wollt, weil ihr nämlich dieses Problem habt und nicht die anderen. Das ist nämlich genau diese ganzen Geschichten. Und wenn ihr da irgendwie rumverkopft, dass ja eigentlich dieses Kopftuch doch irgendwie ein Ausdruck von Freiheit eigentlich wirklich irgendwie ist oder so, gucken sich andere Leute einfach nur im Iran die Leute an und so und denken sich, das ist aber scheiße, was da passiert und sowas will ich aber in meiner Gesellschaft nicht haben. Aber ihr seid dann super schlau und wisst natürlich, dass das ja alles in Wahrheit alles gut ist und weiß der Himmel nicht wie was. Also... komplexen Fragen zu differenzieren. Da gibt es dann übrigens noch eine Schnittmenge mit den Wählern der AfD. Ja, jetzt wisst ihr faktisch belegt Bescheid, wenn ihr euch mal wieder fragt. Ja. Faktisch belegt. Faktisch belegt. Ja. Studien zeigen. Warum kommen Sie mit Falschmeldungen durch? Zap. Hm. Ja. Warum wird Ihnen nicht das Handwerk gelegt, diesen Falschmeldern? Ja, ich hatte mir im Hintergrund mal ein paar Rügen des Presserats angeguckt, aktuelle. Da haben wir mal wieder ganz viel hier jetzt gesund abnehmen ohne Diät und ne, die neue Frau, die Frau mit Herz, Lea, die Woche der Frau Adel heute. Da geht es immer um Trennung von Werbung und Redaktion. Und sehr oft geht es halt um Schutz der Persönlichkeit. Ne? Bild am Sonntag wurde kritisiert, es geht um die Opfer, Schutz der Persönlichkeit. Dramatische Szenen in Essen. Frau ruft Hilfe, Hilfe, ich werde vergewaltigt. Sensationsberichterstattung. Inder zerstückelt Ehefrau und kocht sie. Schutz der Persönlichkeit. Mit Absicht. Baerbock lässt den Kanzler stehen von BZ Berlin. Ist, Wahrhaftigkeit, Sorgfalt und Richtigstellung wurde gefordert. Ne? Wenn ich groß bin, werde ich Popelprinzessin bei Bild. Schutz der Menschenwürde, Schutz der Persönlichkeit, Schutz der Ehe. Da war noch irgendwas mit einer Polizistin, hat irgendwie mit einer Penispumpe attackiert, aber das finde ich jetzt gerade nicht. Ja, das war aber auch, ja nur so ein paar Beispiele, ja, genau, was so gerügt wird vom Presserat. Da hat man gar nicht drüber gesprochen, weil das war ja auch so ein Ding, das hatten wir, glaube ich, auch in der Sendung. Und das war ja auch so abstrus, dass einem das echt wundert, dass das irgendwie eine Finte gewesen sein soll. Es gab ja diese Polizistin, wo irgendwie behauptet wurde, das wäre eine Transperson von der Bild halt eben und von Hughes. Das ist an dieser Stelle auf jeden Fall, sind die da schon die richtigen Adressaten. Natürlich auch von diversen Leuten, die das halt dann auch abgelesen hatten, so wie wir auch, dass ja, dass halt so eine Polizistin, Trans-Polizistin angeblich irgendwelche Leute mit einer Penispumpe gequält hätte und da irgendwie jetzt auch als Frauenbeauftragte der Polizei irgendwie kandidieren würde oder so. Und das war scheinbar komplett. Das klingt doch mein Ohr richtig, ey. Den wir irgendwie verbreitet. Oh mein Gott. Ja. Wo man sich auch wieder fragt, wie kommt man auf sowas? Und vor allem diese Kombination. Und jetzt zu viel gekokst oder was an dem Tag? Irgendwie. Als Belohnung für die Quälerei mit der Penispumpe geht es dann gleich, wenn ich mal aufdachte. Das ist doch irgendwie auch so absurd. Also. Ja, als Belohnung nicht. Ja, eben, ne? So klingt es aber. Aber von wegen, das war ja dieses Ding von wegen, das ist eigentlich ein biologischer Mann, aber wird irgendwie Frauenbeauftragte. Das war ja Herangehensweise da, wieso man das kritisiert hat. Aber das hat wohl alles nicht gestimmt. Also weder war es ein biologischer Mann, noch das mit dieser Penispumpe und das war irgendwie alles Quatsch. Ja, manchmal muss man seine Zeilen wohl vollkriegen, dann denkt man sich was aus als Bildredakteur, kann ich mir vorstellen. Ist ja auch nicht die erste Geschichte, die voll erfunden war. Dieser Top-Voll-Geld-Kanal, der hat ja auch manchmal so Geschichten auf, zum Beispiel. Ja, also dass die Bild-Zeitung zum Thema Ethik nicht das Aushängeschild schlechthin ist, ist sicherlich jedem klar, ja. Aber genau, genau. Und also, selbst wenn du harte Nachrichten hast, die auf Fakten basieren und die auch wirklich Skandale sind oder sowas, dann ist die Art und Weise, wie die Bild darüber schreibt, absichtlich halt sehr reißerisch, sehr, die hat halt dieses, ne, das ist der Stil von der Bild-Zeitung, den die Leser ja auch schätzen. Das ist jetzt nicht mein Favorite, ich habe es lieber ein bisschen sachlicher, aber ja, ich will die Bilder auch nicht so sehr verteidigen, aber ich meine, wenn man jetzt mal die Presselandschaft heute und von vor 20 Jahren vergleicht, das Bild auf, da haben sich halt, alle haben sich mehr oder weniger ans Bildniveau angepasst und Bild ist jetzt, ne, die sind dadurch natürlich auch noch ein bisschen reißerischer geworden, aber ich bin kein Kritik auf hohem Niveau. Bildrezipient, ich kann das nicht einschätzen. Also was ich allerdings weiß, und da würdet ihr ja nie irgendwie auf die Idee kommen, da mal irgendwie drauf einzugehen, liebe Medienredaktion hier, ist, dass sich damals Bild und Bildblock einig darüber waren, über eine Sache. Und was war diese eine Sache? Gamergate ist eine Hasskampagne und Frauenhass, ja, in der Spieleindustrie und so. Von Anfang an. Da waren sie sich mal einig. Ja, hier haben wir wieder mal so einen Bademantelfall. Zwar von der News, über die ihr gerade gesprochen habt, aber trotzdem schauen wir uns das mal an. Ja, Berufsverbot, weil Romanfiguren Rassisten sind. Ehemaliger AfD-Aktivist darf nicht Anwalt werden. Es geht hier nicht darum, dass man ihm verboten hätte, Anwalt zu werden, aber natürlich muss man als Anwaltsanwärter ein Referendariat leisten. Und das ist ihm untersagt worden vom Koblenzer Verwaltungsgericht aufgrund seiner schriftstellerischen und politischen Tätigkeiten aus der jüngeren Vergangenheit. Entspricht wird er den Mindestanforderungen an seine Verfassungstreue nicht gerecht. Puh, also ich finde es auch erstmal krass. Man möchte natürlich wissen, was hat er gemacht. Er hat einen Roman geschrieben, war außerdem Mitglied der Jungen Alternative und im Verein 1%, beide als rechtsextrem eingestuft. Ja, und er hat einen Roman geschrieben, in dem es halt Personen gibt, die sich abfällig über Migranten äußern. Der Gerichtsbeschluss legt dem 38-Jährigen unter anderem zur Last, dass den Erzähler oder die Erzählerfigur eine angestrebte ethnische Segregation damit erklären, dass Nudeln und Kartoffeln für sich genommen köstlich seien, man sie aber nicht zusammen in einer Pfanne zubereiten möge. Darüber hinaus heißt es, vertrete Höver die These, Maghrebiner seien keine richtigen Franzosen. Auch wird ihm zur Last gelegt, er habe behauptet, David Alaba könne wegen seiner Hautfarbe kein Deutscher oder Österreicher sein. Im Beschluss steht außerdem, zudem wird ausgeführt, ein Affenjunge oder Schimpanse solle keine deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Und dann gibt es noch ein paar Schimpfworte für schwarze Menschen, das Übliche. Und dazu noch Erdnussköpfe oder Erdnuss-Louis. Und diese werden außerdem mit Affenvergleichen pauschal herabgewürdigt. Hört sich alles erstmal richtig brutal an, was hier ausgepackt wird über das Buch Europa Power Brutal von John Höver. Aber News sagt halt, wenn man da ein bisschen näher dran tritt, sieht das ein bisschen anders aus. Man hat dann halt eben keine rechte Kampfschrift vor sich, sondern einen satirischen Blick, der halt nicht nur rechts ist, sondern auch viele andere Gruppen trifft und durchaus auch das rechte Gehabe karikiert. Also sämtliche gesellschaftliche Gruppen werden dabei Stereotyp und mit Argwohn beschrieben. Allmanns im Publikum, die wie irre im Takt klatschen, als kämen sie gerade aus einem Übungslager der Wehrmacht. Schwaben, die geizig sind und herumlaufen wie die Kelly Family mit Nachwuchs, der aussieht wie turboarische Kinder aus dem Lebensborn. Deutsche Namen trägt statt wirklich multikulturelle. Es wird abschätzig über das Gemisch an Herrenvolk gesprochen. In einer Szene hören Nazi-Rocker den Song Barbie Girl, was als lächerlich bezeichnet wird. Rechtsextremer Aktivismus wird als Getue bezeichnet. Die Selbstinszenierung der rechten Szene wird belächelt und als Indiz für die eigene Unzulänglichkeit gewertet. Es wird über hässliche Weiber aus Lehrerfamilien hergezogen. Es wird über Studentengesindel hergezogen, das angewidert von den fremden Sitten irgendwelcher anderen Völker erzählt. Armutstouristinnen, die Praktika in fernen Ländern machen, um dort an den Gated Communities zu leben. In einer Szene heißt es eigentlich, so glaube ich jedenfalls, sind diese Praktika sowas wie Disneyland oder dieses alte Pokémon-Spiel für den Nintendo 64, wo man die Viecher fotografieren konnte, während man in so einer Art Gondel saß. Um sich selbst gut zu fühlen, muss man da unten vor allem eines tun, ganz viele Fotos von Slums und ihren Einwohnern machen, wie im Zoo. Irgendwie tun mir die Afrikaner leid, dass sie sich mit diesen gehirngefickten Studentinnen und ihren NGOs abgeben müssen, obwohl sie vermutlich einfach ihre Ruhe haben wollen. Ja. Kann man jetzt selber entscheiden, ob man das lesen will oder nicht. Aber ich finde es halt interessant, dass man hingeht und die Aussagen von Romanfiguren in einem Prozess gegen den Autor benutzt, also damit könnte man halt jeden Krimi-Autor irgendwie für die Verbrechen seiner Figuren auch hinter Gitter bringen oder Shakespeare posthum irgendwie für die vielen Toten in seinen Stücken oder was. Ja, oder Geschichtsbücher. Ich meine, da kommt so eine Person vor, die mal irgendwie sowas ganz Böses gemacht hat in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs und vorher und nachher. Und der Professor Böhme-Nessler sagt dazu hier, Er kann kein Rechtsanwalt mehr werden. Das Gericht ignoriert dieses Grundrecht völlig. Das ist ein schwerer Rechtsfehler. Das Gericht verlangt von dem angehenden Rechtsreferendar dieselbe Verfassungstreue wie von einem Beamten. Das ist ein Fehler, so Böhme-Nessler. Referendare seien keine Beamten aus Lebenszeit in vielen Fällen, aber angehende Rechtsanwälte. Und von diesen könne man erst recht nicht dieselbe Verfassungstreue erwarten wie von Beamten. Der Rechtsstaat lebt auch von Anwälten, die dem Staat kritisch gegenüberstehen und Bürgerrechte gegen staatliche Eingriffe verteidigen. Das nennt man die freie Advokatur. Der Rechtsstaat will keine Staatsformen Anwälte. Wenn man nur politisch genehme Bewerber zum Referendariat zulässt, erhält man keine kritischen Anwälte. Ja, sehe ich auch so. Und solange dieser Mensch halt nicht irgendwo offen auftritt und die Dinge, die seine Romanfiguren wiederholt mit irgendeiner Aufforderung, sehe ich auch keinen Grund, den Mann vom weiteren Begehen seines Jurastudiums irgendwie auszuschließen. Aber wer bin ich schon? Ja, ich weiß nicht, ich muss da direkt wieder an die Rote Hilfe denken. Die ist ja vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft. Und die Anwälte, die da sind, die sind doch auch Anwälte. Ja, sollte man eigentlich gleich die Zulassung entziehen, ne? Ja, ich meine, bin ich jetzt nicht unbedingt der Ansicht, aber... Nee, natürlich nicht. Das ist auch wieder so eine komische... Ich weiß nicht, irgendwie stärkt nicht mein Rechtsempfinden. Ja, die AfD in Nordrhein-Westfalen schließt den Abgeordneten Matthias Helferich aus der Partei aus. Sie hatten ihn doch gerade erst wieder rehabilitiert irgendwie. Naja, nicht genau wirklich. Also intern meine ich. Sie haben wollten ihn noch gar nicht in der Fraktion haben. Ja, beim letzten Mal haben sie ihn ja nicht aufgenommen in die Fraktion. Ja. Und ja. Dann haben sie ihn aber aus irgendwelchen Gründen, die kein Mensch versteht, auch wieder auf der Landesliste aufgestellt für den Bundestag. Und da hatte ja damals ein Zuschauer bei uns in den Kommentaren geschrieben, dass der Helferich wohl irgendwas gegen die in der Hand hätte, da irgendwie in diesem Landesvorstand okay. Irgendwie. Und dass sie das deswegen quasi in so einer Art Kuhhandel ihn da irgendwie wieder aufgestellt hätten oder so. Und letzte Woche war das ja, glaube ich, oder vor 2 Wochen hatte ich euch ja diese Story erzählt, dass ja der Spiegel irgendwie eine Enthüllung über ihn gebracht hat und sie ihm quasi gesagt haben, er soll da mal anwaltlich gegen vorgehen, damit sie hinterher sagen können, der geht da anwaltlich gegen vor, wenn sie da irgendwelche Fragen zu kriegen, die sie natürlich kriegen werden. Und das hat er ja dann irgendwie abgestritten und gemeint, er wolle das nicht. Wäre ihm irgendwie seine Zeit zu schade oder irgendwie so eine komische Behauptung. Und jetzt haben sie hier also dieses Ausschlussverfahren irgendwie durchgezogen. Und das hinkt jetzt aber wohl auch nochmal. Also es ist eigentlich, also er kann halt Berufung dagegen einreichen und das will er wohl auch tun. Und bin ich mal gespannt, ob es dabei bleibt. Oder ob der den da immer noch irgendwie in den Hacken klebt. Weil also merkwürdig ist dieser Typ auf jeden Fall und glaube ich auch kein. Also bestimmte Leute sind ja Riesenfans von ihm, aber ich glaube irgendwie nicht, dass man mal Volkspartei werden will mit so jemandem, da irgendwie das gut hinbekommen. Ja, ich finde diese Ausschließerie, das finde ich immer ein bisschen komisch und meistens steckt da doch ein bisschen mehr hinter den Geschichten, als irgendwie nur, dass er was Blödes gesagt hat, aber ja, wenn er irgendwie so blödes Zeug ein Stück erzählt, ist es irgendwie auch kein Wunder, dass man ihn irgendwann abschüttelt, ne, finde ich. Ja, ich finde das ganze Auftreten von diesem Typen ist halt... Hat ja auch für viel Ärger gesorgt, scheinbar in der Partei und auch für viele Vorwürfe an die Partei. Das ist so an den Schleppen und so weiter. Naja, mal gucken, ob das jetzt besser wird. Oder ob sie sich einfach einen anderen raussuchen. Ja, und dieser Herr hier hat hier so einen Twitter-Thread erstellt und gemeint, ich hatte schon vor einer Weile gehört, dass die AfD-Abgeordneten in ihren Fraktionssitzungen über eine Mäßigung nachdenken. Man hörte man mal hier und da etwas in diese Richtung, etwa bei Ost-West-Konflikt im Deutschlandfunk im Interview mit Timo Chrupalla. Nun bin ich bei der Sache mal ausführlicher nachgegangen und habe mit Timo Chrupalla, S. Münze, Meyer, Kai Gottschalk, MdB, Lukassen, Kra, Max und Frohmeier AfD gesprochen. Und siehe da, der Fraktionsvorstand der AfD hat am 2. Juni bei einer Klausurtagung etwas beschlossen. Die AfD im Bundestag soll in dieser Legislaturperiode niveauvollere und respektvollere Reden halten. Sie wollen in Anführungsstrichen das Prollige etwas ablegen, wie mir Timo Chrupalla sagte. Das gesamte Zitat lautet, wenn ich nicht rumschreie, kann eine Rede ganz anders wirken. Wir wollen professionell auftreten, wir wollen regieren. Dafür muss man Kompetenz ausstrahlen und das Prollige etwas ablegen. Andere reden auch so, zum Beispiel S. Münzemeier, der sagt, wenn man ernst genommen werden will, muss man sich vernünftig verhalten. Oder Kai Gottschalk, der sagt, wir werden keine absolute Mehrheit erreichen, wir brauchen einen Koalitionspartner. Dafür muss man die Hand ausstrecken und konstruktiv diskutieren. Ja, das wird sicherlich auch nicht jedem gefallen, diese Aussage. Dass es nicht nur Show ist, sieht man daran, dass Leute wie Björn Höcke widersprechen. Der sagt, er will nichts ändern und findet die AfD schon jetzt mehr als zurückhaltend, in Anführungsstrichen. Worum es hier geht, hat Sigi Netz übrigens immer als Selbstverharmlosung kritisiert. Ob und wie die neue Strategie umgesetzt wird, wird sich zeigen. Sie verfolgt drei Ziele. Erstens, es der CDU, CSU so schwer wie möglich zu machen, die Brandmauer aufrechtzuerhalten. Zweitens, Frauen für die AfD zu gewinnen. Drittens, vor Gericht ein Argument gegen den Verfassungsschutz zu haben. Es fällt nicht schwer, das für Prozesstaktik zu halten, wenn die AfD einen neuen Sachverstand behauptet, sagt ein Gericht vielleicht, der Verfassungsschutz müsse nacharbeiten. So kann die AfD die Einstufung als gesichert rechtsextremistische Bestrebung angreifen. Das schiere Aussprechen von Mäßigungsideen und Regierungswillen schafft aber Fakten. Die AfD will jetzt an die Macht und sie will koalieren. Jemand wie Björn Höcke, der eine Rolle als Juniorpartner verhindern will, kann sich offenbar nicht mehr durchsetzen. Die AfD hat nur ein Problem. Sie hat seit 2013 nichts anderes gemacht, als sich zu radikalisieren, bis in den Rechtsextremismus hinein. Und die neue Mäßigung meint erstmal nur das Auftreten, nicht die Inhalte. Obwohl auch dort bei Themen wie Dexit und Euro-Austritt jemand wie Kai Gottschalk sagt, es gebe in Anführungsstrichen viel Spielraum. Am Ende kommt es auf die AfD-Mitglieder an. 2023 gab es 34.000, jetzt gibt es 64.000. Habe ich übrigens auch noch nie gehört, Anmerkung von mir. Also fast Verdoppelung innerhalb von 2 Jahren. Ein riesiger Anstieg. Sind die Neumitglieder pragmatischer? Mein Eindruck, wenn die AfD sowas behauptet, ist es eine wichtige Entwicklung, auch wenn sie scheitert. Und man wird die AfD in dieser Legislaturperiode an ihren Maßstäben messen müssen, können. Das steht alles auf Seite 2 der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Da ist es wohl erschienen, dieser Artikel hier von dem Herrn. Ja, ich denke mal, um sich da alles gemäßigt zu zeigen, müssten die AfD dann solche, ja, ihre Spitzfindigkeiten sagen wir mal, weglassen und ihre Aussagen über Parteienkoalition oder Kartell oder so. Der Brandner wäre da wahrscheinlich betroffen. Weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finde. Also ich finde, dass diese Begriffe auch Dinge verdeutlichen, ja, die nicht irgendwie aus der Luft gegriffen sind, sondern doch eben auf ja, Vorgängen basieren, die plötzlich passiert sind. Ne? Also da ohne Zusammenarbeit eben und so weiter. Ja, ja, ich meine, ob sie jetzt das so, oder ob sie es ein bisschen höflicher ausdrücken oder nicht, angefeindet werden sie ja weiterhin werden. Und dann ist dieser Stil ja auch wieder was viele Leute an denen auch schätzen. Ne? Ähnlich wie wir es vorhin bei der Bild-Zeitung hatten. Es gibt ja Leute, die finden das gut. Ich persönlich würde mir immer ein bisschen mehr Sachlichkeit wünschen. Aber ja, das ist ja ein Wunschtraum. Ja, die wollen jetzt seriös werden, aber das wird denen wahrscheinlich vorgeworfen werden jetzt als so, ja, das sind halt die neuen Rechten, das ist doch die klassische Strategie, dass die wie, dass sie ordentlich sich anziehen. Das ist so diese Nummer. Die laden mich zum Kaffee ein, die bösen Männer oder so. Ne? Das gab's doch auch von einer Frau von der Linken oder was. Die ist da drin. Ja, da das war auch diese Hennig Welso, die gemeint hat. Die Faschisten zeigen sich auch mit übertriebener Höflichkeit. So, und dann wird ihnen einfach nachgesagt, das wäre jetzt Schauspielerei oder so. Ja, das war nicht auf einen Kaffee einladen, das war nur irgendwie die Tür aufhalten oder irgendwie so. Ja, mitnehmen oder sowas, ja. Ich meine, klar, dass bei so einer politischen Rede, dass da immer ein Stück weit Schauspielerei mit reinfließen sollte, ist ja eigentlich klar. Sollte jedem klar sein, oder? Ja, lässt sich doch verhindern, ne? Ja, aber so Politiker Leute vorwirft, es ist genauso wie wenn man einem Politiker vorwirft, dass er lügt. Es ist ein Politiker. Ja. Ja, dieses Video habe ich mir heute angeschaut, das ist heute herausgekommen. Rechtsaktivist und YouTuber Aaron P. Der Liberalismus missbraucht die Kinder. Können wir überleben? Fragezeichen. Von Jasmin Koso weg hat hier den Schlomo interviewt. Der Liberalismus und so. Ja. Das ist ein relativ abstrakter Vorwurf, das kann man ja so machen dann, ne? Trifft man ja keinen. Aber gut, schauen wir mal da rein. Ja, ich habe jetzt öfter bei ihm irgendwie gelesen, dass er diesen amerikanischen Liberals-Begriff jetzt irgendwie eindeutschen will anscheinend. Nee, ich glaube nicht so sehr, dass es wirklich das amerikanische Ding ist. Ich glaube, es ist dieses Dugin-Ding eigentlich. And of course, moderates. Ja. Und also die Kosovic hat ihm echt gute Fragen gestellt, finde ich. Hat da ganz gut nachgehakt. Aber ja, er spult halt dieses Programm da halt runter, was die Leute da irgendwie im Kopf haben mittlerweile. Und Was meinst du konkret? Das Programm? Ja, wie soll ich das beschreiben? Das ist halt wirklich dieses... Ach, ich hätte mir echt ein paar Notizen machen sollen. Ich habe im Durchschauen schon angeguckt. Wohin war mir das alles ein bisschen klarer. Ja, naja, es gab ja diese These von ihm, so nach dem Motto, man müsste die arabische Welt abschaffen oder so, damit alles mal, damit die den Weltfrieden finden kann oder so. Ja, ja, das ist so auf jeden Fall nicht mehr die These von ihm, weil er hat sich ja jetzt, das sagt er ja auch, von seinem Muslime nicht mögen, ja irgendwie verabschiedet, weil mittlerweile müssen wir ja Muslime ja mögen. Das ist ja jetzt bei manchen Liberalen. Genau. Genau, ja. Genau, es ist genau diese Geschichte. Und also, naja, genau, der Liberalismus, weil der will ja die Völker irgendwie vernichten, ne? Das will er natürlich, wissen wir ja alle, ne? Völker vernichten und so. Aber irgendwie so internationales Zeug ist nicht Kommunismus, ne? Kein bisschen, weil Kommunismus ist ja sehr lange besiegt, das wissen wir ja alle, ne? Also merken wir ja immer wieder, wie besiegt der ist. Das sagt er jetzt zwar nicht, dass der besiegt ist, aber es gehört halt zu dieser ganzen Kra-Nummer halt mit dazu. Ne? Und die ja der Kra auch nicht erfunden hat, deswegen sage ich ja, das ist dieses Dugin-Ding. Und auch dann beschwert er sich die ganze Zeit über irgendwie Ultra-Westen-Leute irgendwie, wie sagt er das, die Westextremisten, sagt er irgendwie. Und das ist halt aus meiner Sicht auch einfach nur lost, dieses ganze Gedöns von wegen so, ja, wir müssen uns vom Westen irgendwie nach Osten orientieren oder so, multipolare Welt und dieses ganze Gesabbel. Da reibt sich auch nur so ein Dug in die Hände und denkt sich halt eben so, ja, genau. Und das hat er auch in seinen Büchern, die auf Russisch erschienen sind, skizziert, der Dugin, dieses Finnlandisierung, wie er das nennt, also dass man im Endeffekt die Leute, die Länder in Europa von Amerika und so entfernt, damit sie dann halt keine Wahl haben, als sich den russischen Interessen halt anzudienen. Und diese multipolare Welt aus meiner Sicht besteht einfach nur daraus, dass sich halt die Leute mit Macht halt ihre Stücke da irgendwie rausschneiden. Da kann man dann meinetwegen erzählen, ja, aber Amerika macht das ja auch und die haben ja auch irgendwie Macht und so. Also, so wie das Russland irgendwie macht oder so, macht das Amerika jedenfalls nicht. Und in Amerika, da wechseln sich ja auch die Mehrheiten mal aus und die Leute wechseln sich aus und so. Und Putin sitzt da irgendwie ewig auf seinem Stuhl. Und da kann mir keiner erzählen, dass das doch praktisch das Gleiche wäre oder so. Und der macht ja auch irgendwie so einen Spruch von wegen, und die Liberalen erzählen dann irgendwie, dass alle Leute, die nicht ihrer Meinung sind, das sind dann alles Autokratien und so. Naja, also ich meine, es sind halt Autokratien, irgendwelche Länder, und es, wenn die keine freiheitliche Orientierung irgendwie haben, Also tut mir ja furchtbar leid, aber dass solche Leute stört das halt dann mittlerweile dann schon irgendwie, wahrscheinlich dann irgendwie. Auf der anderen Seite macht man ja auch wieder dann diese Unterscheidung, so nach dem Motto, ja, die Liberalen wollen ja auch jedem irgendwie ein Ding irgendwie aufzwingen oder so, wird ja dann auch irgendwie behauptet. Aber wie ich gerade eben schon gesagt habe, also dieses internationalistische Denken, das ist halt Kommunismus und kein Liberalismus. Und genauso mit den Muslimen wird ja immer so getan, irgendwie als hätten die irgendwie, das ist ja schon fast irgendwie Verehrung dafür, dass die, als ob die noch irgendwie dieses Denken in ihren Abstammungen da irgendwie hätten oder so. Also bei denen gibt es ja diesen Umar-Gedanken, dass man ja jeden über die Ideologie irgendwie vereinigen kann, die ganze Welt vereinigen kann. Und die hat ja auch mit Rassismus nichts zu tun, was ja auch der Grund ist, warum dieser Vorwurf des antimuslimischen Rassismus halt eben völliger Humbug ist. Und also auf dieser Ebene macht das halt auch überhaupt keinen Sinn. Aber der gute Schlomo ist halt redegewandt und textet da halt das Buch darunter, was halt in diesem Umfeld, in dem man sich halt mittlerweile da irgendwie mit Schattenmachern und Schnellroders und Gras, wenn man da halt irgendwie mit denen Kumpel sein will, kann, muss, wie auch immer, dann ist das halt das, was man sich da irgendwie einreden muss, wie irgendwie die Welt funktioniert. Und diese Woche hatte mich auch irgendwer erwähnt bei Twitter, bei irgendwas, was er da geschrieben hatte, meinte, ich sollte mich mit ihm eine Diskussion irgendwie führen, und da habe ich da mal geguckt, was er da so von sich gibt, und er hat irgendwie geschrieben gehabt, dass er sich auch im Gefängnis den Parteitag von der FDP angeguckt hätte und dass es ja auch gezeigt hätte, dass die da alle überhaupt nicht wollten oder die meisten von denen und so. Und das Ironische an dieser Sache ist ja, dass ich ja auf diesem Parteitag da rumgelaufen bin und mich mit wirklich vielen Leuten unterhalten habe und es ganz oft um dieses Meinungsfreiheit-Thema ging. Und wenn es um dieses Meinungsfreiheit-Thema ging, dann habe ich immer mit den Leuten über seine Sache geredet, über seine Verhaftung da und seine ganze Geschichte und so, ja. Von dir aus dann, oder wie? Ja, teilweise wussten die auch schon davon. Und ich hatte ja auch euch auch vor 2-3 Wochen dieses Beispiel hier von den libertären jungen Liberalen da gezeigt, die sie ja auch für ihn da Partei genommen haben. Also, ja, aber das fand halt nicht vor irgendwelchen Mikrofonen natürlich statt, und das ist natürlich auch eine Gruppe von Leuten, die da ein bisschen um die Seele der FDP streitet, und das ist auch keine unbedingt guten es sieht nicht unbedingt gut aus, das sei mal dahingestellt, aber jetzt irgendwie davon zu reden, dass da irgendwie die Liberalen da irgendwie einfach so eine Gruppe von Leuten wären, die irgendwie aber nicht für Freiheit wären, weil sie irgendwie die ganze Welt auf ihre Linie bringen müssen oder so. Das ist dann also schon ja fast Republika-Level an Projektion irgendwie. Wenn man dann auf der anderen Seite irgendwelche Chinesen und irgendwelche Muslime und irgendwelche Russen oder irgendwie so, die ja nur in diesen komischen Einflusssphären und kulturellen Sphären da irgendwie sehen, wo sie dann halt alle möglichen Leute aber halt irgendwie abhapsen, ob die dann, was dann da irgendwie deren Hintergrund und deren eigene Kultur irgendwie so ist, ist denen auch scheißegal. Also wenn die da entscheiden, dass die Ukraine nicht zu existieren hat, dann ist das halt so, ne? Weil das irgendwie zur russischen Sphäre dann irgendwie dazugehört und dass sie sich das dann auf Russisch irgendwie drehen müssen oder so. Das ist ja nicht irgendwie liberales Denken oder so. Aber solche Leute werden da irgendwie bewundert, weil sie irgendwie die schlimmsten Auswüchse von dem LGBT-Kram nicht mögen und alle anderen Sachen von dem LGBT-Kram da auch nicht mögen. Und die schlimmsten Auswüchse von dem LGBT-Kram bei der FDP, ich unterhalte mich ja auch viel bei vielen Leuten über den LGBT-Kram. Und da gibt es auch Leute, Bundestagskandidaten teilweise, Homosexuelle, die hier nicht auf den CSD gehen, weil sie das alles unmöglich finden, diesen Quatsch, der da abläuft. Mittlerweile. Das gibt's ja alles. Und das ist auf jeden Fall nicht dieses Kabal an Leuten, die irgendwie die Welt unterjochen wollen und eigentlich die wirklichen Freiheitsfeinde und die wirklichen Gleichmacher und die wirklichen Blablas irgendwie sind. Also, keinster Weise. Ja. Es ist traurig, aber es ist halt erwartbar, wenn das halt die Leute sind, die einen da irgendwie in den Arm nehmen. Und das hat ja auch bei vielen Leuten da irgendwie, finden das ja irgendwie sinnvoll und so. Und so das Schlimmste an der ganzen Sache ist ja dieses, dass ja auch bei diesem ganzen liberale Weltordnung und so halt dieses Ding mitschwingt und diese Leute gibt's halt und ich weiß jetzt nicht, ob der Schlomo da jetzt schon dazugehört und das auch wirklich so sieht oder ob das er sich selber dem nicht bewusst ist. Aber das ist halt dieses Ding, was wir in Amerika da ja gerade anfangen mit Post-War Liberal Consensus, das ja angeblich halt, also quasi im Endeffekt das nationalsozialistische Denken dann verboten wurde und das ist ja eigentlich das Wahre und Gute und die hatten ja eigentlich recht und eigentlich war ja Churchill der Böse und diese ganze Scheiße. Und da gibt es auf jeden Fall Leute, die das machen. Und da rede ich eigentlich auch wieder über den Trump und dass der ja angeblich als auch da so viel verändert, wo ich dann halt aber eben auch so sage, ja, aber der schmeißt halt auch nicht die in Amerika die Verfassung da irgendwie weg und diese ganzen Sachen. Und da gibt es ja auch diverse Leute, die sich da dann drüber aufregen und dann irgendwie meinen, das wäre ja alles nicht genug und so. Und die sind halt alle aus diesem Rechtswokenlager da. Und der Trump ist halt aus New York und der Trump hat halt in seiner Familie lauter hier über den Kushner hier irgendwelche Juden und so. Und also der ist halt kein rassisch, also egal wie viele ihm das vorwerfen, das ist dem vollkommen egal, wie Leute irgendwie herkommen und so. Und ja, also da gibt es halt jede Menge Leute, die den Trump halt im Endeffekt auch für einen Idioten halten und so. Ja, das darf man ja. Ja, aber ich meine, es ist sogar besser, das zu tun, als ihn... nicht aus den Gründen, weil er angeblich so gegen die Menschenrechte sind, sondern eher aus den Gründen, weil er ja für die Menschenrechte ist. Naja, aber das ist so viel. Er ist ein New York Liberal eigentlich, ja. Ne, aber ne, das ist ja, na gut. Ich muss mir das Ding auch nochmal angucken, mal gucken, was die Jasmin so fragt. Ja, also ich fand es halt im Endeffekt nicht schlecht, weil man merkt halt bei ihr halt eben auch wieder, dass sie halt auch eher so eine, ich möchte mein Leben so leben, wie ich will und Liberalheit ist und sie nennt sich ja auch selber so. Aber klar, die ist nicht bei der FDP und die wird auch nicht in die FDP eintreten. Das erwartet ja auch keiner und ich fände es ja schön, wenn so Leute lieber mehr als irgendwelche, wir müssen den Klimawandel aufhalten und so Leute in der FDP werden, aber naja, dieser liberale Begriff, dass der da auch gerne von Kommunisten und so benutzt wird, so nach dem Motto, ja, wir sind ja auch für Befreiung halt, ne? Befreiung, Befreiung, Befreiung von allem und ihr wollt uns ja gar nicht befreien von diesen ökonomischen Zwängen und so, also seid ihr ja gar nicht wirklich für Freiheit und diese ganzen Spitzfindigkeiten von links halt, die gibt es natürlich auch. Ja, und die ganze Sprachverwirrung, was ist überhaupt liberal, ne? Weil wenn die Demokratische Partei in Amerika als liberal gilt, dann, ich weiß es nicht. Ne? Ja, oder hier der, auch über Kanada, hier der Shortfat Otaku hat auch ein richtig gutes Video, ist natürlich auf Englisch. Jetzt hier so ein Postmortem über den Trudeau hat er quasi gemacht über Kanada. Und da waren auch sehr viele sehr interessante Sachen dabei. Und der Shortfat Otaku ist ja auch so ein Gamergate-Urgestein, der ja im Endeffekt diesen ganzen Push und Pull in alle möglichen linken und rechten Richtungen ja auch durchgehabt hat, wo ihm Leute vorgeworfen haben, dass er mit dem Sargon halt noch lange irgendwie Kontakt hatte und andere Leute halt ihm vorgeworfen haben, dass er mit irgendwelchen anderen Leuten zu viel Kontakt hat und nicht auf die Linie kommt, dass halt Liberalismus irgendwie böse ist und so. Und der halt im Endeffekt so wie wir halt eben auch sich davon nicht hat beirren lassen von diesen beiden Sachen und sich halt trotzdem die Sachen einfach anguckt und da seine Schlussfolgerungen draus zieht und das dann präsentiert und der ist halt aus meiner Sicht halt auch vollkommen vernünftig und gut und macht immer noch guten Content nach so vielen Jahren und auch dieses Trudeau-Video wieder von ihm war so viel interessante Sachen dabei, die ich mir mal wünschen würde, dass irgendwelche richtigen Journalisten sich mal so eine Mühe geben und ja. So viel dazu und ich habe bestimmt schon wieder die Hälfte vergessen, die eigentlich auch noch interessant wäre dazu zu sagen, aber das fällt mir im Nachgang wieder ein. Ja, kannst du auch das Video schreiben. Ja, also das Argument ist dann, dass die Liberalen zu liberal sind und sich dadurch selbst zerstören, oder wie? Nee, das ist nicht das Schlomo-Argument. Das Schlomo-Argument ist, dass die Liberalen ja die ganze Welt zerstören, weil sie ja alles abschaffen wollen, was irgendwie den Menschen ausmacht und einen ihren Willen aufzwingen wollen und so. Ja, hier haben wir den neuen Bundesvorsitzenden der FDP, der sich diese Woche mit dem Progressiven angelegt hat, indem er hier geschrieben hat, liebe Grüne, es nervt, Ausrufezeichen. Hört bitte auf, bei Hitze im Sommer und bei Regen eure gesamte Klimaerzählung zu posten. Wir haben gerade, wie man früher sagte, sehr schönes Wetter. Und ja, es gibt den Klimawandel und wir müssen gegensteuern. Populismus bringt uns aber nicht zum Ziel. Doch, doch, die Grünen bringen das zum Ziel. Und das war natürlich schon wieder zu viel. Ne? Das war ein Frevel. Also ein ehemaliger Weggefährte von mir von der Piratenpartei hat das gequote-tweetet und drüber geschrieben, dass hier ja die CDU und tralala, weil er nämlich gedacht hat, der Dürr wäre von der CDU. Und das fand ich auch sehr lustig, dass diese Leute in ihrer Rage noch nicht mal wissen, wer der Bundesvorsitzende der FDP ist. Aber ja, weiß ich nicht, ob das jetzt ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen ist für die Zukunft der FDP. Dass die Feinde ihn da noch nicht mal richtig zuordnen können, den Bundesvorsitzenden. Aber ja, das war für viele zu viel und selbst junge Liberale haben sich also in aller Härte distanziert von diesem... Von diesem Gipfel der Harmlosigkeit, den wir hier sehen. Oh nein, echt, Julis haben sich... Haben sich da auch von distanziert. Ja. Aber von ihrer Scheiße darf man sich nicht distanzieren. Da ist man Spalter und ein Böser und einer, der alles in die falsche Richtung lenken will. Ein Trans-Hasser. Und sowas. Ja, hier gab es einen relativ spektakulären Austritt von den Grünen. In Bielefeld war das so, ich weiß, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar ist das eine Frau gewesen, die war, ja, hat sie erste Vorsitzende wählen lassen und ist dann eben wütend ausgetreten und tritt jetzt nach. Dieser drastische Schritt hat im Grünen Kreisverband Katastrophenalarm ausgelöst. Im September stehen Kommunalwahlen an und führende Politiker der Partei in der Universitätsstadt werden mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Das ist auch unangenehm für die grüne Co-Fraktionschefin im Bundestag, Britta Hasselmann. Sie hat in Berlin alle Hände voll zu tun, heißt es. Ja, etc. etc. Also sie lässt sich da richtig aus. Sie hat behauptet auch, dass sie Netzwerke gebildet hätten gegen sie. Der gezielte Ausschluss meiner Person, das bewusste Verbreiten von Unwahrheiten über mich, gegenüber Mitgliedern und externen Partnern sowie die Schaffung eines zunehmend feindseligen Umfeldes, das mich aus sozialen und politischen Prozessen ausgrenzen sollte. Dann gibt sie dazu Protokoll. Es hat kein Nachspiel, wie gesagt, ist er einfach ausgetreten und hat dann nochmal nachgetreten. Aber so läuft es bei den Grünen, wundert mich jetzt überhaupt nicht, dass sie dann auch entsprechend nachtreten. Ne? Die Grünen in Bielefeld sind eine sehr weiße, elitäre und akademische Partei, schießt sie noch nach. Ich fühlte mich nur als Aushängeschild für Migranten, also die Dame heißt hier. Sie wirft den ja im Endeffekt vor, dass sie da quasi ja nur rausgehängt haben quasi, aber auch sämtliche Sachen, die eigentlich ihre Aufgabe gewesen wären als Vorsitzende, komplett an ihr vorbei, inklusive so Dinge wie einfach irgendwelche Statements rausgehauen, wo aber ihr Name dann drauf stand, ne? Also, und das finde ich ja doch schon sehr, sehr krass. Also, ich meine, das klang jetzt gerade so an, als wäre sie auch irgendwie nicht ganz koscher oder so, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn sie sich darüber beschwert, dass man sie einfach unter eine Pressemitteilung drin setzt, wo irgendwie sich mal tierisch darüber aufregt, dass irgendwelche AfD-Leute eingeladen werden zu irgendwelchen Podiumsdiskussionen. Ja, wo sie ja die Nähe auch zur AfD suchen wollte. Und sie dann sagt, ja, was heißt Nähe suchen? Wo sie dann sagt, dass sie gerne, dass sie das besser findet, wenn man mit den Leuten redet. Genau, das meinte ich mit dann, Nähe suchen. Ja, Nähe suchen klingt ja so nach, ich will mit denen zusammenarbeiten oder ich mag die irgendwie. Zumindest diese Brandmauer-Geschichte nicht so durchziehen, dass Leute so ein bisschen. Ja, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Also, ich glaube, wenn man die fragen würde, würde ich schon sagen, dass die böse, böse AfD natürlich keine Macht erhalten soll oder so. Aber es ist ja schon ein Unterschied, ob man jetzt wenigstens sagt, dass die Leute da auch erscheinen sollen, damit man da diesen demokratischen Austausch da vor dem Wähler dann hat und den Wähler dann entscheiden lässt. Dann ist das ja wenigstens noch ein Demokrat sein, worauf sich die Leute ja eigentlich mal berufen. Ja, das war aber schon zu viel für die Grünen in Bielefeld. Ganz offensichtlich. Ja, im Endeffekt haben sie halt eine Pressemitteilung rausgehauen, dass das ja nicht gehen würde und dass man das jetzt boykottieren würde und haben halt ihren Namen darunter gesetzt. Also unter anderem mit anderen Namen. Aber trotzdem, wir haben ihr das ja quasi im Mund gelegt, diese Aussage, ne? Und also das finde ich halt schon also ziemlich frech auf jeden Fall. Ja. Aber da sieht man halt wieder so die Denke, ne? Ja, wir stellen halt irgendwelche Leute auf und die müssen halt in irgendein Raster passen, damit wir dann auch irgendwie unsere Ansprüche hier irgendwie. Also genauso stelle ich mir das auch vor, diese Leute. Und wenn da einer nicht spürt, dann ist jeden Fall ja, nicht nett. Ja, genau, aber ist ja jedem klar eigentlich, was unsere Linie ist und auf der genau. Linie musst du natürlich dann aber sein, ne? Weil wir haben dich ja jetzt nicht hier irgendwie aufgestellt, damit du nachher diesen Kopf, der da in deinem hautfarbigen Gehirn irgendwie dann, ne, also hinter deiner hautfarbigen Frontlamelle irgendwie ist, dass du den dann nachher noch benutzt oder so. Nee. Wir wollen ihn ja benutzen von außen. Also, ja. Ja, auf jeden Fall hat es geschimpft. Gut, das mit dem Weiß, weiß ich gar nicht. Ich meine, bei den Grünen sind schon relativ viele anders ne, Zugewanderte dabei, auch in Positionen eben. Aber an der Basis ist da natürlich auch nicht viel, das stimmt schon. Da sind sehr viele Mittel, also Akademiker, Weiße. Ne? Elitenforscher Hartmann, wie die obere 4% seit 150 Jahren das Land lenken. Okay, schreibt die Berliner Zeitung. Die neue Studie des Soziologen macht fassungslos. Hast du das eingereicht auch? Nö. Achso, okay, dann. Ich habe mich gerade gewundert. Okay. Ich fand, das ist wieder mal so ein aus der Reihe Blick in den Kopf von Sozialisten. Der Mann ist, der das hier geschrieben hat, beziehungsweise der hier interviewt wird, so rum. Der Herr Hartmann, Michael Hartmann, in Paderborn geboren, Professor für Soziologie an der TU Darmstadt. Er ist Sozialist und Publizist. Ist er nicht Soziologe? Das sind ja gleich zwei Jobs. Also Soziologe, untereinander. Soziologe, auch, Sozialist und Publizist. Zahlt auch Steuern für das Einkommen aus dem Sozialismus, oder? Ja, er sagt halt, soziale Mobilität gibt es nicht in Deutschland. Es gibt aber auch nur einen Elitenforscher in Deutschland, das ist Herr Hartmann übrigens, ne? Ah, okay. Hm. Herr Hartmann, insgesamt 4000 Personen in Deutschland bilden die nationale Elite. Was sind das für Menschen? 40% sind Mitglieder der Wirtschaftselite, 40% gehören zur Politik und Verwaltung, Justiz, 20% zu Medien, Wissenschaft und Ähnlichen. Personen, die qua Amt oder wie die Quanterben oder die Familie Porsche und Pirch qua Eigentum in der Lage sind, gesellschaftliche Entwicklungen maßgeblich mit zu beeinflussen. Und er sagt halt, im Endeffekt werden wir seit Anfang der Industrialisierung von den gleichen Leuten beherrscht, von 4% der deutschen Familien praktisch, die das alles unter sich ausmachen. Und erst mit Schröder gab es irgendwie sowas, dass soziale Aufsteiger überhaupt irgendwo hinkommen konnten. In den letzten Bundesregierungen stammte die Mehrheit dann aber aus den oberen 4%, mit einem Spitzenanteil von fast 70% in der ersten Merkel-Regierung. Für die aktuelle Regierung habe ich keine entsprechenden Daten, weil es immer schwerer wird, Angaben zur sozialen Herkunft zu finden. Bislang habe ich für 7 von 17 Kabinettsmitgliedern nichts gefunden, während ich bei allen Vorgängerregierungen nach wenigen Wochen für 80-90% die Herkunft recherchieren konnte. Und er sagt, das ist darum, weil vor allem die Elitenmitglieder, die aus den oberen 4% stammen, nicht so ihre privilegierte Herkunft preisgeben. Das ist auch in der Wirtschaft so. Und der Grund ist meiner Meinung nach, sie wollen, dass man ihren Erfolg einzig ihrer Leistung zuschreibt. Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, dass es irgendwelche reichen Leute gibt, die einen Großteil kontrollieren und natürlich auch im Hintergrund mehr oder weniger diplomatisch agieren und die Umstände beeinflussen, ist klar. Aber wir hatten, ich kann mich erinnern, ich glaube, wir hatten schon mal über den Hartmann gesprochen. Das Problem ist, dass er einfach keine richtige Datengrundlage hat, auf die er empirische Forschung betreiben kann. Deswegen muss er halt ein bisschen rumschwurbeln, sage ich mal. Er meint es ja sicherlich auch nicht schlecht, aber er sagt es ja selber, ich konnte bei 7 Kabinettsmitgliedern nichts finden. Ich meine, was soll das überhaupt bedeuten? Ja, ich meine, ja, es ist ein sehr komisches Forschungsfeld, was er da hat. Und es gibt ja genug Wirtschaftsforschung von Firmengeflechten und sowas, die an sich die wirtschaftlichen Hintergründe von sowas teilweise dokumentieren. Und was soll jetzt Elitenforschung sein? Das kann ja nur was Soziales sein, die sich für die Elite halten. Ja, aber auf der anderen Seite sehen wir, das habe ich auch schon öfter angemerkt, zumindest ich halte das für unübersehbar, einen Hang zum Nepotismus in allen Kulturbereichen. Hm? Ob das Film, Fernsehen, das Funk, ja. Musik, irgendwas ist, überall im Sport ist es genauso. Was ist Nepotismus? Naja, Vetternwirtschaft, was so. Man umgangssprachlich sagt. Also ja. Wenn die Tochter von Johnny Depp in Filmen auftaucht oder also was halt diese das ganzen unbegabten, nutzlosen Leute. Ich meine, Nepotismus fängt ja schon an. Fängt ja schon an, wenn du den Sohn von einem Freund in deiner Firma einstellst. So, ne, das ist. Solange du den in einem ganz normalen Job einstellst, will ich das gerade nochmal durchgehen lassen. Aber halt, diese Leute werden ja nicht für ganz normale Jobs gegroomt. Die werden ja dafür gegroomt, halt anderen talentierten Menschen die Jobs wegzunehmen. Genau, das hat natürlich auch negative Effekte und es ist kein richtig mehr. Das sind alles Freimaurer, oder? Aber das meine ich nur, es ist halt wirklich ein Spektrum und das ist halt sehr schwierig. Und es wäre zwar interessant, mal dieses Spektrum ein bisschen auszuforschen, aber es geht ja nur um die Eliten. Das sind ganz normale gesellschaftliche Prozesse, dass man halt eine In-Group und eine Out-Group hat. Ja, es sagt aber halt auch, die Art und Weise, wie man in der Partei Karriere gemacht hat, hat sich komplett verändert in Deutschland. Früher musste man halt aufsteigen, langsam, viele Leute waren beteiligt, Leute auf den unteren Ebenen, aus der normalen Bevölkerung, wenn du zu abgehoben warst, wurdest du einfach nicht aufgestellt. Heute verlaufen politische Karrieren vollkommen anders, die Parteien sind viel kleiner geworden und die typische Karriere eines Nachwuchspolitikers geht so, du studierst Politikwissenschaften, machst schon während des Studiums ein Praktikum bei einem Abgeordneten im Landtag, Bundestag oder EU-Parlament, wirst dann Referent beim Abgeordneten, wenn es ganz gut läuft, beerbst du den. Oder du hast dich etabliert in diesen Netzwerken, du hast aber in deinem Leben nie einen normalen Job gehabt. Das heißt, die Wirklichkeit der normalen Bevölkerung kennst du im Grunde gar nicht. Ja. Je reicher die Eliteangehörigen aufgewachsen waren, umso vehementer sind sie gegen höhere Steuern. Das heißt, mit der Herkunft kommen auch bestimmte Denkweisen und Haltungen. Na gut, aber das kann sich auch wirklich jeder selber erklären, warum das so ist. Wenn man was hat, möchte man das halt nicht verlieren. Ja. Und das spricht halt auch dieses Prinzip der Ähnlichkeit an, ne? Also dass Menschen halt immer die Leute holen, die irgendwie zu ihnen passen. Und wenn ich mir halt so angucke, wie Firmen in meiner Erfahrung ihre Sachen besetzen, stimmt das leider auch. Ja, dann sprechen Sie nochmal über Frauen. Frauen leben halt nicht die Verhaltensform an den Tag. Frauen können, ein deutscher Männerjob muss groß sein, er muss bestimmte Verhaltensformen an den Tag legen und eine bestimmte Sprache sprechen. Bei Frauen können diese Leute das einfach schwer einschätzen, finde ich interessant. Frauen können also nicht Deutsch sprechen oder Verhaltensformen an den Tag legen, ohne dass man das schwer einschätzen kann. Komisch. Man sagt ja auch, Menschen oder Männer unter 1,60 irgendwie kriegen halt auch keine Chefjobs. Auch da würde ich sagen, weiß ich nicht. Kommt ein bisschen auf das. Große Männer werden schon bevorzugt. Ja, aber ein Alain Prost hat jahrzehntelang eine Rolle auf der Weltbühne gespielt. Also ich glaube, das kommt halt einfach darauf an, wo du herkommst. Also ein Autofahrer? Ein Rennfahrer, ja. Ja gut, der fährt über seine Leistung, oder nicht? Ja, eben, das meine ich ja damit. Also ich glaube, du kannst es ausgleichen. Hm? Ach so, ja. Würde ich damit einfach sagen, dass du halt nicht nur dann. Nur der Vorteil der Größe ist ja schon vorhanden. Also, ne? Muss mag es sein, ja. Ja, muss es ausgleichen. Ja, ja okay. Ja, das ist ausgleichen. Tja, und da darf man nicht vergessen, was auch ein Steuerungsinstrument ist, ist die sogenannte Zivilgesellschaft, weil ich denke mal, heute, um politische Karriere zu machen, gibt es halt auch den Weg, dass man von diesen NGOs gepusht wird. Ich meine, das hat man ja bei der Ampelregierung gesehen, wie viele Leute da von irgendwelchen zivilgesellschaftlichen Akteuren auf Ministeriumsposten gesetzt wurden oder Behördenleitungen übernommen haben oder nur Reichen, sag ich nur. Interessant finde ich halt noch, dass über Frauen an der Wirtschaftsspitze in großen deutschen Unternehmen kenne ich im Augenblick drei Frauen, die an der Spitze stehen. Die eine ist Erbin bei Braun-Melsung, sie ist die Tochter des Firmeninhabers. Dann bei Otto, dort gibt es eine neue Vorstandsvorsitzende. Ihr Vater war langjähriger Chef der Göttinger Sparkasse. Und die dritte ist Bettina Orlopp bei der Commerzbank. Ihr Vater war einer der McKinsey-Partner in Deutschland und wäre, wenn er nicht an Krebs erkrankt wäre, wohl Chef der Allianz geworden. Das heißt, es werden mehr und mehr Frauen an der Spitze sitzen, die sich aber von der Herkunft überhaupt nicht von den Männern unterscheiden, sondern eher aus noch exklusiveren Kreisen kommen. Genau. Dafür wird die Frauenquote nämlich dann gut sein. Dann machst du halt nicht mehr wie früher deine Boutique, wenn du die Frau von einem reichen Mann bist, sondern machst halt deinen Aufsichtsrat. Super. Bringt den Menschen im Land ganz viel. Und wie kann man da was dran ändern? Mit der Erbschaftssteuer, sagt der Sozialist. Ne? Nimm den Reichen das einfach weg, spätestens wenn sie sterben. Nämlich 90% der Bevölkerung sind ja gar nicht wirklich erbschaftssteuerpflichtig und nur in Ausnahmefällen, sagt er. Und wünscht sich eine politische Kraft, die das glaubwürdig vermittelt. Lange haben viele Leute Hoffnung in die SPD gehabt, sagt er, aber das ist vorbei. Zu was? Zu Recht? Ja, so mal wieder raus aus dem Kopf von Sozialisten und gucken, was Grock sagt. Ja, Elon Musk redet jetzt über eine Gründung einer neuen Partei und über die Uni-Party. Und da hat dann mal jemand Grock gefragt, was denn die Uni-Party wäre. Und Grock sagt, die Uni-Party ist da, wo Demokraten und Republikaner oft die gleichen Establishment-Agendas treiben und die ist kontrolliert von den globalistischen Eliten und den großen Firmen, zum Beispiel BlackRock, Vanguard und Deep State. Die multinationalen Entities. Konzerne. Und they perpetuate endless wars. Also die sorgen dafür, dass endlose Kriege geführt werden. Schulden und policies favoring the powerful. Und das ist der Elon Musk ja dagegen. Wahrscheinlich. Gegen favoring the powerful. Over the people. Ja, also gut trainiert das Ding auf jeden Fall. Meine Güte. Das ist jetzt ein neuer Sport, dass man die Antworten von der KI durch seine vorherigen Veröffentlichungen beeinflusst oder so. Wenn das deine KI ist, kannst du doch einfach sagen, wenn jemand eine Uni-Party fragt, gib ihr die Antwort. Okay. So, ja, wenn irgendwer fragt, wo ist hier die Uni-Party, dann sagst du direkt da. Ja, genau, die Uni-Party ist hinter zwischen der Mensa und der Aula. Medi-Party oder BWLer? Hinter dem schwarzen Stein und gleich links. Also, geh auf keinen Fall zu Sportler-Partys. Das waren die schlimmsten hier in Gießen. Pharmazeuten-Partys oder wie? Aber zieh dich aus, dismantle it. Ja, hier haben wir jetzt eine Dame, die wird gehandelt als neue Verfassungsrichterin. Und ich habe mir den Ausschnitt auch noch nicht angeschaut, also schauen wir mal rein. Wenn es genug Material gibt, wäre ich auch dafür, dass der Antrag auf ein Verbotsverfahren gestellt wird. Weil das ein ganz starkes Signal unserer wehrhaften Demokratie ist, dass sie sich gegen Verfassungsfeinde wehrt, dass es Grenzen gibt, die nicht überschritten werden dürfen. Ja. Aber ich gebe Herrn Baum auch in dem Punkt recht, dass damit natürlich nicht die Anhängerschaft beseitigt ist. Wenn es genug Material gibt, wäre ich auch dafür. Die Anhängerschaft beseitigt. Ja, sehr schön. Ich gebe Herrn Baum recht, dass die Anhängerschaft nicht beseitigt ist. Das also ist ja mich hat es schon verloren, weil ich gebe Herrn Baum recht. Nee, die hat mich verloren mit ihrer Fräulein Rottenmeier-Attitüde von Anfang an. Kann ich gar nicht mit. Das bin ich wahrscheinlich zu jung wieder für. Ja, die haben wir letztens schon, die Frau Rottenmeier. Ist die Gouvernante von Clara, der Freundin von Heidi. Okay. Die strenge Gouvernante. Ich hatte jetzt schon gehofft, dass da was von Wolle das Grundgesetz gendern drin vorkommt, leider nicht. Aber das sagt der Max Mahnhardt, der Chefredakteur von Apollo News. Der sagt das hier, dass sie auch das Grundgesetz gendern wollte. Das ist natürlich auch eine super Idee. Und eine verfassungsrechtliche Pflicht zur Impfpflicht hätte es da gegeben. Hat die wohl auch gesagt, aber nicht in diesem Ausschnitt hier. Ja, also alles in allem komplett ungeeignet für das Amt der Bundesverfassungsrichter. Also deswegen geht den Job auch kriegen. Ja, du räumst dir gute Chancen ein, wollte ich auch gerade sagen. Ja, genau. Ja, also bei jemand, der halt so harte Positionen bezieht schon vorher. Weiß ich nicht. Halt, kann man machen, wenn man das Volk noch weiter spalten will, ja. Aber gut, das. Da waren ja auch jede Menge, hier steht auch schon, Kandidatin von SPD und CDU. Und da waren ja auch jede Menge Sachen dabei, die CDU ja auch haben wollte, ne? Also unter anderem Ja, aber genug Leute warnen die CDU davor, dass das halt wieder ein trojanisches Pferd ist. Ja, das stimmt, aber ich erinnere da nochmal an meine Begegnung mit Susanne Bär, der ehemaligen Verfassungsrichterin, und da hat sie ja davon erzählt, auch so auf so eine Art und Weise, was die CDU da damals vorgebracht hat zu ihrer, als sie da zur Unterstützung war, und da haben die ja gesagt, oh, sie rudert, und rudern ist mit so und so vielen Leuten, und dieser Senat besteht auch aus so und so vielen Leuten. Und das war so die Tiefe der Analyse von der CDU, warum man die wählen oder nicht wählen sollte für dieses Amt. Eine Frau, die sich selbst als radikale Feministin bezeichnet, weil Radix, es kommt ja von Radix, und das bedeutet die Wurzel. Das ist ja eine von meinen Lieblingsaussagen von so Leuten. Finde ich immer super, wenn so Leute sowas sagen. Und ja, ganz fantastisch. Ja, es ist schon ein bisschen seltsam, wie das Ganze gelaufen ist, weil eigentlich, also ne, die es werden zwei SPD-Kandidaten und ein CDU-Kandidat quasi zu den Verfassungsrichtern gemacht, was einfach seltsam ist, weil die SPD ja eigentlich nicht mehr Stimmen hat als die CDU. Und das liegt daran, dass die Linkspartei bei einer Überprüfungswahl mitstimmen müsste, damit man die ausreichenden Stimmen bekommt. Ne? Also hier auch wieder Brandmauer gegen Unvereinbarkeitsbeschluss mit Linkspartei spielt hier keine Rolle bei der CDU, bei der Bundesverfassungsrichtervergabe. Und das frustriert einen schon irgendwie. Ja, und der Kandidat, der CDU-Kandidat ist, war sowieso ein gesetzter Kandidat, der schon aufgerückt war, weil es einen Richtermangel gab, und das Verfassungsgericht hatte den selber schon einberufen. Also so gesehen einer, der es sowieso geworden ist, und zwei SPD-Kandidaten. Hatte ja die Frau Bär damals erzählt, dass ja durch dieses Verfahren ja auch sichergestellt ist, dass so Extremisten da ja gar nicht aufrücken können in dieses Gericht. Ne? Genau. Weil nur so vernünftige Menschen wie sie halt, ne, die sich selbst als radikal bezeichnen, die und von Judith Butler reden, dass man Butler lesen soll, und wenn man Butler nicht liest, ist man nicht interessant. Und diese ganzen tollen Sprüche, die sie da damals abgelassen hat. Und wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, meine Erzählung davon direkt noch frisch am Sonntag nach meinem Zusammentreffen mit ihr, dann könnt ihr das tun in unserem Einzelvideo, das da heißt Radikales postmodernes Recht. Ich weiß, ich stelle das hier mittlerweile auch fast jede Woche, aber es gibt halt immer wieder Gelegenheit dazu. Postmodernes Recht ist ein gutes Stichwort. Haben wir hier einen öffentlichen Aufruf zur Rechtsbeugung? Ja, ich glaube, die haben das schon von ihren Juristen abklären lassen bei der Taz, dass das, was sie hier machen, legal ist. Aktuell gibt es da ja wohl auch noch legale Schlupflöcher. Aber was die Taz hier macht, ist nichtsdestotrotz eine Anleitung, wie man die Bezahlkarte unterläuft. Was du brauchst, Schwierigkeitsgrad leicht, Zubereitungszeit 30 Minuten, Personen geht allein, schmeckt auch mit mehreren. Zutaten eine Tauschstation, eine Portion Antirassismus, Bargeld nach Belieben. Der Nährwert: mit dem Bargeld können Geflüchtete selbstbestimmt entscheiden, was sie mit dem Geld machen möchten. Auch möglich bleibt, Verwandte unterstützen. Und 7% der Geflüchteten tun das und senden regelmäßig Geld ins Ausland, ergab eine Erhebung aus dem Jahr 2021. 7%. 7. Tun das regelmäßig. Glaube ich nicht. Gutscheine gegen Bargeld einzutauschen ist derzeit weder verboten noch strafbar. Auch wenn Äußerungen aus der Politik so klingen mögen, ist es denkbar, dass solche Tauschbörsen in der Zukunft verboten werden. Aktuell ist dies aber nicht der Fall. Und dann kommt die Anleitung, wie man so einen Tauschort findet. Die AsylbewerberInnen kaufen mit der Bezahlkarte Gutscheine für Supermärkte oder Drogerien und geben diese bei der Tauschstation ab. Dafür erhalten sie den Gutscheinwert 1:1 als Bargeld. Bringst du wiederum 50 Euro Bargeld zur Tauschstelle, erhältst du einen 50-Euro Gutschein zurück. Je nach Region kann sich der Tauschvorgang aber unterscheiden, bla bla bla bla bla. Ja, und da mehr ist da auch nicht drin in dem Artikel. Als halt diese Anleitung, versucht, den Versuch der Abschwächung der Pull-Faktoren zu unterlaufen. Viel mehr gibt es hier auch nicht zu sehen. Ja. Traurig. wenn ich Raubkopien irgendwie, wenn ich Leuten erkläre, wie sie Raubkopien bekommen können oder so im Internet, ist das natürlich schon wieder sehr gefährlich und kann bestraft werden. Aber wenn ich ihnen erkläre, wie man halt sowas unterläuft, scheiß drauf. Ja, und hier haben wir eine Geschichte, wieder mal das Westfernsehen, interessanterweise. Hier geht es um die Preissenkung. Lidl hat große Werbung damit gemacht, 500 Artikel im Preis gesenkt. Wir sind so auf eurer Seite, liebe Verbraucher. Wir sind super. Wir helfen euch. Ja, erstmal ist es natürlich Augenwischerei. Denn seit Jahresbeginn haben sich im Billigsegment der Discounter mehr Artikel dauerhaft verteuert als verbilligt. 210 Produkte wurden im Schnitt um 13% teuer, nur 182 wurden im selben Zeitraum durchschnittlich 11% günstiger. Die große Mehrheit, 824 Eigenmarkenartikel, kostet so viel wie vorher. Ja, und wenn man halt guckt, 500 Preissenkungen hört sich ja wirklich viel an, aber wenn man dann halt guckt, wo das herkommt, ist es relativ ernüchternd. Also es wurden vor allem Rabatte auf Marken- und Bioprodukte gegeben, nicht aber auf diese täglichen Umsatzrenner, nämlich die Grundnahrungsmittel. Und im Endeffekt ist das Ganze nur aus einem Grund gemacht worden. Bisher ist es immer so, dass Aldi sozusagen die Preisführerschaft führt und dass Aldi dann hingeht und sagt, wir machen jetzt folgende Preissenkung oder Preiserhöhung. Und der Rest der Discounter geht im Gleichschritt kurz danach hinterher. Und diese, also man interpretiert diesen Versuch von Lidl mit dieser riesigen, mit dem Werbeaufwand, halt diese Preisführerschaft bei Aldi abzuwerben. Ne? Aldi hat dann daraufhin praktisch die Gegenoffensive ergriffen, zwar im Schnitt mit kleineren Rabatten, aber mit dem Unterschied, dass Aldi halt die umsatzstarken Produkte, Waschmittel, Fischstäbchen, Quark, Pommes, Tiefkühlpizza etc. Gesenkt hat, um halt dagegen zu steuern. Der Witz ist halt, dass halt bei diesen ganzen wirklich günstigen Grundnahrungsmittelsachen ist der Spielraum halt einfach viel zu niedrig, um da so ein Tamtam zu machen. Deswegen sind die all die Preissenkungen auch niedriger. Aber es ist halt im Endeffekt, das ist wirklich nur Augenwischerei und der Kampf von zwei Giganten darum, wer die nächste Preiserhöhung aussprechen darf. Aldi hat zum Beispiel den größten Preisrutsch des Jahres angekündigt und durchgeführt und super Rabatte gegeben. Und einen Tag später verteuerten sich wichtige andere Produkte um etwa 15%, darunter Apfelschorle, Eis, Schokopudding. Dieses Muster könnte sich nun wiederholen. Knapp zwei Wochen nach der jüngsten Preissenkung zogen die Preise für Hähnchen und Schweineschnitzel dauerhaft um 10% an. Rote Beete im Glas verteuerte sich um 38%. Also obendrauf auf das, was wir alle merken, wenn wir einkaufen gehen, dass alles unsagbar viel teurer geworden ist, spielen die halt auch noch Machtspielchen am Markt. Ja, Gewinner ja, die haben in der Mischkalkulation, die verkaufen die einen Sachen halt mit Verlust und müssen das an anderer Stelle wieder auskompensieren. Ja, hat das mal nichts unbedingt mit gestiegenen Herstellerkosten zu tun, sondern tatsächlich... Das ist die Preispolitik von Discounter. Ja, die Schwarzgruppe, hinter Lidl steht, die hat ja auch einen Dominanzanspruch angekündigt. Und die haben ja auch eine Strategie, die interessant ist. Aber ja, das wird so weit. Ja, die Fabio hält Nachhaltigkeitsregeln für rechtlich fragwürdig. Ja, wir haben den Trend auf der europäischen Ebene der Europäischen Union, dass sehr viele Richtlinien, Leitlinien erlassen werden und neue Direktiven kommen sollen. Die von vornherein weiß man schon, dass wohin die führen und dass es bürokratische Ungetüme sind und die teilweise gar nicht durchsetzbar sind und einfach an der Realität scheitern. Und viele werden jetzt zurückgerufen und unter anderem geht es hier um die Lieferkettenrichtlinie und andere, Moment, es geht um die das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und die EU-Lieferkettenrichtlinie. Und den Carbon Border Adjustment Mechanism, also da geht es um CO2-Zertifikatehandel, die Corporate Social Responsibility Richtlinie, das ist, damals hat man das noch so genannt, jetzt ist das ja Diversity, Equity und Inclusion, mehr oder weniger. Ne? Und ja, teilweise auch der Digital Service Act, den bespricht er hier in dieser Studie für die Familienunternehmen. Und er kommt einfach zu, auch wieder zu dem Schluss, es gibt zwei Probleme. Einerseits das Bestimmtheitsproblem. Ne? Es ist, die ganzen Begriffe sind einfach zu schwammig. Ja. Etliche Nachhaltigkeitsvorschriften enthalten Gummiparagraphen. Das ist ja auch ein anderes Wort dafür. Aber es geht immer um die Bestimmtheit, weil wenn die Unternehmen eine Auflage bekommen, dann muss das klar definiert sein, was die tun müssen. Sonst kriegen die eine Sanktion. Aber wir haben hier sehr viele Sachen, wo die Richtlinien, wie die Richtlinien vor Ort durchgeführt werden sollen, nicht so ganz klar ist. Und auch die Parameter nicht so ganz klar sind, als wann gilt es erreicht und wann gilt es nicht erreicht, aber es trotzdem sanktionsbewehrt ist. Und das schafft natürlich einfach eine sehr komplizierte Situation für die Unternehmen. Und das ist ja von Anfang an auch, wenn man sagt, okay, jeder Büromittelhersteller, der muss im Endeffekt die Lieferkette nachverfolgen, ob die Büroklammer auch nicht von irgendwelcher Kinderarbeit in Vietnam oder was weiß ich hergestellt wurde, dann nimmt das halt überhand, weil das ist ja, wie soll das nachgeprüft werden? Ja, und es gibt ja auch den Trend von den konservativen Parteien im Europäischen Parlament, dass diese Richtlinien immer weiter zurückgedrängt werden jetzt. Und ja, da liefert der Udo Di Fabio, ein bekannter Richter, ja, ehemaliger Richter, nochmal ein Gutachten dafür. Hat er, aber der Schreibstil von dem ist schon sehr seltsam. War es nicht so, dass die CDU die Regeln für Deutschland abschaffen wollte? Und ja, das war so ein bisschen eine Finte dabei, dass die europäischen Regeln eben nicht angetastet würden oder so. Habe ich nämlich da gekocht. Ja, naja, also es ist zu unbestimmt und es ist unverhältnismäßig. Nicht nur dadurch, dass es nicht bestimmt genug ist, sondern es bürdet einfach zu hohe Bürden auf, die nicht. Wie gesagt, hat irgendjemand eine Definition, wie man diese Lieferkette wirklich nachhaltig aufschlüsseln soll? Das gibt es einfach nicht. Das kann nicht funktionieren, das Justizsystem in anderen Ländern durch eigene Lieferkettenrichtlinien oder so ersetzen. Das ist leider funktioniert das so nicht, würde ich mal sagen. Ja, ja. Ja, Deutschland löscht Emissionszertifikate und verkleinert natürlich damit den Markt der CO2-Äquivalente oder so. So ganz habe ich es nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Der war ein bisschen schwierig, der Artikel. Auf jeden Fall haben sie eine ganze Menge davon gelöscht jetzt. Und ja, die können dann eben nicht mehr gehandelt werden und diese, wie soll man sagen, dieses CO2 kommt dann nicht mehr in die Atmosphäre. Immerhin. Meistens werden die ja nicht gelöscht, sondern irgendwie weiterverkauft oder so. Ne? Ein erheblicher Teil der durch den Kohleausstieg frei werdenden Zertifikate wurde bereits automatisch durch die sogenannten Marktstabilitätsreserve aus dem Markt genommen. Die MSR steuert die Auktionsmengen im europäischen Emissionshandel, um sicherzustellen, dass auch der verbleibende Anteil wirksam entzogen wird, ergänzt Deutschland diesen Mechanismus durch eine nationale Löschung. Mit der Veröffentlichung der Gesamtzahl der sich aktuell im Umlauf befindlichen Zertifikate im europäischen Emissionshandel, einem Indikator für die Marktüberschüsse im Emissionshandel durch die Europäische Kommission Ende Mai 2025 liegt nun die zentrale Grundlage für die Festlegung der nationalen Löschmenge in der Höhe von 514.000 Zertifikaten vor. Die Löschung wird ab September bis Jahresende erfolgen und durch eine Minderung der regulären deutschen Auktionsmengen vorgenommen. Also alles unklar, ne? Ja, die Basis für diesen CO2-Emissionshandel ist ja schwierig zu erklären. Die haben sich halt eine gewisse Definition gegeben und hier geht es im Endeffekt um Folgendes. Es gibt Kohlekraftwerke in Deutschland, die betrieben werden und dafür kriegt die Bundesregierung Zertifikate, die sie an die Unternehmen geben kann, damit sie diese Zertifikate nicht auf dem Markt kaufen müssen, um diese Ausgleichszahlung zu So funktioniert der Mechanismus ja. Und die Unternehmen kriegen diese Zertifikate und können sie, wenn sie sie nicht brauchen, an andere Unternehmen weiterverkaufen, als Anreiz, dass sie mehr CO2 einsparen. So, jetzt gibt es ja den rechtlichen Kohleausstieg in Deutschland und deswegen wird der Anteil dieser Zertifikate, die Deutschland zustehen würde, dass es sie kostenlos an die Unternehmen gibt, damit die damit schalten und walten können, der muss ausgebucht werden, weil es halt sonst zu negativen Effekten kommt. Sonst könnten diese Zertifikate ja einfach irgendwo anders hingesteckt werden und dann könnte es ja irgendwelche bösen fossilen Projekte geben, die ganz viel CO2 emittieren und die könnten dann ja weiter auf dem Markt bestehen, weil dieser Überschuss an Zertifikaten da ist und die dafür genutzt werden können. Deswegen wird es gelöscht. Also dieses System ist einfach toll. Okay, aber jetzt immer zum Verhältnis zu den Größenordnungen. Hier heißt es nämlich zum Beispiel, dass also die Zertifikate, die der Staat dann bekommt, die Deutschland bekommt, das sind 96.764.500. Und davon werden 500.000 jetzt gelöscht. Dann sind es noch 96.264.000. Das ist so ein Witz eigentlich, oder? Wenn man so ein bisschen löscht. Ich habe es ja gesagt, dieses System ist einfach toll. Ne? Und ich traue mir nicht zu, das wirklich zu erklären. Man kann es nur in Grundzügen verstehen. Ne? Schon geil. Ja, beim Unwill kommt der genaue Zahl von 500.000 zustande, ja, aufgrund von irgendeiner mathematischen Formel, die irgendwo als Regel festgeschrieben wird. Auch schön, voraussichtlich im Juli wird die European Energy Exchange, das deutsche Auktionsplattform im Auftrag der deutschen Emissionshandelsstelle, im Umweltbundesamt den angepassten Auktionskalender für den Zeitraum September bis Dezember veröffentlichen. Da sind wir mal gespannt auf die Veröffentlichung. Neben den regulären Auktionsmengenkürzungen durch die MSR wird dann auch die nationale Löschungsmenge von den vorläufigen deutschen Auktionsmengen abgezogen. Also dann sind es noch 96.265.000. Ja. Ja, und was ich auch noch ganz interessant finde, also jetzt generell mit dem Kohleausstieg und so, ich habe diese Woche in der Zeitung gelesen, wie ihr ja vielleicht schon wisst, liegt ja bei mir so eine Hannoversche Allgemeine aus vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, die ich dann so in der Mittagspause mal mir vorknöpfe, um zu gucken, was dieses SPD-finanzierte Blatt da so von sich gibt. Und die haben ja ganz stolz berichtet, dass jetzt demnächst die ganzen Verträge gekündigt werden mit dem städtischen Energieversorger für die Fernwärme. Weil die Stadt Hannover hat Fernwärme aus einem großen Gaskraftwerk, was auch jeder Hannoveraner kennt, weil es in einer ziemlich zentralen Lage liegt mit so drei Kühltürmen, die liebevoll als die drei warmen Brüder bezeichnet werden von hannoveranischen Bürgern. Und dann gibt es noch ein Kohlekraftwerk, was natürlich nicht sehr zentral liegt, sondern außerhalb. Und die wollen wir ja beide nicht mehr haben, weil das ja so nicht funktioniert. Also Kohle ja schon mal gar nicht und Gas ist ja mittlerweile auch nicht mehr okay. Und deswegen wird jetzt irgendwie in Wärmepumpen finanziert. Die wollen die ganze Fernwärmenetz von Hannover mit Wärmepumpen betreiben. Ob das überhaupt geht für so eine ganze Stadt, keine Ahnung, scheinbar schon. Ich will es hoffen, aber ja, können sich alle jetzt darauf vorbereiten, dass die ganze Nummer ordentlich teuer wird und keiner weiß genau, wie teuer, aber die ganzen Verträge werden jetzt bei Laufzeit halt eben dann gekündigt, damit man dann neue machen kann und dann werden die Leute sich, glaube ich, umgucken. Da gibt es auch Großwärmepumpen, habe ich mir auch mal gelesen, wo du dann gleich mehrere tausend Leute mit versorgen kannst und so. Dann werden die Leute sich dann umgucken, wie arschteuer dann hier das Heizen in Zukunft in Hannover wird. Aber hoffe ich mal, dass der Klimawandel schneller ist und es dann bald keinen Winter mehr gibt, dann wäre es okay. Aber ansonsten... Ja, was meinst du, wie teuer das Heizen wird, wenn du mit Gas weitermachst, mit dem teuren, da kommt ja dann das ganze CO2-Emissionsgeld obendrauf. Ja, das war ja der Trick beim Gas, dass es ja nicht so viel Emissionen verursacht. Ja, genau, aber der Kohle, wenn das mit der Kohle weitergeht, dann ist es unbezahlbar. Ja, ich weiß nicht, ich habe auch schon Ahnung, dass das so nicht funktionieren wird. Aber gucken wir mal. Ja, genau, das haben auch die Experten, was war das, Weltenergierat, glaube ich, die haben so eine Umfrage gemacht, wie denn der deutsche Weg der Energiewende so ankommt. Die deutsche Energiewende wird nach Einschätzung internationaler Experten ihre Ziele verfehlen. Zudem sieht eine Mehrheit in der grünen Transformation Made in Germany wirtschaftliche Nachteile. Sie an. Und schließlich wird Deutschland in Sachen grenzüberschreitender Kooperation in Energiefragen nicht als guter Nachbar wahrgenommen. Das ist auch besonders ärgerlich, finde ich. Dieser Dreiklang in Moll ist das aktuelle Ergebnis der alle 4 Jahre stattfindenden Umfrage der hiesigen Sektion des Weltenergierats zur internationalen Wahrnehmung der deutschen Energiewende. Teilgenommen hatten mehr als 100 Vertreter der Energiewirtschaft in fast 50 Staaten aller Kontinente. Der Geschäftsführer des Weltenergierats, Carsten Rolle, fasste das Ergebnis in einem Satz zusammen. Die Wahrnehmung der deutschen Energiewende in den europäischen Nachbarstaaten hat sich seit 2021 deutlich verschlechtert. Ja, bei mir auch. Zum Teil wurden die Daten mit qualitativen Aussagen garniert, die zumeist nicht besonders schmeichelhaft ausfielen. So kommentierte Schweden, die deutsche Energiewende gelte heutzutage als ein sehr unrealistisches und erfolgloses Live-Experiment mit enormen Folgen, nicht nur für Deutschland und die deutsche Industrie, sondern auch für die Nachbarländer. Ja, Deutschland, Ausstieg aus der Atomenergie und die Einstellung der russischen Gaslieferungen haben in den öffentlichen Medien eine Debatte ausgelöst und die deutsche Außen- und Wirtschaftspolitik wird eher als erfolglos angesehen, kommentiert der Vertreter des Weltenergierats der Türkei. In der Umfrage erklärte fast die Hälfte der Befragten aus der EU, dass sich die Reputation der deutschen Energiewende in den vergangenen 4 Jahren verschlechtert hat. Nur 17% nahmen ein besseres Ergebnis wahr. Ein Schritt weiter. Dass Deutschland sein Ziel von 80% Ökostrom bis 2030 erreicht, glaubt auch nur eine Minderheit von 43% der befragten Experten. Zudem glauben mit 74%, fast 3/4, dass Deutschland das Ziel einer 65%igen CO2-Reduktion bis 2030 verfehlen wird. Ja, sieht auch ein bisschen danach aus. wenn man auch die letzten Zahlen so gesehen hat. Noch skeptischer zeigt sich die internationale Szene bei den langfristigen Aussichten des deutschen Klimaschutzes. 79% der befragten Experten bezweifeln, dass Deutschland sein selbstgestecktes Ziel der Klimaneutralität erreicht. Ja, bis 45. Allerdings sind die Antworten in diesem Bereich nicht recht konsistent. Auf die Frage, welches Land denn bis 2050 am ehesten klimaneutral sein könnte, führt Deutschland die Liste mit Abstand an, gefolgt von Atomkraftland Frankreich und den skandinavischen Staaten. Dass die Energiewende der deutschen Wirtschaft hilft, glaubt man in anderen Ländern eher nicht. 34% sehen in der Energiepolitik eine Belastung für den Wohlstand. Nur 32% sehen Vorteile für Deutschland. Interessant aus deutscher Sicht ist, welche Teile der Energiepolitik als nachahmenswert gelten. Als vorbildlich gilt vor allem der Ausstieg aus der Kohleverstromung, den 52% der EU-Länder für vorbildlich halten. Allerdings halten nur 37% der Nicht-EU-Länder den Kohleausstieg für nachahmenswert. Auf der Liste der wichtigsten politischen Themen kommt der Kohleausstieg erst auf Platz 13. Auf Platz 1 der politischen Debatten in den Mitgliedsländern des Weltenergierats steht die Entwicklung der Energiepreise. Ja. Und so weiter und so fort. Also einfach eigentlich ein vernichtendes Urteil. Die Einführung von CO2-Preisen halten nur 29% der EU-Staaten für nachahmenswert. Da die allgemeine Bepreisung Ende 27 ohnehin EU-weit eingeführt wird, gilt das deutsche Vorsprechen offenbar als unbegründet. Und so weiter. Die Probleme mit zunehmenden Solar- und Windkraftüberschüssen werden offenbar insbesondere in der EU und Nachbarländern sehr stark wahrgenommen. Jedenfalls hält nur noch eine kleine Minderheit von 21% den Einspeisevorrang für erneuerbare Energien für eine gute Idee. Ja, und so weiter und so fort. Also die Nachbarstaaten da als Backup zu benutzen, das ist irgendwie, funktioniert auch nicht so richtig. Der Artikel hat noch einiges mehr zu bieten, lässt das vielleicht selber mal durch bei der Welt. Wenn der Artikel ein Bezahlartikel ist, was ich glaube so war, dann habe ich den hier über Archive, konnte man den lesen. Ist halt so. Genau, und weil das alles vielleicht mal einer Neubewertung unterliegen könnte oder eine Neubewertung gebrauchen könnte, macht auch Wirtschaftsministerin Reiche sich über dieses Thema Energiewende her, beziehungsweise hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die Sinnhaftigkeit praktisch der aktuellen Vorgänge mal zu checken. Es ist ein Papier, das zur Grundlage werden soll für eine neue Ausrichtung der deutschen Energiepolitik. Schon in 2 Monaten sollen Experten aus NRW den Monitoring-Bericht zum Stand der Energiewende vorlegen. Dann könnte Reiche das Gutachten nutzen, um den Pfad ihres Vorgängers Habeck zu verlassen und eine andere Richtung einzuschlagen. Ja, und da haben die jetzt entsprechend Angst vor, dass sie in gewissen Teilen diesen erneuerbaren Vorschub, der eben vom Staat geleistet wird, abreißt und ja, gewisse Geschäftsmodelle eben nicht mehr funktionieren. So hat es ja auch schon gesagt, gewisse Business Cases sind dann eben nicht mehr so easy zu machen. Unter anderem soll ja zum Beispiel den Windradbetreibern und den PV-Betreibern auch ein Netzentgelt entnommen werden, wenn sie Strom einspeisen, weil sie ja dann auch das Netz benutzen. Das war ja bisher wohl nicht der Fall, etc. Und ja, das muss man jetzt eben entsprechend mal erstmal die Daten dazu sammeln, ist klar. Die sogenannte Leistungsbeschreibung für diesen Monitoringsbericht zeigt, dass Reiche für ihre Politik eine wissenschaftliche Grundlage bestellt hat. Eben, ne? Den Auftrag für das Gutachten hat dann in so eine Bla gekriegt. Ewe, ihr kennt das vielleicht einer, kann ich mal sagen. Das Aachener Beratungsunternehmen BET Beratung für die Transformation der Energiewirtschaft. Ja, klingt natürlich auch ein bisschen voreingenommen, aber die haben jetzt einen Auftrag gekriegt. Mit denen bestand aber wohl schon ein Rahmenvertrag. Okay, laut Medienberichten, das Energiewirtschaftliche Institut der Universität Köln hilft noch mit. Dass der Bericht wirklich neutral wird, daran gibt es erhebliche Zweifel, heißt es bei den Verfechtern einer grünen Energiewende. Die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel, die die Leistungsbeschreibung veröffentlicht hat, wirft Reiche vor, eine Klimaschutz- und Innovationsblockade zu planen. Ja, und das wird dann eben von den Leuten immer so behauptet, aber die Reiche hat gesagt, dass sie bestimmte Ziele hat, beziehungsweise, dass sie eigentlich plant, die Geschichte so neu aufzustellen, dass sich drei Ziele vereinbaren lassen, nämlich die Versorgungssicherheit, die Kosten, die Preisgünstigkeit, die Versorgungssicherheit und natürlich auch die Klimaschutzziele meinetwegen, sollen gleichberechtigt nebeneinander verfolgt werden und eben nicht mehr nur die Klimaschutzziele in den Vordergrund gestellt werden. Das ist so der wesentliche Unterschied, den sie anstrebt und weswegen sie jetzt angefeindet wird und wahrscheinlich auch in Zukunft noch weiter angefeindet werden wird. Auch hier ein bisschen längerer Artikel, der, glaube ich, ein Bezahlartikel war. Mal selber lesen. Ne? Also eine Abkehr von der Postwachstumsgesellschaft, ja? Ja, so ein bisschen, ne? Also, dass sie da eher die Wirtschaftlichkeit anstrebt, mehr jedenfalls als ihr Vorgänger, das ist schon offensichtlich, ja. Sie weiß, wo das ist. Wenn die Grundstimmung ist, um die Klimaziele zu erreichen, fahren wir unsere wirtschaftliche Produktion runter. Das ist besser, als das Klima geht kaputt. Jetzt zu sagen, okay, wir haben gleichberechtigte Ziele, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Schon mal ein Schritt wieder in die Realität hinein. Ja, weil ich hab's ja schon mal gesagt, Klimaschutz ist etwas, das muss man sich leisten können. Ja, haha, wenn die Industrie weg ist, haben wir dann noch das Geld für diese ganzen hehren Ziele? Nein, haben wir nicht. Ja, also ich denke mal, dass irgendwie auch einfach der Mensch vorgeht, ne? Dass die Versorgung der Leute vorgeht und die Versorgungssicherheit mindestens genauso eine große Rolle spielt. Das sollte eigentlich auch gar nicht eine Diskussion wert sein, sozusagen. Selbstverständlich irgendwie. Tja, Inverse Fratscher funktioniert gut. Ja, möglich. Ja, aber der großsozialistische Weltbund hat sich schon gegründet und möchte vor allen Dingen zuerst mal bei den Vielfliegern und bei den Reichen abkassieren. Heißt es hier bei Focus, glaube ich, was? Ja. Aber das ist noch nicht alles. Also Frankreich, Spanien, Brasilien, Südafrika und andere Staaten wollen neue Steuern und Abgaben zur Klimafinanzierung vorantreiben. Natürlich soll das dann in irgendwelche Windmühlen gesteckt werden. Mit einer Milliardärsteuer und Abgaben auf das Premium-Flugsegment sollen Milliarden mobilisiert werden. Naja, dann haben wir so ein paar Stichpunkte. Da heißt es eben diese Länder, Frankreich, Spanien, Kenia, Barbados, Somalia, Benin, Sierra Leone, die machen alle mit Wahnsinn. Und Antigua und Barbuda haben sich verpflichtet, neue Abgaben für das Premium-Flugsegment einzuführen oder weiterzuentwickeln. Die Europäische Kommission unterstützt die Staatengruppe. Geplant sind Abgaben auf erste Klasse und Business-Tickets sowie auf Privatjets. Bis zur COP30 in Belém will die Staatengruppe einen konkreten Plan für solche Abgaben entwickeln. Das Bündnis sucht weitere Partner. Frankreichs Präsident Macron rief in Sevilla alle Länder auf, sich diesem internationalen Rahmen anzuschließen, denn er ist absolut entscheidend. Der Weltsozialismus braucht euch. Auch EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra rief andere Staaten zur Teilnahme auf. Ist es denn nicht herrlich? Der COP30-Gastgeber Brasilien, Südafrika, aktuell G20-Präsidentschaft und Spanien als FFD-Gastgeber, was ist das, keine Ahnung, wollen für diese Abgabe bei weiteren Staaten werben. Das Vorhaben formiert viel mit unter dem Slogan Sevilla Platform for Action, unter dem mehr als 130 Initiativen für die Entwicklungsfinanzierung subsumiert werden. In 3 Monaten wollen die Staaten einen Aktionsplan vorlegen, wie so eine Steuer konkret aussehen und wie sie umgesetzt werden kann, sagt nur Lia Sakid, Referentin für internationale Besteuerung. Ja, zur Klimafinanzierung. Ja, wie gesagt, ich finde es ein bisschen, jetzt machen alle Staaten eine gemeinsame Steuer. Das ist schon irgendwie Milliardärsteuern, Flugabgaben. Ja, also ich glaube mal, das ist wahrscheinlich, bei den Reichen und Vielfliegern abkassieren. Und im Endeffekt wird es dann natürlich wieder irgendwie alle Leute betreffen. Wahrscheinlich. Die, keine Ahnung, mal nach Malle fliegen wollen oder so. Weil sind ja auch Reiche irgendwo. Also nur internationale Flüge aus den größten Staaten abzüglich der USA besteuert werden. Könnten rund 25 Milliarden angeblich zusammenkommen. Naja. Ja, auf jeden Fall haben sie ja, wie gesagt, auch noch, also sie haben ja jetzt nicht nur diese Fluggeschichte, sondern auch so eine Art Reichensteuer noch im Hintergrund in der Petto. Und die klingt da schon noch ein bisschen sozialistischer, finde ich. Eine Bürgerinitiative. Hast du die nicht schon vorgestellt, Max? Sorry. Das ist einfach nur nochmal, ich will nochmal darauf hinweisen, dass das existiert. Die Stop Killing Games oder wie es hier bei der Europäischen Union heißt, Stop Destroying Video Games, ist eine Initiative, die dafür kämpft, dass Spiele, die eine Always Online Connection brauchen, nach dem Abschalten der Server weiterhin für Spieler zugänglich sein sollten oder dass halt vor dem Kauf klar gesagt wird, was der Kunde zu erwarten hat und mit einem wie lange dauernden Support er zu rechnen hat. Wir sind jetzt bei 1,2 Millionen Unterzeichnern mit dem Ding. Das heißt, wir haben die Schwelle von 1 Million geknackt, die wir brauchten, um damit es überhaupt debattiert wird. Trotzdem, jeder, der denkt, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, dass ich halt meinen, was weiß ich, es gibt ja inzwischen ganz banale Spiele. Wir reden hier nicht von komplexen Online-Rollenspielen oder sowas wie Destiny, wo du halt dahinter Server brauchst. Wir reden nicht davon, dass der Spielehersteller die jetzt unendlich zur Verfügung stellen muss, sondern es geht eher darum, dann zu sagen, ja, dann gib doch den Kunden Zugriff, wenn du da kein Geld mehr mit verdienst, dann gib den Kunden doch Zugriff drauf, damit sie private Server aufsetzen können, solche Lösungen. Wie gesagt, ist inzwischen vollständig gezeichnet, aber falls ihr da irgendwie Sinn drin seht, unterzeichnet ruhig noch, weil hier müssen ja auch immer noch Stimmen überprüft werden und falls da welche dabei sind, die eben nicht aus der Europäischen Union kommen oder irgendwelche gefakten Sachen, kann es hier immer noch zu Stimmabzügen kommen und das Ganze könnte theoretisch wieder unter 1 Million sacken, deswegen kostet nichts, ist in 30 Sekunden gemacht und wenn ihr das für eine sinnvolle Initiative haltet, würde ich euch bitten zu unterzeichnen. Cyber, ja. Cyber. Der Bundesrechnungshof, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Beamten aufgrund von verfassungsrelevanter Delegitimierung des Staates im Nichts verschwinden werden, habe ich den Eindruck. Weil, ja, es läuft immer mehr schief, das wundert niemanden, aber der Rechnungshof, der hat jetzt ja keine scharfen Instrumente, um Leute dazu zu zwingen, was zu ändern, aber der kann wenigstens warnende Hinweise geben. In diesem Fall geht es um die Sicherheit von Servern in Deutschland und der Bund hat über 100 eigene Rechenzentren, die halt die staatliche Infrastruktur, was das EDV-System, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne angeht, betreibt. Ja, und die IT ist auf aktuelle Bedrohungen nicht vorbereitet. Nur weniger als 10% der Rechenzentren erfüllen bezüglich der Cybersicherheit die Mindeststandards. Und darunter zählt auch Infrastrukturstandards. Ja? Also es geht darum, werden Backups auf dem Gelände gelagert oder separat? Gibt es überhaupt mehrere Standorte, wo der eine übernehmen kann, wenn der andere ausfällt? Alle höherschwelligen Kriterien werden nicht von allen erfüllt. Ja, und 10% sind einfach wirklich kritisch zu sehen. Die erfüllen nicht mal die Mindeststandards. Ja, also wie gesagt, da gibt es auch wieder ein Spektrum. Des Weiteren ist zu viel Geld im System. Ja, das ist der Rechnungshof sagt, das System ist überfinanziert. Weitere Gelder bringen nichts, weil die bürokratische Struktur zu verflochten ist. Es gibt über 77 Behörden und Institutionen, die diese Server beaufsichtigen. Da könnt ihr euch vorstellen, also es gibt fast so viele Institutionen, wie es Rechenzentren gibt. Fast so. Und Der gesamte Dschungel von Institutionen und Zuständigkeit muss reformiert werden, um die Umsetzung von Cybersicherheitsmaßnahmen künftig zentral steuern zu können. Ja, also es ist der Rechnungshof, der hat Zugriff auf die ganzen Sachen, kann das überprüfen, aber es gibt keine einheitlichen Lagebilder zu solchen Sachen. Ja, also die Behörden, die melden Lagebilder und teilweise sieht das für die Sektoren von denen selber gut aus, aber wenn man die sektorübergreifend sich das anguckt, wie der Rechnungshof das machen kann, dann ergibt sich, okay, da sind zu viele Parallelstrukturen und die eine Institution denkt, die andere Institution würde irgendwas überwachen und regulieren, aber die tut das gar nicht und umgekehrt. Ja, und diese Strukturen, die kann aber tatsächlich gar nicht reformiert werden, weil die mehr oder weniger aufgrund von EU-Regularien so diese Struktur haben, die sie haben. Ja, also die Bundesregierung stimmte den Befunden des Rechnungshofs im Wesentlichen zu. Ja, also wir sind uns der Gefahren bewusst. Aber hinsichtlich der verteilten Zuständigkeiten gelten europäische Vorgaben, an denen man nichts ändern könne. Und eine Institution, die besonders kritisiert wurde, war das Cyberabwehrzentrum. Und das sei nur eine Kooperationsplattform ohne Befugnisse zur Cyberabwehr. Also das ist ja dieses Leuchtturmprojekt gewesen, wo die Kompetenzen gebündelt werden für eine schlagkräftige Cyberabwehr in Deutschland. Aber es ist nur eine Kooperationsplattform ohne ja, irgendwelche Befugnisse. Aber wie gesagt, es ist genug Geld im System. Das können nicht viele Systeme von sich sagen. Also, ja. Wir leben in einem reichen Land, was sich die Cybersicherheit viel kosten lässt. Aber ja, müssen Sie das halt auch deswegen umbauen, weil da in den nächsten 20 Jahren doch 60% in Rente gehen oder so? Könnte ich mir vorstellen von den Leuten, vielen Leuten, die das eingestellt haben. Ich meine, ist das auch Teil vielleicht der ausufernden Bürokratie? Ich weiß es nicht genau. Ja, es ist, es weiß einfach, es ist so viel Geld im System, dass alle einfach nur vor sich hinarbeiten und die linke Hand weiß nicht, was die rechte macht. Ne? Wie gesagt, 77 Kontrollinstitutionen und da ist es ja kein Wunder, wenn eine Behörde sagt, okay, wir sind dafür nicht zuständig, dafür ist eine andere Behörde zuständig. Und wenn alle das sagen, dann passieren so Sachen wie, ups, wir haben keine Notstromgeneratoren im Rechenzentrum oder sowas. Ja. Ja. Ja. Oder ein Fall war auch, ein Notstromgenerator sollte gebaut werden, aber er wurde dann absichtlich nicht gebaut, weil das Budget, also das wäre ja im Endeffekt ein Dieselgenerator gewesen. Und man wollte eine Batterieanlage aufbauen als Notstromgenerator in ähnlicher Kapazität. Das war dann zu teuer. Und deswegen hat man es nicht gemacht, weil man wollte keine Dieselgeneratoren haben und die Batterie war zu teuer. Und naja. Ist ja genau wie im richtigen Leben. Nachhaltigkeit, scheiße, ist zu teuer, also macht man lieber nichts. Das ist die deutsche Wirtschaft in der Nussschale. Ja, gut. Geprüft und durchgefallen, Barrierefreiheit der öffentlichen Stellen. Ja, da gab es eine Untersuchung von einer Privatperson, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich hatte es nochmal, ja, die Beraterin für Barrierefreiheit, Casey. Wenn sie einfach ein Template genommen hätten, aber nein, sie müssen alles selber machen und dann klappt es wieder nicht. Noch nicht mal mit dem Barrierefrei. Bisschen peinlich, oder? Tja. Naja, also laut dem Gesetz müssten die barrierefrei sein und von 188 geprüften Webseiten haben 187 die Prüfung nicht bestanden. Die einzige war irgendwie die Webseite von Frank-Walter Steinmeier. Die hat wohl alle Barrierefreiheitskriterien erfüllt. Damit der Frank-Walter die benutzen kann. Ja, und da geht es halt auch wieder, es gibt bestimmte Sachen, die funktionieren an, aber es wird nichts vollumfänglich erfüllt. Ne? Viele Webseiten benutzen so eine externe App, die quasi sich wie so eine Lupe über die Webseite legt und dann bestimmte Sachen von der Menüstruktur vereinfachen soll und bestimmte Sachen hervorheben soll, aber das funktioniert einfach nicht auf allen Webseiten ordentlich, weil die Webseiten ja unterschiedlich strukturiert sind und andere Aussehen, anderes Layout haben. Die ja nicht selbst einhalten kann. Ja. Und ja, also es geht um Kriterien von Lesbarkeit, Einfachheit der Sprache und bis hin zu Textgröße gibt es Audioangebote und so weiter und so fort. Ja, und ja gut, ich meine hier halten sie sich einfach nicht an ihre eigenen Regeln. Ja, haben wir da nicht auch irgendwelche EU-Vorgaben jetzt mit Barrierefreiheit oder so von Webseiten? Ja. Ja, muss denn ausgehen, also die Regeln werden noch strenger und wir haben die barrierefreie Informationstechnik-Verordnung. Ja. Ich habe es ja gesagt, die tritt in Kraft und die kriegen es einfach nicht hin. Ich meine, so schwierig ist das jetzt wirklich nicht. Und wie gesagt, es gibt da eigentlich schon standardisierte private Softwarelösungen für, die teilweise sogar genutzt werden, aber nicht angepasst werden, sodass sie gar nicht funktionieren. Es funktioniert einfach nichts mehr. Ich habe schon Brücken gesehen, die irgendwo im Nirgendwo waren, aber die hatten wenigstens keine rechten Winkel drin. In Indien haben sie eine Brücke gebaut. Die wurde aus Versehen angeblich mit 90 Grad Winkel gebaut. Ich hatte aber ein bisschen wenig Zeit und ich konnte es noch nicht so richtig lesen hier. Ehrlich gesagt, aber ich dachte mir, ich bringe das trotzdem mit, weil das Bild sagt ja auch irgendwie alles, oder? Meine, was ist das für eine Brücke? Wie kann man sowas bauen? Die neue Rail-Over-Bridge in Bhopal wurde vor 10 Jahren angekündigt und sollte eine bessere Verbindung zwischen mehreren Stadtteilen schaffen. Jetzt löste eine fast 90-Grad-Kurve, die in die Brücke eingebaut ist, in den sozialen Medien Indiens Bedenken hinsichtlich der Sicherheit aus. Viele fragten sich, wie die Ingenieure einen solch kritischen Fehler übersehen konnten. Das ist aber auch, was soll das, ne? Dann irgendwie da, wo der Plan geknickt war, hat er dann irgendwie die Straße geknickt oder so. Keine Ahnung. Finde ich mir wohl nicht schlecht. Nachdem die umstrittene Brücke in Betrieb genommen wurde, leitete Ministerpräsident Blah eine Untersuchung der Situation ein und kündigte anschließend 7 Ingenieuren. Zu 7 haben sie das auch noch verkackt. Voll reingeschissen. Tja, ja. Ja, ihr habt ja vielleicht gesehen, die Headlines. Käse, gibt euch Albträume. Nein, Käse. Ja. Es gibt schon verschiedene Studien zu diesem Thema. Hier gibt es eine neue Studie. Diese Studie hat etwas herausgefunden. Das ist ein No-Brainer natürlich, was sie herausgefunden haben. Aber erstmal die Fakten. Es ist relativ egal, was man isst, bevor man schlafen geht. Es sei denn, man ist allergisch dagegen. Wer hätte es gedacht? Oder man hat irgendeine andere Unverträglichkeit. Dann kann es den Schlaf beeinflussen, weil es natürlich die Verdauung beeinflusst. Und natürlich kann auch der Zeitpunkt, wann man etwas isst, den Schlaf beeinflussen. Weiß jeder, ist absolut klar, was hat der Käse jetzt für eine Bedeutung? Ja, wenn man laktoseintolerant ist, dann beeinflusst das den Schlaf und man hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dadurch Albträume zu bekommen. Und was für eine Nonsensstudie. Aber finde ich trotzdem lustig. Ne, also, um es ganz klar zu sagen, ne, wer Käse isst und Laktoseintoleranz hat, der könnte vielleicht deinen Schlaf stören und vielleicht auch den Schlaf von anderen Leuten, die im Raum sind. Ne, die schnuppern dann und denken, oh, okay. Oh Mann. Ich sage immer noch, am intensivsten träumt man ja tagsüber, wenn man schläft. Und kommen wir zu Frauenrechten und dem ewigen Kampf gegen das Patriarchat. Diesmal das Patriarchat der Physik im Weltraum. Weil die Menstruationsprodukte sind nicht nur zu teuer und es ist unfair und die Ex-Männer sollten für die Menstruationsprodukte bis zur Menopause zahlen und darüber hinaus bestimmt. Ja, aber es ist tatsächlich ein technisches Problem im Weltall. Ja, weil wenn Frauen ihre Periode im Weltall bekommen, dann werde ich das jetzt mal nicht näher beschreiben. Das könnt ihr euch selber überlegen, aber das hat gewisse Komplikationen. Und normale Hygieneeinlagen und OBs und sowas funktionieren nicht wie ursprünglich geplant. Und da hat die Forschung nicht viele neue Erkenntnisse gehabt. Und dann gibt es natürlich auch noch das Problem mit dem Müll und mit dem Gewicht allgemein und mit der Masse des Verbrauchs und so weiter und so fort. Das hat dazu geführt, dass Frauen im Endeffekt ja einen Hormoncocktail bekommen, wenn sie ins Weltraum fliegen, das die Periode unterdrückt. Und das ist natürlich auch nicht so gut für Frauen, muss man tatsächlich sagen, weil im Weltraum sich aufzuhalten ist sowieso schon eine Belastung für den Körper. Ich sage nur Stichwort Muskelmasse und diese Hormone, Knochenmasse, ja, und Knochenhärte, Muskelmasse und Knochenhärte, diese beiden Sachen werden durch diese Hormone auch noch zusätzlich abgebaut, sodass auch der Zeitraum, den die Frauen dann sicher im Weltraum sein können, dadurch noch weiter eingeschränkt wird. Deswegen, jetzt kommt zur Rettung die gute alte Menstruationstasse. Ja, hier hat sich ein Unternehmen, das Experiment und das Projekt gestartet, verschiedene Menstruationstassen in den Weltraum zu schießen, um zu gucken, ob das unter Laborbedingungen funktioniert in der Theorie im Weltraum halt mit den unterschiedlichen Druckverhältnissen, den unterschiedlichen Temperaturverhältnissen und so weiter und so fort. Das war jetzt nur ein erstes Experiment. Sie sind jetzt nur 3 Kilometer, haben sie es hochgeschossen, aber sie sind da, sie haben die Erkenntnis gelangt, ja, bestimmte Materialien aus Polyurethan, irgendwas, da, wenn die dann mit Glycerol ausgewaschen werden oder stabil gehalten werden, dann funktioniert das wunderbar und das ist ein Durchbruch und eine Befreiung für die Frauen. Die Frauen sind nicht länger an den Planeten Erde gebunden, weil sie endlich Menstruationstassen im Weltall benutzen können. Freut ihr euch auch so wie ich? Jetzt kann das nichts mehr vom Mars abhalten. Jetzt ist das letzte Argument vom Tisch. Ja. Frauen auf dem Mars. Ich hätte gerne so eine Pimmelparty auf dem Weg zum Mars. Nein, nein, mit Menstruationstassen ist das alles, gehört das alles der Geschichte an. Wir haben nicht alle Menstruationstassen. Quasi die größte Erfindung der Menschheit. Ja, sie hat uns eine multiplanetarische Zivilisation geschenkt, die Menstruationstasse. Ach. Ein großes Kino. Wir bluten boldly dahin, wo vorher niemand hingeblutet hat. Großer. Tja, jetzt wisst ihr, warum Ripley so ein Gesicht immer gezogen hat. Ob das lockt keine Tiere an oder so. Welt alles schwierig, ich weiß. Weltall hört euch niemand menstruieren. Aber in der ISS, wer weiß, ne? Ist doch vorzuziehen, im Weltraum Bären zu treffen als ein Mann. Den großen Bären oder was? Weltraumbären sind bestimmt auch nett, ne? Vielleicht. Also ich finde meine Bären lieber im Wald. Deswegen gehe ich dahin. Und das solltet ihr auch tun. Ja, geht da schon heute. Ich war tatsächlich heute schon. Heute ist es ein wenig nass bei mir im Wald, aber trotzdem, dann riecht es schön. Kann man das Gummistiefel anziehen. Riechen und, Gummistiefel, Nokia Gummistiefel muss anziehen. Feiert Nico Hülkenberg, der nach 239 Einsätzen in der Formel 1 heute seinen ersten Podiumsplatz erreicht hat. Oh. Ich bin fast ein bisschen gerührt, dass das noch passiert und zeigt, dass der Mann endlich mal ein vernünftiges Auto bräuchte. Für wen fährt er denn? Ach, der fährt für Sauber, die nächstes Jahr von Audi übernommen werden. Mhm. Aber das Auto ist schon seit Jahren auf den hinteren Plätzen unterwegs und so schnell geht es halt auch nicht. Und das war heute auch wohl Glück. Ich habe es ja nicht gesehen bisher. Ich werde es mir im Anschluss mal die Zusammenfassung 240 machen. Rennen einmal Glück haben, ist auch nicht gerade eine gute Quote. Der Mann ist aber halt wirklich auch, das ist wirklich eine Schande, dass der noch nie ein konkurrenzfähiges Auto hatte. Ja, und Frank Laufenberg ist tot, habe ich eben festgestellt. Der war Musikredakteur bei SWF 3 und hat auch Fernsehen gemacht und so Sachen. Ich habe einen Witz gehört. Wie ist die Mutter? Dann Ruhe in Frieden. Wie ist die Mutter von Niki Lauda? In seinem Namen fördert, was der Freier dient, zerschmettert, was ihr schadet. Mach mal Lauda. Ja, der Laufenberg hat mir halt echt viel über Musik beigebracht. Dafür bin ich ihm auf jeden Fall dankbar. No. Genau, lest Knicklicht und Miete pro Kopf. Geht auf thatsafespace.net, abonniert das Mama-Magazin, das ist sehr gut. Sehr gut, wunderbar. Das fantastisch quasi. Mhm. Ja, den Verein haben wir jetzt nicht gegründet. Und Magazinenden, was? Ja, den Verein haben wir nicht gegründet. Du meinst den neuen deutschen AngstmacherInnen? Ja, ich glaube, Deutschland kommt ohne diesen Verein aus. Es gibt schon genug andere, die in dem Sinne agieren. Geldpreis, das ist viel schöne Geld. Ja, ich möchte Geschäftsführer werden. Ich werde Schatzmeister. zu spät. Ja. Na, hau ich dir aber auf den Finger, du. Ich bin nicht schon lange in der Schweiz, wenn du mir auf die Finger haust. Ja, hoffentlich nicht. Der Chris, der schafft uns die Förderkohle ran. Mit seinen Parteibeziehungen. Ja, ja. Über die Partei? Ja. Wir dann so lange Mundharmonika, bis genug Spenden zusammenkommen. Vielleicht muss dann irgendeiner von uns pro forma in den Grünen eintreten, um dann Fördergeld zu beantragen. Vielleicht hat man da höhere Chancen. Macht's gut. Mach's besser.